Moin Moin und Hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game of Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Und ich bin der Gregor. Ich bin auch Gregor. Ich will sehen, wie lange es läuft, ohne dass ich irgendwas machen muss. Das ist sehr praktisch, das spart mir so viel Arbeit. Das ist ein Typ, der vor kurzem irgendwie für ein sechsstelliges Jahresgehalt hat er einfach Chinesen angeheuert für 10.000 Euro im Jahr. Und die haben dann seine Programmierarbeiten gemacht. Also er war angestellter Programmierer und hat Chinesen outgesourced, das Ganze. Und er hat halt die ganze Zeit irgendwie in seinem Büro gechillt. Eigentlich mega smart. Geil. Eigentlich mega smart. Ich habe es auch versucht, die haben nur keine deutschen Texte geschrieben. Du brauchst halt erstmal Chinesen, die dir so viel Geld erwirtschaften, dass du damit dann wieder weitere Chinesen, ich wollte gerade sagen, kaufen kannst. Vielleicht ist, genau, das ist so eine Art Pyramide, wo die auch noch welche haben, die dann Geld oder Gold bei WoW für die farmen. Ich wollte gerade sagen, das geht doch mit dem Goldfarm schon los. Ein Kumpel von Gunnar hat das mal gemacht. Gold gefarmt? Ja. Echt? Ja. Hat er was verdient richtig dabei? Ja, also mit polnischen Hilfsarbeitern. Die Sau, ey. Mann, alle sind cleverer als wir. Ich habe bei Diablo 2 mal tatsächlich Leute gehabt, die auch Items gefarmt haben für mich. Also Kumpels von mir, die mit mir Items gefarmt haben. Die haben wir dann vertickt. Du hast dann irgendwelche... War gut. Mit irgendwelchen elfjährigen Internetcafés. Hey, ich habe da so einen Job für dich. Nee, das war mit Studenten. Haben wir Items gefarmt. Okay, wie lange geht der jetzt? 40 Sekunden? Ja. Und das Niveau ist schon wieder... Das Beste ist, wenn ich das jetzt einfach alles geautotuned habe bis hier. 50 Sekunden. Der Kanye West Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des, wie hieß das nochmal, Walking Dead. Ja, Walking Dead ist schon ein bisschen her. Ist schon ein kleines bisschen her. Ich hätte auch gedacht beim letzten Mal, als wir so zusammengekommen sind, dass wir es bis zum Ende bringen, weil... Theoretisch ist der Podcast mittlerweile ganz so lang, wie das eigentlich Spiel selbst. Die Jungs bringen es nicht. Ich bring's voll. Wir sind alte Männer, wir können nicht mehr durchgehend die ganze Nacht reden. Eine kleine Pause noch dazwischen. Ja, ohne Scheiß. Von drei Wochen. Der Kamillentee trinkt sich eben nicht von alleine. Aber als guter Pornoname. Special Interests. Ja, na gut, ey, für Feinschmecker. Die goldene Edition. Ja. Was? Ja, aber wir sind beim letzten Mal nur bis zur dritten von insgesamt 5 Episoden gekommen. Und was der Zuspruch alleine gezeigt hat, das war ja einer der meistkommentierten und auch sozusagen auch dann als Fortsetzung meist gewünschten Podcasts, die wir in der letzten Zeit gehabt haben auf jeden Fall. Und wer sind wir, wenn wir nicht wir wären, wenn wir da nicht... Verdammt, Überleitung. Was? Einige Wochen warten. Was ist ja, das? Wenn wir da nicht einfach uns einen faulen Lenz machen und erst 2 Monate später zusammenkommen. Aber nein, wir haben immer geguckt, wann kommen wir zusammen, dann kommt Weihnachten, dann kommt dies, das kommt jenes. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Im April. Ja. Hast du eigentlich schon einen Ausstrahlungstermin für diesen Podcast? Also wenn wir jetzt aufzeichnen, in 1,5 Wochen ungefähr. Ach so, ja, es geht ja noch. Echt? Die 1,5 Wochen machen es jetzt auch nicht mehr aus. Also zum Start von Staffel 2 von Walking Dead. Naja, Donnerstag. Ja gut, 1,5. Das stimmt. Der Donnerstag. Ja. Nee, der soll schon relativ zeitnah, weil einige Leute hatten natürlich auch gesagt, ich habe einige Podcasts angefangen, die so lang gelaufen sind, dass ich sie verschieben musste. Und der Star Trek Podcast muss noch fertig gemacht werden. Tom Cruise ist gerade fertig geworden. Und jetzt... machen wir eben Walking Dead, damit wir auch die Leute nicht allzu lange warten lassen. Also ich finde es ja höchst diskutabel, dass so Dinge wie der Tom Cruise Podcast und der Star Trek Podcast offenbar dem Walking Dead Podcast vorgezogen werden, aber wurden sie ja nicht. Vielleicht nur mir so. Na, ich habe den... Spontanumfrage, wem geht's auch so? Ja, guck mal, hier sind nur 80 Leute im Raum und alle heben die Hand. Hört ihr die ganzen Hände, die hochreichen? 4 Leute, 75%. Und das unzufriedene Gemurmel? Zeigen auf. Weil ihr müsst das mal so sehen. Ich als Gärtner muss mir aussuchen, welchen Garten ich gerade beackere. Ja, auch und das könnte keine sexuelle Anspielung sein. Ich wollte gerade sagen, das geht einem nicht nur so als Podcast-Führer so. Nein, aber muss man sagen, der... Wo bin ich hier gelandet? Und der Tom Cruise-Garten war schon sehr überwuchert. Der Flug ist stumpf, mein Freund. Der war schon sehr überwuchert und den habe ich in einem Rutsch letzte Weihnachten aufgenommen, ist gerade erst vor einer Woche dann online gegangen. Nein, ich habe es versucht, bis wir uns auf jeden Fall in der Runde wieder zusammenfinden können, weil ich wollte ja auf keinen von euch verzichten. Ja, das stimmt allerdings. Und wir wollen auch nicht auf den verzichten, der im letzten Podcast gesagt hat, dass er Kinder erschießen lässt. Nein. Aber wo auf niemanden verzichten? Du verdrehst es mal wieder. Auch Fabian in der Runde? Ach nein, der ist ja nicht da. Ja. Ich hab Fabian das jetzt nochmal angeboten. Ich habe hier noch ein extra Mic, aber der muss noch die Beiträge fertig schneiden. Ja. Er hat genauso viel er wird in diesem Podcast genauso viel sagen wie im letzten. Wahrscheinlich. Ja, vielleicht rufen wir Trant am Ende an, weil der hat es, glaube ich, jetzt über die Weihnachtstage auf seinem iPhone oder so durchgespielt. Ja, stimmt, hat er mir erzählt. Und ist ganz, ganz schön geflasht. Aber ich hätte auch nichts anderes erwartet, wenn man sich dann wirklich mal so knallhart von Episode 1 bis Episode 5 da durchballert. Ja, aber unterstützt das iPhone noch nicht mal als Flash. Bei Trant kann man es aber auch nie wissen. Vorgestellt. Manchmal hat Trant so ganz komische Ausreißer im Geschmack. Und also Trant ist irgendwie echt immer so ein Joker. Bei dem weiß man nie, ob er Sachen geil findet, die geil sind, oder ob er sie scheiße findet. Oder ob er Sachen geil findet, die scheiße sind. Versteht ihr, was ich meine? Es ist schon, man kann es vorher nicht erraten eben. Ne? Ja, Trant ist halt irgendwie immer, der ist unberechenbar, der alte Fuchs. Aber er fand es auch geil, ja. Er fand es auch geil. Das ist ja ein Testament für das Spiel. Auf jeden Fall. Ja, das Trant-Gütesiegel. Ja. Wo haben wir aufgehört das letzte Mal? Ende Episode 3? Hier in diesem Raum. Hier in diesem Raum haben wir aufgehört, ja. Respektive im Zug in Walking Dead 3, wo die dritte Episode zu Ende gegangen ist. Und ich glaube, was war der große Twist am Ende der Episode? Clementine bekommt über das Handy, wollte ich schon sagen, über das Walkie-Talkie auf einmal eine Stimme, also hat sie wirklich mit irgendjemandem geredet die ganze Zeit, und das war uns als Spieler ja nicht wirklich bewusst. Ja, beziehungsweise Lee hört das, Clementine ist ja nicht Genau, das meine ich. Also man hatte den Eindruck, seit wann hatte sie das Walkie-Talkie dort? Das war ja direkt... Schon immer. Die hat schon immer gehabt, die hat es dann mit dabei gehabt, nur irgendwie hat sie, obwohl da greife ich wohl zu sehr voraus, wenn ich sage, ab wann der Punkt gekommen ist, mit wem sie dann auch immer dann gesprochen haben sollte. Aber ich fand es auch sehr, sehr strange. Ich dachte eben wirklich dann vorher, dass das so ein Walkie-Talkie ist, wo es ein Gegenstück gibt und man mit der Gegenseite so reden kann, wie diese Babyphone dann eben. Mhm. Ne? Und ich dachte, oh, sind das jetzt ihre Eltern oder so, weil wir ganz nah dran sind jetzt an, welche Stadt war das nochmal, dann, wo sie hinfahren wollten? Savannah? Ich will Maine sagen, aber da wären wir schon wieder bei Steam gehen. Ja, Maine wäre aber auch cool. Irgendwo bei stimmt. Castle Rock wollen sie dann ankommen, irgendwo im Nebel. Diese schlauen Amerikaner, den ersten Bundesstaat Maine zu nennen. Toll, was? Ja. Toll. Gleich noch ein bisschen Wissen eingestreut. Mit einem E am Ende, damit es nicht auffällt. Ne? Was für kluge Burschen. Oh, ich hoffe, ich habe hier nicht auf Stopp gemacht. Nein. Ja. Komisches Setup hier gerade. Mach keinen Quatsch. Ja. Aber also ich fand das auch sehr schön, weil das Walkie-Talkie war ja eindeutig quasi so ein emotionaler Rettungsanker für Clementine. Überhaupt, also sie hat es ja, haben wir gerade schon gesagt, von Anfang an. Und das erste Mal, dass man quasi als Lee in der ersten Episode zu Clem Kontakt aufnimmt, ist ja auch über das Walkie-Talkie. Also da sitzt sie ja noch im Baumhaus. Stimmt. Und ja. man kommt das erstmal in die Wohnung der Eltern und begreift so allmählich, dass offenbar was ganz Schlimmes passiert ist. Also man sieht die Blutlache und hört so die letzten Nachrichten auf dem Anrufbeantworter ihrer Eltern ab. Und da kommuniziert man das erste Mal ja auch über das Walkie-Talkie mit ihr. Also das haben die Entwickler schon echt smart gemacht, dass das Walkie-Talkie von Anfang an quasi auch für dich als Spieler irgendwie schon wichtig ist, weil dich das erstmal mit Clem verbunden hat. Und als man dann am Ende der dritten Episode, als dann diese ominöse Nachricht aus dem Walkie-Talkie kommt, irgendwie ein unbekannter Mann, der mit bedrohlicher Stimme Lee auch kennt namentlich, also er spricht ja Lee, glaube ich, auch an, war das nicht ja. so? Ja, ja, also er spricht... Er sagt, Clementine, bra, deine Eltern, aber erzähl Lee nichts davon. Genau. Ja, okay, er kennt Lee. Also das fand ich auch, das war ein ganz schöner Schock, also da habe ich mir natürlich erstmal überlegt, wer zur Hölle ist das jetzt? Ja, genau. Ich dachte auch, wie wollen sie da jetzt so, also das muss ja schon irgendwas Cooles sein. Ich hoffe, dass sich das dann nicht wirklich verläuft irgendwann am Ende, weil solche Twists haben das ja gerne dann mal. Da wird der Twist des Twists wegen dann gemacht und dann guckt mal als Storyschreiber, wie kann ich die Geschichte so umbiegen, dass es dann funktioniert. Also da hat es gepasst, also wir kommen ja später noch dazu. Wir kommen dann noch dazu, genau, aber die Befürchtung war dort ein bisschen gewesen, neben der Verwunderung jetzt, okay, huh? Und ich habe es natürlich dann in kurzer Abfolge gespielt, aber ihr habt natürlich dann warten müssen, als ihr dann die dritte Episode gespielt habt, ich weiß nicht, dann wieder anderthalb Monate, bis die nächste gekommen ist. Wobei ich auch nicht weiß, ob es nicht Sinn macht, quasi diesen Abstand von jeder Episode zu haben, weil man da halt einfach nochmal Zeit hat, drüber nachzudenken, was passiert ist, zu verinnerlichen, was das für Auswirkungen quasi mit sich bringen kann, was aus den vorigen Episoden mitgenommen wurde und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, wo diese Episodenstaffelung wirklich Sinn gemacht hat, weil man halt einfach Zeit hatte, das Ganze nochmal auf sich wirken zu lassen, anstatt halt das Ganze in einem Stück zu konsumieren. Mhm. Ich glaube, dass es vor allem nach jeder Folge auch so eine Art Selbstreflexion war und danach dann auch so eine Gruppenreflexion, wo man und untereinander sich vielleicht sogar ausgetauscht hat, was ist denn bei dir passiert, was ist bei dir passiert und was glaubst du, was noch sein könnte. Ist ja das gleiche wie bei Cliffhanger mit Serien. Also wenn man Breaking Bad guckt, dann macht man sich natürlich auch Gedanken, was ist jetzt mit der Person und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es da auch sehr, sehr gut war, einen gewissen Abstand zwischen einzelnen Episoden zu haben. Ich habe damals, also ich hatte wirklich gar keinen wirklichen Verdacht, wer diese Person sein könnte. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich glaube, die wenigsten haben wirklich dann richtig ahnen können, was da dahinter steckt. Und wenn man natürlich dann auch erstmal verbindet, okay, Lee, er kennt Lee offensichtlich. Ja, aber kennt er Lee nur aus Erzählung oder kennt er ihn wirklich? Eben, was hat er gegen Lee? Und da muss man natürlich auch irgendwie so eine, im Kopf spinnt sich dann so eine Karte. Wen hast du schon alles getroffen? Ja. Wo war Lee zu dem Zeitpunkt? Wo war Clementine zu dem Zeitpunkt? Und wen könntest du verärgert haben? Genau. Wen könntest du richtig angepisst haben? Und bei mir war es halt dieser Musikant, den du da mitnimmst, also der Typ mit seiner Klampfe. Der Alte. Genau. Und der war ja auch kurz davor weg dann. Plötzlich bei mir, glaube ich. Echt? Bei mir war er mit auf dem Zug noch mit dabei. Ja, also, ja klar, der ist auf jeden Fall dabei. Ja. Oder irgendwie sowas. Oder er war dabei und ich dachte trotzdem, vielleicht hängt er da hinten und hat, weißt du. Aber ich meine, den kennt man da halt erst quasi seit einer Stunde. Den kennst du erst seit einer Stunde. Mir hat der Alkohol angeboten. Ich denke so, der schlimmste Mensch der Welt. Und er hatte natürlich auch diese Diskussion über Clementine mit dir sozusagen, was so eine Art Kindererziehung. Also wenn ich jedes Mal Alkohol ausgeschlagen hätte, den mir Penner unter der Brücke angeboten hätten, dann hätte ich aber echt sehr langweilige Wochenende. Dann wärst du nicht hier. Wahrscheinlich auch nicht hier. Täglich? Aber also ich habe auch überlegt, für eine Sekunde hatte ich eine ganz schlimme Befürchtung, dass nämlich der ominöse Sprecher auf der anderen Seite quasi jemand ist, den wir schon getroffen haben, von dem wir alle denken, dass er tot ist und aus irgendeinem Grund hegt er einen Groll gegen Lee. Also ich hatte wirklich ganz kurz Angst, dass sie so einen ganz schlechten Trick aus dem Ärmel zaubern, so Edge, der Charakter ist gar nicht tot, obwohl er ganz eindeutig quasi gestorben ist. Genau, genau sowas in der Art, weißt du, und da war ich dann. Also ich habe auch wirklich nur eine Sekunde diese Befürchtung gehabt. Oder Duck. Aber wie du schon gesagt hast, das ist halt irgendwie immer, wenn so ein unvermuteter Twist eingeführt wird, das kann auch sehr schnell nach hinten losgehen. Also wir wollen jetzt nicht das Fass nochmal aufmachen, aber zum Beispiel bei Lost hat ja jetzt auch nicht jeder krasse Twist irgendwie eine sinnige Erklärung dann gefunden. Und für eine halbe Sekunde hatte ich so eine ähnliche Befürchtung jetzt am Ende von Episode 3 von Walking Dead. Genau, das ist diese Befürchtung noch da ist. Und ich glaube, bei mir kam nochmal erschwerend hinzu, obwohl ich hatte natürlich diese Warte- und Reflexionsphase nicht, aber ist natürlich ein komplett anderer Schnack, was die Story angeht mit so einem Yakuza Dead Souls. Aber da geht es natürlich auch um Zombie-Plagen und da will ich auch nicht allzu viel spoilern. Da gibt es einen Charakter, der wird gebissen und du denkst, der wird jetzt zum Zombie übers Ganze spielen und am Ende gibt es dann so Filmaufnahmen von Überwachungskammern, wo du siehst, dass der Zombie, der dich gebissen hat, ein Opa mit falschen Zähnen ist und du dementsprechend deswegen nicht dann zum Zombie wirst und ganz andere Geschichten oder er hat irgendwie ein rotes Auge, weil er sich da kurz irgendwie Staub reinbekommen hat und so ein Schwachsinn. Ich traue mich nicht mal zu fragen, warum zur Hölle ein Opa mit falschen Zähnen einen anderen beißen soll. Aber wirklich, nein, komm, lass es. Frag's einfach nicht. Nee, aber da werden wir ja noch drauf hinauskommen, spätestens wenn wir dann in Richtung dann Episode 5 gegangen sind. Die sind natürlich dann mit dem Zug weitergefahren, haben ihr Ziel dann erreicht, was sie da seit den ersten drei Episoden dann angedacht haben, Savannah. Genau. Nur in Savannah hat es dann nicht ganz so ausgeschaut, natürlich, wie man sich das vorgestellt hat. Also speziell, wie sich Kenny das vorgestellt hat, weil das war ja von ihm immer getrieben. Ja, ne? Also am Anfang war es ja noch so, dass man in der Stadt ankommt und dann läuft man an der Kirche entlang und plötzlich gibt es diesen dicken Glockenschlag. Und dann sieht man halt auf dem Kirchendach läuft dann diese Figur entlang, die du halt auch nur als Schatten wahrnimmst erstmal. Ah, okay, ja, jetzt fällt es mir wieder ein, ja. Denkst halt, hey, das ist ein flotter Kerl, der da gerade irgendwie was versucht. Schnellen Fuß hat er da, ne? Schnellen Fußes läuft er über die Kirchendächer. Aber du hörst halt auch zeitgleich irgendwie über ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, ich glaube auch über ein Walkie-Talkie, dass man da weg soll von der Straße. Runter von der Straße, runter von der Straße. Mhm. Und dann kommst halt zu der ersten großen, Massenpanik ist nicht wirklich, aber es kommen irgendwie 20, 30 Zombies. Und da siehst du dann auch wieder, wie sich die Leute verhalten. Also bei mir war es zum Beispiel, Ben war noch dabei. Mhm, bei mir auch. Und der hat sich halt mal wieder als Feigling geoutet. Als ich meinte, er und Clementine waren quasi ein bisschen weiter weg vom Schuss und wurden umzingelt. Und dann meinte ich zu ihm, pass auf Clementine auf. Und das Einzige, was er macht, ist wegrennen. Und da dachte ich mir auch so, Alter, jetzt ist aber irgendwann mal gut, Kollege. Und dann hat, ich glaube, der Alkoholiker, Musik machende. Wie hieß er denn nochmal? Wie hieß er denn, alte? Scruffy? Ich glaube, Scruffy war sein Name. Nennen wir ihn Scruffy. Okay, Captain Scruffy ist es ab jetzt. Ja, aber bei mir war das dann ähnlich. Er hat ausgeholfen quasi. Ja, mit seinem Leben, ja. Ja, genau, es sah ebenfalls so aus, okay, flieht ihr, ich weiß, wie ich mich erwehren kann und du lässt ihn dann zurück mit der eventuellen Hoffnung, dass er dort dann eventuell später wieder zurückkommt oder je nachdem nicht, aber dafür, dass er die Leute so eben so kurz kennt, hat er sich dann quasi geopfert im ersten Augenschein. Ja, er hatte keinen Alkohol mehr. Chuck, also, hieß er. Chuck, genau. Chuck der Biber. Ja, Chuck McScruffy. Hier in dieser Komplettlösung steht Cock. Was total komisch ist. Was? Cock, ja, aber er ist Chuck. Ja, vielleicht ist das die holländische Variante. Oh? Aber ich fand in der Tat diese Szene mit dem ersten großen Zombie-Auflauf, wo Ben dann quasi kneift, fand ich aber auch echt wieder schön, weil zum einen ging das quasi direkt mit dem Paukenschlag los, die Episode? Also sie haben wirklich nicht lange gewartet, bis sie das erste Mal dich wieder mal in ordentlich in Panik versetzen. Dass Ben schon wieder sich als Feigling erweist, fand ich auch, das hat zum Charakter gepasst. Also ich hätte es da sehr komisch gefunden, wenn er auf einmal sich so als strahlender Held erweist und wie die Gruppe über sein eigenes Wohl stellt. Das hätte zu dem, was wir bislang über ihn erfahren haben, hätte es einfach nicht gepasst. Deswegen fand ich es echt sehr schön. Und dass sich dann Chuck McScruffy dann heldenhaft quasi in die Schlacht stürzt, das fand ich auch nett, weil es wieder gezeigt hat, dass man sich einfach bei diesem Spiel überhaupt nicht drauf verlassen kann, dass ein Charakter, den man gerade getroffen hat, der potenziell ja auch interessant ist. Also in der dritten Episode wäscht dir Chuck da vorne auf dem Zug, während du mit ihm dich da unterhältst, ja auch so ein bisschen den Kopf und sagt so, ey, sag mal, ihr habt keinen Plan, ihr rennt quasi kopflos wie die Hühner hier rum, du musst Clementine beschützen und die Welt wird keine Rücksicht darauf nehmen, dass es ein kleines Mädchen ist, also bring ihr quasi bei zu überleben und lass jetzt mal diese ganze Schönfärberei, es geht jetzt hier wirklich um Leben und Tod. Und also er hätte ja sich auch etablieren können als so ein bisschen der weise Charakter, der irgendwie den Charakteren immer wieder so den richtigen moralischen Weg weist und so und dich zu harten Entscheidungen zwingt. Aber dass sie ihn nach ein paar Minuten auch schon wieder aus dem Spiel nehmen, das fand ich geil. Also das hat mich auch wieder total verunsichert. Weißt das, das, das ist das super. Schöne dran, ne? Mit deinen Erwartungen, die du natürlich gelernt hast durch Fiktion, speziell wo jemand so den typischen oder den Archetypen sozusagen entspricht, dass du da warst, okay, das könnte da und da und da passieren und dann gibt es ja auch das klassische, hätte noch gefehlt, dass er eben, was weiß ich, dann schwarz ist und von Morgan Freeman gesprochen wird. Der Magical Negro, glaube ich, wird es dann genannt im Film. Ja, aber Morgan Freeman kommt doch jetzt immer nur noch, wenn er Sachen erklärt. Und dafür kriegt er doch, haben wir bei South Park gelernt, Sommersprossen. Ich sag, Zombie-Pinguine in Staffel 2. Dann ist Morgan Freeman simply walks into Morgan. Morgan Freeman dort mit dabei. Was ich noch kurz sagen wollte zu der Glockennummer, also im Spiel wird es ja natürlich dann so hingedreht, dass du eben das Gefühl hast, und das fragt sich ja auch die Gruppe, dass der die Glocken läutet, auch der ist, der am Walkie-Talkie sitzt. Ja. Ne? Dass du das Gefühl eben hast, was dann auch wieder so ein roter Hering sozusagen ist und dann dich auf eine gewisse Fährte zu locken. Red was, Herring. Der Typ, der die Glocke läutet, ist ein roter Hering? Alter, ihr kennt euch alle nicht in irgendwelchen Filmbegrifflichkeiten. Also Red Herring. Doch, ich weiß, was ein Red Herring ist, aber auf Deutsch sagt man das nicht, ein roter Hering. Natürlich. Nein. Es wird eingedeutscht. So wie ich. This is the point. Ja. I think a spider. Ja, genau. I have a very good school building. I break wissen. Together. Aber das mit der Glocke, da musst du auch spontan an Left 4 Dead denken. Da gibt es ja auch diese eine Kampagne, wo du dich am Ende quasi in der Kirche verschanzt und der wahnsinnige Pastor da drin läutet fröhlich die Glocke, weil er denkt, ist eh jetzt alles scheißegal und du musst dich da quasi 10 Minuten gegen so einen Zombie-Ansturm erwehren. Oder Resident Evil 4 am Anfang mit der Glockennummer. Ja, stimmt. No? Stimmt. Sehr schön. Where's everybody? Bingo. Ach, wie gut Resident Evil damals noch war. Wisst ihr noch damals, als Resident Evil noch richtig geil war? Lange her. Wisst ihr noch damals, als wir uns daran erinnert haben, dass Resident Evil richtig geil war? Weißt du noch damals, als ich deine Mutter eine alte Schlampe genannt habe? Wolf, du lebst getan? In der Zukunft, nicht in der Gegenwart. Das muss aufhören. Gleich jetzt, Moment. Oh Gott, was? Ja. Und danach ist die Gruppe natürlich dann auch gespalten, ein bisschen. Also zumindest moralisch und im Kern. Und geht in dieses Haus. Also das ist ein Haus, wo sie sich dann irgendwie verschanzen. In den Garten erstmal. Ne? Ja. Und da ist ein Grab. So. Nein, so da... So. Nein, da ist kein Grab. Da ist eine Hundehütte und links daneben ist ein Grab. Ist dir das direkt aufgefallen? Ja, das habe ich aber auch gesehen. Alter, da hat jetzt aber jemand gute Laune. Ja, wenn man an das Grab denkt, mit dem ja, als, Hund drin ist. Also, da kommen ja noch Sachen. Als Grufti fällt einem das sofort auf. Also, in der Szene, wenn du dich da quasi in diesen Garten zurückgezogen hast und das erstmal durchschnaufen kannst, da stellst du ja und konfrontierst auch Ben. Und, und möchtest das einfach alle mal klären. Und wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, habe ich ihm eine verpasst. Ich glaube, ich habe ihm eine runtergehauen. Ich habe ihn, glaube ich, geschubst. Also du schubst ihn ja eigentlich, glaube ich, nur in die Büsche. Ich weiß nicht, ob du auch schlagen kannst, aber ich glaube, ich habe ihn geschubst. Also in meinem Kopf habe ich ihn richtig verfügt. Einen Kinnhaken habe ich ihm gegeben. Also ich fand, das war auch absolut angemessen. Wirklich. Aber es kommt doch auch, das ist so der letzte Zeitpunkt, glaube ich, wo wirklich klar wird, dass Krista auch schwanger ist, oder? Nee. Das ist da, wo es mir das erstmal tatsächlich offensichtlich oder so. Unter die Nase gerieben wird, also, wo sie sagt, oh, mein Bauch und dann kotzt sie sich genau, also es sind Hinweise und ich glaube, so richtig, also das Finale klar wird dann später mit dieser Alkoholszene auf dem Dachboden, ne, wo sie dann auch nicht Alkohol trinken bei will. Bei mir hat sie Alkohol getrunken, deswegen auch. Ist es dann vollkommen irrelevant, aber ich glaube, es wird nie wirklich richtig klar. Es wird nicht ausgesprochen, aber man weiß es eigentlich. Aber das ist ja irgendwie immer so in der Popkultur, wenn sich eine Frau übergibt, grundlos, auch wenn sie sagt, es liegt daran irgendwie, dass es hier schlecht riecht oder so. K.O.-Tropfen oder das Erste, was man denkt, ist immer sofort K.O.-Schwangerschaft. Oder erst K.O.-Tropfen, dann schwanger. Also, und dann verlassen. Ich bin der Meinung, Also ich greife jetzt, jetzt einfach mal vor, aber ich weiß, dass in der Konfrontation mit Kenny, wo Kenny, ich glaube auf dem Dachboden, kommen wir ja gleich zu, aber dass Kenny da mehr oder weniger austickt, ausnahmsweise mal, und dann halt anfängt, ja, ich bin hier zusammen mit einem Kind, einem Typen mit einem kaputten Bein und einer Schwangeren. Ich glaube nicht, dass er tatsächlich schwanger sagt. Also fernab davon ist es jetzt auch, glaube ich, irrelevant, weil jeder von uns das Gleiche denkt. Ja. Aber in diesem Garten jedenfalls ist es so, da hatte ich auch das erste Mal wieder dieses Gefühl, so ein Verlust, eine Verlustangst quasi, wenn du dich mit den ganzen Leuten unterhalten hast, denn das weiß ja quasi jeder, der das gerade hört, ist dieser Schuppen. Ist auch eine der einzigen unlogischen Szenen später noch. Dann ist da das Grab und die Hundehütte. Mhm. Und ans Grab will erstmal keiner. Und dann musst du halt alles untersuchen und kannst dann quasi durch die Hundetür rein. Aber du musst natürlich Clementine da durchlassen. Und das ist immer diese Angst gewesen, die man hatte, auch kurz nachdem man die Omid und Krista kennengelernt hat, wo du auch Clementine erstmal alleine in dieses Office rein. Ja, oder bei der Anfang, Farm mit durch der den Farm, wo sie auch dann durch den Lüftungsschacht muss. Jedes Mal denke ich mir wieder, okay, ich habe mir jetzt die Sicherheit gegeben, dass es zweimal gut geht. Aber jetzt in diesem Haus bin ich mir unsicher gerade. Ja, vor allem und normalerweise so nach der klassischen Spiele-Dramaturgie, nach dem letzten Zombie-Angriff, der dann nur ein paar Minuten her ist, als du noch auf der Straße bist, du bist eigentlich dran gewöhnt, dass es jetzt erstmal für die nächsten 20 Minuten ein bisschen ruhiger wird. Aber mittlerweile, also ich war da so verunsichert von dem Spiel, dass ich dachte, okay, die können auch wirklich nach 5 Minuten schon wieder mich in Panik versetzen, indem Clementine irgendwie was passiert. Also normalerweise ist man ja relativ sicher, so dass man jetzt erstmal wieder ein paar Minuten verschnaufen kann. Und da, also permanent, ich war mir nie wirklich sicher, dass nicht vielleicht der nächste große Zombie-Angriff schon echt 5 Minuten später kommt. Ja. Einfach mal, um die ganze Sache ein bisschen aufzulockern. Deswegen war ich dann auch sehr unruhig, als Clem dann durch die Hundetür da quasi ins Innere gelangt. Das ist immer wieder ein schöner Moment, wenn du dann einfach die Tür dann klacken hörst und dass sie aufgemacht hat. Oh Gott, danke. Ja. Wobei selbst da kann, genau, auf einmal reißt ein Zombie die Tür auf. Ja, oder hinter ihr spielt das uns mit. Ja, also das ist auch eine Sache, also, du konntest dir nie sicher sein und du wusstest auch ganz genau, dass sie wissen, dass du dir nie sicher bist. Mhm, du hast es halt gemerkt, immer diese Anspielung, ab und zu mal da einen Sound abgespielt, ja. wenn Clem irgendwie reingeht, dann erstmal so ein tiefes Schnaufen gehört von Clem und du denkst, oh, fuck, was jetzt? Ja. Und dann geht's weiter. Aber ja, genau, letzten Endes wird es ja jetzt erstmal, aber auch wenn die natürlich dann andere Hinweise gelegt haben, so ist es, wird die momentane Ruhestation ein wenig, dass man da wieder so eine Basis sozusagen hat wie das Camp, das man auf lange Sicht hatte. Und ich glaube, da gab es ja auch direkt zum Anfang trotzdem nochmal so eine Zombie-Attacke, wo die dann schnell das Haus irgendwie, okay, wir gucken, was gerade ist. Oh Moment, Zombies kommen, lass uns schnell die Türen zustopfen. Also, dass du auch nicht direkt die Gelegenheit hast, das Haus sofort kennenzulernen, aber erstmal dann mit diesen Action-Elementen ein bisschen gespielt wird. War doch so gewesen, ne? Nee, ich glaube, das war nach 5 Minuten, du kannst dich erst umgucken und dann kommen die Zombie-Apokalypse und dann gibt es ja noch diese Ego-Shooter-Sequenz, wo du wirklich die Zombies erschießen musst. Ja. Aber eine Sache fällt mir gerade noch auf, wo Glenn durch die Hundehütte da kriecht. Ich fand, in dieser Szene war sie auch wieder so unglaublich süß, weil sie voll stolz auf sich war und sagte, hat sie ja auch, ich meine, sie hat der Gruppe geholfen und wie macht dann die Tür auf, so tada und nur wegen ihr kann man jetzt irgendwie in das Haus und in den sicheren Hafen der Ruhe, aber natürlich bist du, also Lee, als auch du als Spieler, bist erstmal eine Sekunde voll sauer. Ey, das war jetzt saudumm, renn nicht einfach irgendwie, ohne dich abzusprechen, renn nicht einfach ins Haus und mach die Tür auf. Also, ich fand sie so niedlich. Das ist einfach ein so süßes und gut geschriebenes Kind. Ich fand sie total glaubhaft in der Szene. Nachvollziehbar dann natürlich auch in der Hinsicht, du hast ja die ganze Clementine, jetzt bring ich dir mal bei, wie du dich selbst dann dort beschützt. Ne? Mhm. Und ich habe schon ein bisschen, in der Kinderlogik versteht man es dann. Ja, okay, jetzt weiß ich Bescheid und ich war ja so tapfer, jetzt mache ich das einfach mal. Ne? Und ich konnte dann auch nicht so extrem auf sie sauer dann sein, dass sie dann einfach da losgestürzt ist. Nein, bin ich auch nicht. Aber eine Sekunde lang denkt man, oh nein, du dummes Kind, bleib hier. Ja. Auf jeden Fall geht's dann weiter. Es geht dann weiter. Genau, die Tür wird aufgemacht und dann durchsucht man das Haus, findet aber jetzt nichts so Schlimmes, bis man dann auf den Dachboden noch kommt. Nicht, noch genau, nicht. Also dann sucht man Kenny und Kenny ist auf dem Dachboden. Ja. Und da ist dann dieser kleine Junge, der da verhungert ist und quasi. War der angekettet dort? Oder? Nee, er war einfach nur sehr schwach und lag rum. Ja, aber schon seit einiger Zeit eben, also nicht die Nummer wie bei Duck, dass der eben, wo es noch nicht zu 100% sicher war, gerade eben erst gestorben und so weiter, weil der war schon längere Zeit. Der war schon zombifiziert. Der war zombifiziert und der war halt, und vor allem der Punkt ist bei diesem Jungen halt auch, dass er komplett hilflos war, also ähnlich wie Duck. Und ich weiß nicht, wie Menschen das regeln, die Kenny haben Duck erschießen lassen, aber... ich hab nachvollziehbar meinen Punkt hier gemacht, ja, wenn ihr damit nicht zurechtkommt. Tut mir leid. Ich glaube, das ganze Internet kam nicht zurecht mit deinem Punkt. Aber ich meine, ey, nee, ganz, ich glaube, 18% haben auch diese Entscheidung getroffen. Ja, von den was 300 Kommentaren haben immerhin zwei dich verstehen können. Siehst du? Ja. Du bist ja nicht ganz alleine. Guck mal, wenn mich Kenny darum gebeten hätte, ja, und er gesagt hätte... Nein, brauchst du ja nicht nochmal... Nee, aber das ist klar, aber das spielt ja jetzt gleich in die nächste Entscheidung, glaube ich, hier mit rein, weil wir sind ja unter einer anderen Geschichte dann dort gelegt. Also für mich war die Sache mit Duck Kennys Verantwortung und die habe ich ihm nicht aus der Hand nehmen wollen. Dementsprechend war jetzt sozusagen, ich war dran an der Reihe. Für mich dein Gefühl. Es war auch keine Frage und total logisch, dass ich mich sozusagen um diese Nummer jetzt hier kümmere. Ich fand ohnehin diese ganze Szene, die war auf doppelter Ebene, fand ich echt wieder schlimm. Also zum einen diesen zombifizierten und entkräftigten Jungen da zu sehen, wie er irgendwie so mit den letzten Restkräften, die er hat, da über den Dachboden kriecht, und du siehst ja, dass er keine ernsthafte Gefahr ist. Also der wird nicht auf einmal aufspringen und dich beißen. Der ist halt völlig am Ende seiner Kraft. Das ist ein Junge von 6 Jahren oder so. Also das fand ich schon bedrückend. Und dazu, dass gerade Kenny das zuerst sieht, der vor 2 Stunden irgendwie seinen Sohn verloren hat, dass er quasi einen Jungen ungefähr desselben Alters auf dem Dachboden entdeckt, der quasi beinahe das Schicksal seines eigenen, jetzt toten Kindes geteilt hat. Ich fand, das war irgendwie auch nochmal, das war so fies, das so herzlos, dass gerade Kenny sich dieser Situation nochmal stellen muss, das zu sehen. Boah, echt, also das hat mir Kenny in der Sekunde auch echt leid. Also da hat man wirklich gesehen, der Mann ist kurz davor, einfach zu brechen. Also hier wird ihm jeglicher Lebenswillen entzogen. Je länger es dauert, desto schlimmer wird es für ihn. Also das fand ich eine ganz schlimme Sache. Ja, und dann steht man natürlich vor der Entscheidung, wie man sich um diesen Zombie-Jungen, der da schon länger auf dem Dachboden vor sich hin vegetiert, wie man sich um ihn kümmert. Ja, das ist krass. Leute. Und man hat 3 Optionen gehabt. Ja. Schießen mit der Zange, die man noch vom Zug hatte oder was man genommen hat, draufschlagen oder zutreten. Und das fand ich schon echt hart. Aber der erste Punkt ist ja generell zu entscheiden, glaube ich, ob man es selbst macht oder kann man Kennys gar nicht machen lassen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, ich bin mir da auch nicht sicher. Ich habe so einen Spielfehler gemacht. Also ich habe gesagt, ich mache es, und Kenny hat aber, glaube ich, die Waffe, oder nee, es gab die Option, und dann habe ich auf die Waffe gedrückt, aber dann hat Lisi quasi Kenny gegeben. Okay. Und dann meinte Kenny aber zu mir, du hast doch gesagt, du machst es, ich mache das ganz sicher nicht. Und dann hat man es halt wieder gehabt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das aufgrund meiner Entscheidung so war, aber ich konnte halt... die Verantwortung nicht an Kenny abgeben. Okay. Also ich habe es auf jeden Fall gemacht. Also das war für mich auch ganz klar, dass ich das machen muss. Ja. So, also ich hätte auch überhaupt keine Veranlassung gesehen, das jetzt Kenny machen zu lassen. Ich meine, der Typ ist ganz kurz vom kompletten Zusammenbruch. Ja. Hast die Chance bei deinem Sohn verpasst? Hier, bitte. Ja, komm schon. Willst du doch mal wissen, wie das so ist? Let's spread the love. Ja, aber es war wesentlich eindeutiger natürlich darauf hingelenkt, zu was man sich dann dort da entscheiden kann. Ja, was hat er denn gemacht? Ich habe getreten. Ich habe auch getreten. Ich habe die Zange genommen. Und ich fand es richtig. Also, mit der Zunge. Mit der Zunge den Kopf gezogen. Ja, ja. Ich habe jetzt den Kopf abgelenkt. Falscher Podcast. Ja. Nice. Kugel, dachte ich mir, nee, die ist zu wertvoll und zu laut. Ja, eben. Das muss nicht jeder mitbekommen. Also, das fand ich auch eine. Also, gut, dass es zur Wahl steht, aber da dachte ich mir auch, welcher Wahnsinnige verschwendet denn jetzt eine Kugel und alarmiert potenziell. A, alle Leute im Haus, die natürlich wissen wollen, warum jetzt gerade geschossen wurde, und möglicherweise alle Zombies in der näheren Umgebung. Also da eine Kugel zu verschwenden, finde ich absoluten Quatsch. Dann B war die Zange, hast du gesagt? Kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. War für mich aber auch, nee, ich muss jetzt nicht nochmal auf Zombie-Gesichter einschlagen. So, und treten, ja, das war halt die leiseste Alternative von allen. Also ich fand halt mit der Zange zuschlagen war irgendwie noch das Humanste, was man machen kann. So Bordstein fressen, egal ob das ein Zombie ist oder nicht, das finde ich irgendwie so nochmal, es ist ein Kind und man tritt halt ein Kind auf den Kopf. Also, da fand ich halt... Wenn du es so ausdrückst, klingt das irgendwie voll hart. Ja, also wenn du es so ausdrückst, klingt es falsch. Ja. Aber mir ist da gar nicht in den Sinn gekommen mit hier Lautstärke und Kugel und so weiter. Das war mein erster Gedanke, das war super. Ja, bei mir auch. Wenn ich schieße, ist das laut. Zack. Ja. Okay, bei mir war der Gedankengang jetzt, da Candy natürlich das bis hierhin so durchgemacht hat. Ich kann nicht vor seinen Augen wie so kaltblütig ein Kind kaputt treten oder mit einer Zange dann kaputt hauen. Ich wollte so schnell wie möglich dann sozusagen in die Welt bringen und ich habe dann einfach geschossen. Dann dort. Ehrlich? Ja. Ja, aber hat Ego, in der Zombie-Apokalypse, ich weiß nicht, ob ich in deinem Team sein will. Ja, das, ja, das, du triffst sehr das, fragwürdige ja, Entscheidungen. Das Ding ist, es ist ja eben auch Endspiel und keine Zombie-Apokalypse ja, eben. Deshalb klar. Kann man sich ja da dort ein bisschen ausnehmen. Also ich hätte zum Beispiel auch hier, wie es nochmal die Kali erschossen hat. Aber Lilly. Genau, also da ist natürlich, da gehe ich ein bisschen raus aus dem Rollenspiel und ich habe sie einfach mal mitgenommen, weil mich interessieren würde, wie das Spiel dort weitergeht. Na, es reflektiert ja natürlich nicht exakt dein Verhalten. Da tun sich mir Abgründe auf. Ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle weitermachen kann. Also ich habe da ja bewusst gegen dem, wie man normalerweise, wenn man sich komplett in die Rolle dort ergibt, dass du in der Zombie-Apokalypse bist, dort dich entscheidest. Ich habe mal einfach konträr manchmal einfach gemacht, um zu sehen, wo mich das Spiel dorthin führt. Danke. Ja, ich meine, also das mit Lilly haben wir eigentlich schon gesprochen. Ja, genau, aber genau. Ich finde es auch deswegen nachvollziehbar, sie vielleicht doch mitzunehmen, weil man sich eventuell, wenn man versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren, kann man sich auch denken, dass sie vielleicht später doch für die Gruppe nochmal wichtig werden kann. Genau, es hat sich trotzdem in den Arsch getreten. Aber ja, gut, das kann man da nicht wissen. Also von daher. Nee, aber ich muss auch sagen, das mit dem Zombie-Jungen, ich habe ihn auch wie Chris, ich habe ihm auch den Kopf zertreten. Das war super hart, aber das war sehr, sehr gut gemacht. Es war wirklich wieder mal fantastisch inszeniert. Es war wirklich eklig. Also man konnte auch kaum hingucken. Es klang fies und es sah auch wirklich gemein aus, dass du wirklich so dein gesamtes Gewicht auf den Kopf des Jungen legst, bis halt der Kopf zerbricht. Ja, vor allem du hast halt das Gesicht des Jungen in Frontalaufnahme gesehen und du hast nur den Fuß gesehen, der quasi von oben kommt und drückst dann da. Ja, und der keucht und röcht noch. Ich muss aber auch sagen, ich kann gar nicht so richtig erklären, warum ich das gemacht habe und ihn nicht mit der Zange, war es glaube ich, getötet habe. Irgendwie, ich weiß auch nicht, mir kam das in dem Moment, so ein mechanisches Werkzeug zu nehmen, so eine Zange zu nehmen. Ich weiß nicht warum, aber es kam mir wie in dem Moment so barbarisch vor. Also ich weiß, wie jemandem Kopf zu zertreten, ist jetzt nicht weniger barbarisch, aber in dem Moment fand ich das irgendwie, das war so intimer. So ich wollte ihm nicht mit der Zange, vielleicht weil ich es auch schon zu oft gemacht habe, ich wollte ihm nicht mit der Zange in den Kopf einschlagen. Das war mein Punkt. Also so eine Zange ist für mich dieses, wo es dann später auch noch zukommt, irgendwo durchrennen und einfach nur wahllos auf den Kopf schlagen. Also wenn du halt in einem Zombie-Haufen stehst, da kannst du mit einer Zange rumtreten. Aber das, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist... dieses Treten war dann etwas, also es klingt total doof, als halt ein fucking Videospiel. Ja, es klingt doof. Aber es war was Persönlicheres. Ja, genau, es war eine Verbindung dann eher zu diesem Jungen und gucken, dass da, dass es auch richtig erledigt wird und dass er halt vielleicht, dass man vielleicht auch guckt, dass es schnell geht für ihn. Und nicht einfach nur irgendwie. Genau, also Lee hätte ja auch, man weiß ja nicht, was dann, wie exakt er es dann verbringt, aber er vollbringt. Er hätte ja auch wirklich einmal ganz schnell mit voller Wucht zutreten können, hätte es genauso lange gedauert wie mit der Zange. Und dass es dann irgendwie ein bisschen länger sich rauszieht, das weiß man als Spieler ja nicht, wenn man die Option nimmt. Also ich fand es auch sehr, sehr unangenehm. Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass ich da jetzt was Falsches gemacht habe. Nee, gar nicht. Ich würde sagen, das ist dann halt einfach so eine Werte- oder das ist einfach eine Definitionssache. Also. Wenn es für euch so halt irgendwie das Humanere in Anführungszeichen war, war es für mich halt andersrum. Aber was mich interessiert ist, wenn du geschossen hast, hat das Zombies alarmiert oder gar nichts? Hat irgendjemand nachgefragt im Haus? Also das müssen ja alle gehört haben. Da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Ich glaube, die haben sich umgedreht, als man dann sozusagen rausgekommen ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob da noch ein paar Worte gesprochen wurden. Aber natürlich so, das war fast schon, wie man sich es eher in so einem Zombie-Film dann vorstellt. Ne? Das ist so dann die Szene, du hast den Gnadenschuss abgegeben und alle gucken dann noch so bedröppelt und so weiter. Nicken ab. Ja, danke. Ja, also es war schon ein bisschen klassischer dort gelegt. Aber wie gesagt, mir ist vorher nicht in den Sinn gekommen, dass die dann alarmiert werden können. Das war einfach für mich in dem Moment dann auch das Humanere natürlich in der Hinsicht und es hat sich für mich dann nicht zum Negativen dann gewandelt. Oder ich weiß nicht, ob es dann nachträglich dann nochmal Effekte gegeben hat, aber es gab keinen weiteren Zombie-Ansturm. Das war übrigens wieder eine der Szenen, also wenn ich mir für die zweite Season, die ja kommt, wenn ich einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte oder wenn ich mir was wünschen dürfte, ich glaube, wir haben es auch schon im ersten Teil angesprochen, dann würde ich mir wünschen, dass sie irgendwie eine Art von ganz simplem System schaffen, dass wirklich die Zahl der Kugeln im Laufe des Spiels wirklich wichtig ist. Weil also das habe ich ein bisschen vermisst, dass es eigentlich keine große Rolle spielt, wie viel Munition du noch hast oder nicht hast. So in so einer Situation zum Beispiel, wie du, Gregor, dass du den Zombie-Jungen erschießt. Also ich glaube, dass diese Entscheidung vielleicht noch ein bisschen gewichtiger wäre, wenn du wirklich irgendwie wüsstest, ich habe nur noch 3 Kugeln in der Knarre oder 2 oder 1 oder noch 100. Absolut. Also das... finde ich, ist so eine, von den ganz wenigen verpassten Chancen in der ersten Season, dass das keine wirkliche Rolle spielt. Also ja. Ich will, um Gottes Willen, ich will kein Micromanagement. Ich will nicht irgendwie ein Statusmenü haben, wo ich dann genau nachgucken kann, so und so viel Gewicht habe ich dabei, so und so viel Kugeln, um Gottes Willen. Also, nö, aber das lass, halt es, lass es so simpel, wie es in der ersten Season ist, aber irgendwie würde ich mir wirklich wünschen, dass die Zahl der Kugeln echt wirklich wichtig ist, dass du es immer im Hinterkopf hast. Ich meine, das kann man ja ganz klassisch lösen. Man hatte ja oftmals diese 50-50-Entscheidung, wenn du da einfach stehen hast, quasi tritt zu oder Nachschuss noch 5 Kugeln oder sowas, dann ist das vielleicht irgendwie... Achso, dass du bei jeder Entscheidung quasi in Klammern angezeigt bekommst, wie viele Kugeln ja, du dann noch... Ja, quasi sowas. Ja, also das kann man ja ganz dezent lösen, aber das ja. würde auf jeden Fall quasi diesen Survival-Aspekt, den man ja eigentlich haben soll, natürlich nochmal untermauern, klar. Ja, also ich meine, ich glaube auch, dass das Zugeständnisse in der ersten Season eben gewesen sind. Das weiß man natürlich jetzt im Nachhinein, wie gut das Spiel allgemein angekommen ist. Das hat ja in unserer Pause ohne Ende dann Game of the Year Awards oder sowas bekommen. Ja. Ich glaube, die haben dann mehr Mut, das zu trauen, aber ein Zugeständnis für die Gameplay-Fetischisten. Und wenn du dann deine Shootouts dort gehabt, und das finde ich trotz dieser kleinen Panik oder der kleinen Gameplay-Einlagen, die dort gewesen sind, fast schon den schwächsten Teil des Spieles. Speziell, da sprechen wir ja auch gleich die Ballereien oder was? Die Ballereien an sich, weil du dann auf einmal dann devolviert das Spiel eben wirklich in das typische, jetzt ist die Zombie-Apokalypse, ne, und dann kommen 5 durch die Tür und du kannst ohne Ende 500 Schuss mit deiner Knarre abgeben, weil die geht ja nie zu Ende, auch wenn du daneben triffst oder sowas. Du kannst also theoretisch so viel schießen, wie du lustig bist, bis die Cutscene vorbei ist. Genau. Und ich glaube, dass das, also wie es angesprochen hat, eventuell ist das eine Idee, die wir in der zweiten Staffel dann sehen werden. Zu wünschen wäre es, sowas wirklich dann auch stringent dann durchzuziehen. Ja. Mit möglichen Alternativen, die man sich dann eben als Spieleentwickler dann überlegt, wie man ohne die Kugeln zurechtkommt. Also stell dir mal vor, du überlebst eine von diesen Shootout-Sequenzen, wo auf einmal es total hektisch und panisch wird und alle ballern aus vollen Rohren. Und du bringst die Situation dann hinter dich, verschnaufst kurz, kriegst einen klaren Kopf und dann wird dir bewusst, scheiße, ich habe jetzt nur noch 2 Kugeln und vorher hatte ich 20 und innerhalb von 30 Sekunden musste ich irgendwie, um meine Gruppe und mich zu schützen, musste ich nahezu alles verballern. Also was du dann für eine Panik wohl haben musst, dann hast du doch viel, viel mehr Angst vor dem nächsten Mal, wo du die Knarre zücken musst. Also, ja, es wird, ich freue mich, ich hoffe, dass hier was Geiles es wird machen. Im Spiel immer dann komplett, also so Gedanken hatte ich speziell nach dem Shootout, den wir dann in der 4. Episode dann dort gesehen haben, weil so führt es dann auch weiterhin, wenn man die Szene mit dem Kind dann sozusagen dann hinter sich gebracht hat, inklusive dem Begräbnis, was dann Lee dann ganz, sagen wir so, unter ganz langsamer, staatstragender Musik dann... Ich glaube, du verwechselst das, weil der Shootout ist in der 5. Episode. Nee, also ich spreche jetzt vom Shootout in der 4. Gibt's auch, Mann. In der 4. Wo die Zombies das Haus stürmen und du ziehst dich doch mit allen in den Dachboden zurück. Den meine ich, ja, genau. Doch, wo du nachher aus dem Dachboden kommst. Ja, gut, aber am Ende der Episode dann, weil jetzt geht's ja erstmal darum, dann quasi den Jungen zu beerdigen und dann ja, geht's davor, an den Ozean. Ja. Genau. Ich wollte nur in Richtung von, jetzt habe ich den ursprünglichen Punkt vergessen, zwischendurch, den ich in Richtung Shootouts dann machen wollte. Oder war das mal ein roter Hering? Es war 2 rote Heringe, direkt aus der Dose. Nein, dann lass uns chronologisch bleiben. Der Junge wird dann beerdigt in entsprechenden langsamen emotionalen... Im Grab mit seinem Hund tatsächlich. Im Grab mit seinem Hundilein. Ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang gesagt hatten. Der Hund, die Leiche des Hundes hatte das Halsband ja immer noch um. Was für die Hundeklappe an der Tür unten durch die Clementine gekommen ist, benötigt wurde. Und man hatte den bis dato, glaube ich, nicht wieder zugeschaufelt. Nee, ich glaube, da war keine Zeit für gewesen, sozusagen. Das war ja jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Ja, eventuell, also da habe ich gedacht, eventuell der Geruch des Hundes oder so, dass er die Zombies anlockt, aber ist ja auch ein Zombiehund eigentlich gewesen, oder? Vor allem, ich dachte, dieser Scheißköter irgendwas macht, wenn du halt da hingreifst, weil du musst ja ganz langsam da hingreifen und die Hundemarke, das war auch so untersichtig gefilmt, ne, dass man nicht ins Grab reingucken konnte und man hat sich so ganz langsam reingebeugt. Ja. Auf jeden Fall, wenn man den Jungen dann beerdigen will, dann ist es so, dass die Kamera Lees Gesicht zeigt und plötzlich hinter Lee einer auftaucht. Und das war die Sekunde, in der ich mich in dem Scheißspiel am meisten erschreckt habe, als dieser Typ hinter dir steht. Und du siehst halt nur einen Schatten und dann rennt er weg quasi. Ach so. Und ich habe mich so fucking erschrocken, dass ich den Controller tatsächlich aus der Hand geworfen habe, aus Versehen. Ich wollte zu dieser Begräbnis-Szene noch 2 Sachen sagen. Zum einen, ich hätte wirklich gekotzt, wenn der Hund ein Zombie gewesen wäre. Also das wäre so... cheesy. Klischee. Ich hasse Zombiehunde. Also wirklich, Zombiehunde sind einfach nicht mehr cool. Auch in Horrorspielen, ob es Resident Evil ist, ob es Dead Space ist. Wenn ich irgendwie so einen mutierten, zombifizierten Hund da rumrennen sehe, ich finde das mittlerweile so abgedroschen. Ich möchte nie wieder einen Zombiehund im Spiel sehen. Das in den scheiß Resident Evil Filmen, dass da Zombiehunde vorkommen, ist mir egal. Es gibt nur noch Zombiehunde im ersten Teil sind sie übrigens mit Speck beklebt. Zombie-Giraffen wäre. Oh, ne? Speck? Ja, warum nicht? Ja, oder irgendwie Zombie-Faultiere. Zombie-Zoo. Zombie-Elefanten. Zombie, ja, da gab es in Resident Evil Outbreak, in dem Online, das hier zum Beispiel, gab es einen Zombie-Elefant. Auch sehr lustig. Dann ein Notfall im Zombie-Zoo, wenn die Tiere auf einmal wieder leben. Und also generell, ich fand diese Begräbnisszene echt sehr schön, weil es eine der ganz wenigen Momente war, wo man wie auch wieder innerhalb des Spiels mal kurz reflektieren konnte und versucht hat, so ein bisschen Menschlichkeit sich noch zu bewahren. Also es sind so viele Leute gestorben, und es sind so viele Leute gestorben, die dir echt am Herzen lagen und die dir irgendwie wichtig waren, wo es dir fast das Herz gebrochen hat, dass du sie verlieren musstest. Und dass du mal ein paar Minuten hattest, ganz kurz innezuhalten und doch irgendwie zu versuchen, die Trauer zu verarbeiten, auch wenn es nur um einen Jungen geht, den du eigentlich ja nicht kennst. Du hast ja keine emotionale Beziehung zu ihm, aber der war für mich so stellvertretend für alle, die ich bis dahin verloren hatte. Also ich konnte endlich einmal versuchen, wenigstens irgendwie Mensch wieder zu werden und ja, jemanden zu beerdigen und das abzuschließen und ihn quasi zu seinem zum letzten Frieden zu betten. Also fand ich auch schön, dass sich mal ganz kurz die Zeit dazu genommen hatten, dass du Chance hast zu reflektieren, so Alter, was ist aus uns geworden eigentlich? Also links und rechts sterben Leute und du denkst gar nicht mehr groß drüber nach, du freust dich einfach nur, wenn du lebst und Clementine noch lebt. Das ist schon krass. Das ist ein Punkt, den ich dann bei Duck auch hatte im Nachhinein, aber erst, also ungefähr dann, als ich den Jungen dann beerdigt habe, habe ich mich auch gefragt, wie war das nochmal bei Duck? Weil als du geschossen hast, kamen ja keine Zombies. Also du hättest ihn ja auch noch locker beerdigen können. Aber das ist ja komplett übersprungen worden. Ja, nee, man sieht es noch ganz kurz, glaube ich, irgendwie, wie der dann zugeschaufelt wird, wenn ich mich nicht irre. Also man sieht es kurz am Ende dann nochmal. Du lässt ihn nicht einfach nur da liegen. Echt? Sicher? Aber ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Es wird nicht so ein Aufhebens dann sozusagen gemacht. Also jetzt nicht im negativen Sinne, aber wie beim Jungen dann im Haus. Ich weiß nicht mehr, ob es davor, falls vor dem Begräbnis oder danach war, aber dann ist doch Clementine weg, oder nicht? Also, und man sucht nach ihr? Nee, das ist später. Das kommt später. Ja. Erstmal kommt ja wirklich, was Chris gerade gesagt hat, man sieht quasi so Lee dann im Profil und sieht auf einmal so im Hintergrund am Gartenzaun, dass da so eine Figur langhuscht. Und da habe ich mich auch sehr erschrocken, muss ich sagen. Erstmal steht sie ja nur, einfach nur da. Ja, stimmt, genau. Und dann, Gott, aber auch mit so einem Paukenschlag. Und ich habe tatsächlich, also es passiert mir super selten, bei Resident Evil ist es mir nie passiert, so, das war Silent Hill auch nicht. Du hast dich eingenässt? Ja, und dann habe ich mich eingerieben. Nee, ich habe den Controller weggeworfen vor Schock. Und dann so, oh, okay. Schön ins Fenster. Zack. Ja, genau, in den Fernseher. So. Ja, es war ein Jumpscare, aber nicht eben so platt, wie du es beim vielen Sachen hast. Wobei ich sagen muss, dass Lees Reaktion in dem Fall ein bisschen unangemessen war. Also der ist relativ ruhig geblieben dafür, dass da einfach jemand steht. Nee, also bei mir nicht. Bei mir ist er dann zum Zaun und hat, glaube ich, hinterher gerufen. Ich hätte mich auf den Arsch gesetzt, ey. Also vor Schreck. Ich meine, du begräbst da gerade. Vor Schreck noch? Naja. Vor Schreck. Einfach hingesetzt. Nee, also so dieses straighte nach vorne gehen, das fand ich dann halt schon, aber gut, das ist jetzt. Er ist halt ein Macher. Ja, verschwende keine Zeit damit, sich erstmal zu erschrecken und sich dann wieder zu fangen, sondern er rennt direkt zum Zaun und will checken. Du meinst, er hat keine Angst vor dem schwarzen Mann? Absolut nicht, nee. Also wenn jemand da keine Angst vor hat, dann auf jeden Fall er. Aber ja, das war echt ein schöner und unerwartet, ja. Genau, unerwarteter Schreckmoment, der jetzt mal nicht darin resultiert, dass irgendjemand überraschend stirbt oder auf einmal ein Zombie ins Bild springt, sondern da steht einfach nur eine Figur. Da habe ich mich auch richtig schön erschrocken. Ja, und das hatte ich inhaltlich, sehr subtil einfach, inhaltlich dann auch wieder sozusagen auf Bahn gebracht, weil jetzt deine, also ja, du warst getrauert. Nicht ganz das, sondern du warst natürlich beschäftigt mit den Geschehnissen im Haus und das, dass du deine eigentliche Mission oder was da gerade los war, hattest du ja ein bisschen schon zurückgedrängt. So ging es mir zumindest. Ne? Also ich hatte jetzt nicht aktiv die letzten 30 Minuten dran gedacht, okay, Moment, da war ja noch das mit dem Walkie-Talkie und der mit der Glocke. Und wir suchen ja immer noch ein Boot. Genau, und eigentlich sozusagen jetzt so wieder der Startpunkt, der bist, okay, lass mal jetzt wieder konzentrieren. Jetzt mal gucken, wie wir dann aus diesem Schlamassel wieder rauskommen, einigermaßen. Ja. Und der nächste Punkt, wo es dann auch hieß, wie geht man weiter vor, da kamen dann die ersten kleinen Rätselchen nochmal wieder. Wurde mal wieder Zeit, nach 5 Episoden gefühlt. Ja, dann. ein Rätselchen. Dann ging es ja quasi zum Meer. So, Kenny und Lee haben sich dann aufgemacht, ein Boot zu suchen. Ist es da jetzt schon? Ja, genau. Wir suchen ja immer noch ein Boot. Genau, es sind, ich glaube, wir denken gerade im Moment eben nach, weil viele Szenen spielen mal im Haus, mal anderswo und das spielt natürlich immer hin und her, weil das jetzt unsere Hauptbasis dort ist. Genau, aber sie kommen ja schlussendlich an am Wasser und Genau. Das ist alle totale Boote Scheiße. Kaputt. Und alles ist scheiße und Kenny sucht ein Boot. Ja. Und die sprichwörtliche Wall of Death, die da direkt neben dir ist, eine Wand aus Leichen mit einer einladenden Nachricht, dann so Stay Out oder so, genau. Ist dann dort. Also siehst, da ist schon deine Hoffnung, die du hier hattest, da dort Boote oder einen Ausweg zu finden, findest eigentlich dann wirklich was viel, viel Schlimmeres vor. Ne? Aber genau. Lustigerweise war es doch auch hier Chuck McScruffy, unser alter Penner auf dem Zug, der uns auch quasi belehrt hat, dass unser Plan, Boot zu suchen, eigentlich kompletter Schwachsinn ist. Mhm. Und wirklich, das ist total bekloppt. Aber bis er das gesagt hat, habe ich das auch gar nicht so richtig realisiert. Oder ich wollte es nicht warm, aber er hatte völlig recht. Natürlich, denn irgendwie, was wäre denn unser nächster Schritt gewesen? Okay, dann wären wir irgendwie alle aufs Boot gehüpft, hätten gehofft, dass noch genug Benzin im Tank ist und wären dann losgeschippert. Aber also, was ist dann die nächste Option? Auf hoher See verhungern? Also irgendwann müssen wir wieder an Land. Naja, Insel oder sowas suchen, halt ein kleines autarkes Land. Kenny ist ja, aber selbst da, also Fischer oder so. Also wie viele Inseln gibt es da? So? Ich wollte gerade sagen, find mal in der näheren Umgebung von Savannah eine unbewohnte Insel, wo das nicht... Das ist, denke ich mal, der Clou dahinter gewesen. So ähnlich halt Abspann Dawn of the Dead Remake. Ja halt, aber auch oder die haben eine unbewohnte Insel in der Nähe gesucht. Das gibt's nicht. Oder wie, also die Idee wird öfter aufgegriffen, also auch in dieser Comic-Reihe Zombies ziehen die sich nachher auch auf Frachtschiffe zurück in großen Gruppen, um dann halt eine Insel systematisch zu säubern vom Hafen aus. Und dann auf der halt versuchen, autark zu leben. Also, aber ein Frachtschiff impliziert ja auch, dass du genügend Leute hast, die auch entsprechend ausgerüstet sind. Die Manpower muss ja, halt genau. Da sein. Also dann könnte ich auch verstehen. Ich wäre ohnehin eher Freund davon, systematisch so ein Gebiet großflächig zu säubern, anstatt irgendwie immer weiter auf der Flucht zu sein. Aber auf jeden Fall finden wir dann quasi ein zerstörtes Boot, was eindeutig nicht mehr hochseetauglich ist. Und Kenny ist natürlich am Boden zerstört und er merkt, dass sein Plan von vornherein eigentlich ohne Hand und Fuß war und jetzt ist er endgültig zum Scheitern verurteilt und man muss sich ja notgedrungene Alternative überlegen. Aber das war in der Tat so für mich auch der Moment, da habe ich den Plan mit dem Boot auch wirklich aufgegeben. Weil ich muss sagen, als wir Kenny in der ersten Episode kennengelernt haben und er davon gesprochen hat, irgendwie so, ich habe da ein Boot und er ist ja auch Hochseefischer und er kennt sich damit aus. Er war ja selbstsicher genug. Genau, sehr selbstsicher. War sehr überzeugend. Und es hat sich auch für mich voll übertragen. Also deswegen habe ich mich lange Zeit so an Kenny gehängt, weil ich dachte so, Alter, der hat ein Boot und der scheint zu wissen, was er damit anstellt. Er ist, glaube ich, ein guter Mann. Ich möchte Teil seiner Clique sein. Ich glaub, aber spätestens da war für mich klar, so, ey, der hat auch keinen besseren Plan, als wir suchen ein Boot. Und wenn er kein Boot findet, so wie jetzt, weiß er auch nicht, wie es weitergeht. Das fand ich echt sehr schön. Ich glaube, es ist auch einfach so damals halt so gewesen, du bist in diesem Motel gewesen, du hast dich vorher durch Städte gekämpft, du weißt, dass Städte scheiße sind, es sind überall Zombies, es ist verwinkelt. Du triffst vielleicht auch noch auf andere Menschen, die dir irgendwie halt ans Leder wollen. So, dann gehst du in diesen kleineren Mikrokosmos, das Motel, was du abschottest. Da geht alles den Bach runter. So, und dann ist, glaube ich, so jeder Straightforward-Gedanke halt zu sagen, ja, wir gehen aufs Wasser. Was soll dir auf dem Wasser quasi passieren? Also rein aus dem Blickwinkel. Schwimmt halt höchstens mal eine Wasserleiche vorbei oder so. Aber ich glaube, das ist so das, was einen erstmal so im Kopf einfach beruhigt. So zu wissen, man hat quasi zumindest aus dieser Perspektive raus nichts zu wissen. Und das ist so auch die Gefahr, die halt ja überall lauert. Und so, wenn du erstmal angekommen bist in dem Ding, dann kannst du halt weitergucken. Und deswegen hat man sich, glaube ich, auch einfach in diese Bootssuche so mit reingesteigert. Zumal halt, wie gesagt, Kenny auch einfach sehr, sehr überzeugend war. Ja, naja, also ich kann das quasi im Kontext des Spiels, ich kann das auch total nachvollziehen. Aber ich finde es so interessant, dass man, wenn man nicht mittendrin ist, dass man dann kein Problem damit hat, irgendwie so einen Plan mal weiterzudenken und sich über Schritt 3, 4, 5, 6 bis 10 Gedanken zu machen. Aber wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist, wie in dem Spiel, und irgendjemand sagt, ey, ich habe ein Boot, dass er dann sofort drauf anspringst, so, weißt du, und auf einmal ist eine ganze überlegene Intelligenz, weißt du, wenn man hier so gemütlich auf dem Sofa sitzt und drüber labert, irgendwie sind wir alle die krassen Experten und haben die besten Pläne, aber wenn wir mittendrin sind, sind wir genauso dumm wie alle anderen. Das finde ich so interessant. Man sieht es ja auch an der Figur Kenny selber, der natürlich auch am Boden zerstört ist, dass er dort kein Boot vorfindet. Am Boot zerstört ist, und es ist ja auch ein zerstörtes Boot dort direkt nebendran, aber ohne da jetzt was vorwegzunehmen, er kommt von dem Plan ja eigentlich nicht wirklich ab, sondern versucht irgendwie das dann... Er steigert sich rein und je nachdem, was es dann später für Ausblicke gibt, was zu bekommen oder nicht zu bekommen, aber er hat sich so intensiv darauf fixiert, dass er natürlich immer parallel damit, versucht, auf seinen alten Plan zurückzubiegen, egal wie man sich oder womit man sich dann gerade beschäftigt. Was aber auch dazu führt, dass man dann durch dieses Münzfernglas guckt, um halt das Ufer abzuchecken und so die restliche Seite, wo man dann wiederum den ominösen Kapuzenkletterer findet. Der ominöse Kapuzenkletterer. Ich will kurz eins vorweg sagen. Ich habe nachher mal gecheckt, wer die Episoden geschrieben hat. Episode 2 und 4 sind vom gleichen Autor. Das ist der werte Gary Witter. Das ist der Autor, der The Book of Eli geschrieben hat, den Kinofilm. Dann hat er sich aber sehr gesteigert. Aber wirklich, ey. Ja. Book of Eli sind 5 Minuten am Anfang cool und der Rest ist totale Grütze. Und die eigentliche Idee, den Twist, finde ich auch nicht komplett schlecht, aber der Film an sich ist schon. Aber mir ist da aufgefallen, ich glaube ansonsten, die zweite Episode war ja eine meiner Lieblinge, auch wenn die ein bisschen klischeehaft dann sozusagen transportiert wurde, die Inhalte. Vierte, finde ich, nach dem starken Anfang hat jetzt doch, hat gute Erwartungen geweckt, hat aber einigermaßen nachgelassen, speziell durch den Charakter, der jetzt dazu kommt, der sehr konstruiert für mich ein bisschen wirkte. Na? Also ich fand sie eigentlich, oder jetzt vielleicht sollten wir kurz dazukommen, ich fand die vierte mit einer der besten Episoden, hatte aber auch teilweise, da kommen wir gleich zu, dann im Gewässer, ein paar schlechte Stellen, aber auf jeden Fall, du siehst dann, Entschuldigung, ich habe mich gerade so erschrocken. Der Rumänen-Zombie. Ja, wir sitzen hier schön in unserem Kellerchen und links kommt einfach jemand durch eine Tür, den man nicht sieht. Und sagt auch nichts. Und sagt auch nichts. Ja, steht einfach nur. Guckt mich nur an mit seinem glasigen Blick. Anklagen. Ja, wollen wir mal ganz kurz in der Chronologie weitergehen, bevor wir... Ja, genau. Ja. Also man sieht quasi diesen ominösen Kapuzenpulli-Dachkletterer. Und dann versteckt man sich erstmal. Also man sieht halt, dass er quasi auf dem Weg zu einem ist. Dann versteckt man sich, möchte ihn quasi überrumpeln. Ja. Diese Person geht hinter einen Obststand, soweit ich mich erinnere. Und, was für Obst war denn da? Ich glaube, wir brauchen nicht. Wir müssen nicht ganz so ins Detail gehen, glaube ich. Genau, für Zeitschriften. Der Obststand war nur deswegen, weil halt ein Sichtschutz da war quasi. Und man versteckt sich, will halt nahe ran, um ihn zu überwältigen. Und genau in der Sekunde dreht sich quasi das Blatt. Die Person weiß wohl, dass man da ist und überwältigt einen selbst. Und dann stellt sich heraus, es ist eine Frau. Und sie hat halt so einen Eispickel dabei. Ist nicht nur eine Frau, es ist die Frau mit dem Eispickel, die Freeclimbing betreiben kann. Genau. Und sich sozusagen so ganz alleine den Zombies erwertet. Ich merke schon, du magst den Charakter nicht. Nee, wie ist sie denn nochmal? Oh, das weiß ich nicht. Müsste ich nochmal kurz nachgucken. Ja, bitte. Tussi McPherson. Schlussendlich überrumpelt sie allen, ja. Genau. Was dazu führt, dass Kenny... Genau, und dann dachte ich so, Kenny, nein. Was Kenny, der die Waffe hat, der sich aus der Gasse neben diesem Stand langsam anschleicht. Molly, genau. Stimmt. Molly Luft. Und man einfach sehr schnell... Die macht keinen Freeclimber, man muss wirklich sehr, sehr schnell reagieren, was man denn schreit. Und ich glaube, man hätte sogar die Option gehabt, dass Kenny wirklich abdrückt. Ich habe halt gerufen, aufpassen. Und was wiederum dazu führt, dass sie, glaube ich, Kenny auch überwältigt. Ja, und danach will Kenny sich nochmal an ihn rächen. Und denkst du, Alter, Kenny, raffst du es noch? Ja, du mit deinem Scheißboot und mit deinen Scheißproblemen. Jetzt kletter lieber! Kletter lieber. Da war ich auch wirklich kurz ein bisschen beunruhigt, dass Kenny jetzt einfach total durchdreht und eine schlechte Übersprungshandlung jetzt begeht. Weil du kannst ja auch nicht sicher sein. Die einem Menschen das Leben kostet. Duckst sie sich weg und Kenny erschießt dich oder schießt dich an, du kannst dir ja nicht sicher sein in diesem Scheißspiel. Ja. Und ich habe nur gerufen, ey Kenny, hör auf. Und dann ist es auf jeden Fall so, dass man ganz kurz dazu kommt, zu reden, bis halt die Zombies einbrechen. Aber in dem Moment sagt sie dir quasi schon, pass auf, diese Wall of Death, von der du gerade gesprochen hast, die wir jetzt ein bisschen übergangen sind, weil neben dem Hafen oder der Hafen ist quasi... Die kommt ja jetzt zum Tragen. Genau, die kommt zum Tragen. Da sind auf jeden Fall tausende Körper... aufgestapelt. Genau, sozusagen als Warnung für alle möglichen noch Lebenden, die dann. Und sie sagt dir quasi, hey, dahinter ist Crawford und Schwache und Alte und Kinder haben da nichts zu suchen. Das ist ein Ort, wo sie ganz, ganz genau auswählen oder selektieren, wer drin sein darf und wer nicht. Und man merkt schon, dass sie da irgendwie was am Stecken hat. Ja, klar. Ja. Also dadurch, dass sie natürlich auch mit der Stadt und mit den Leuten vorher zu tun gehabt hat, denke ich mal, ist es logisch, dass es in die Richtung dorthin geht. Und ich fand diese Crawford-Nummer so, wie man sie dann zum ersten Mal kennengelernt hat, fand ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Also klar, es ist auch wieder ein bisschen klischeehaft mit der separierten Gesellschaft, die versucht, die Weltordnung dann neu aufzuräumen. Ist auch wieder an 28 Days Later zurückdenken, wo auf einmal nach zwei, drei Wochen dann die Soldaten ihre eigene Gesellschaft hat sozusagen dann versuchen aufzubauen. Aber einmal speziell ich als Lee, der auch noch Verantwortung für ein Kind hat mit Clementine, sozusagen mit dieser Welt dort konfrontiert zu werden, hat es sich für mich dann so angebahnt, dass ich gedacht, oh, das wird wahrscheinlich alles noch jetzt echt knallhart und echt spannend. Ne? Und das hat echt bei mir viele Erwartungen geweckt, was dieses Crawford dort angegangen ist. Über den Charakter selbst, ich habe es ja schon, also Molly habe ich ja schon gesagt, ich, interessant, es war mal ein bisschen was anderes, fühlte sich für mich aber auch in dem Moment erstmal an, das ist so irgendwie ein Charakter, den man da reinschreibt, wenn man so einen coolen Charakter während der Zombie-Apokalypse haben will. Der wirkte für mich irgendwie so unwirklich verglichen mit den anderen, eher realeren Personen, die du dort siehst. Ne? Also ein bisschen was. Ja, ich kann ahnen, was du meinst. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel bei Michonne aus der TV-Serie. Alter. Die finde ich nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Also wir wollen jetzt halt nicht über die Serie reden, aber ja, das ist für mich so, finde ich, noch zumindest das Paradebeispiel von einem total, also plump konstruierten, klischeehaften Coolness-Charakter, der eigentlich nichts drauf hat, außer dass sie ab und zu mal eine coole Pose macht und grimmig in die Gegend guckt. Wie gesagt, so extrem. Also Michonne, okay. Bitte. Nee, sag es mal. Ich wollte nur ganz kurz sagen, Michonne macht halt im Comic Sinn, aber als Comic-Charakter, der in der TV-Serie irgendwas zu suchen hat, ist sie einfach sehr, sehr schlecht. Und gerade das Gefühl, dass sie halt diese aufgesetzte Charaktereigenschaften und dass es halt irgendwie nicht passt, das hatte ich halt bei Molly zum Beispiel gar nicht. Also Molly passte für mich sehr, sehr gut in die Gruppe und ich war auch sehr verliebt in Molly. Also sie hat schon so gewisse Anzüge, Andeutungen, gewisse Züge davon. Anzüge, auch nicht schlecht. so ein ganz kleines bisschen so den Coolness-Nerd-Faktor zu bedienen. Also ich meine, sie ist halt irgendwie sehr grazil, sie ist gewandt, sie kann zwei erwachsene Männer überrumpeln, hat noch einen Eispickel dabei, macht Free-Climbing und kann sich ohne große Probleme wirklich an jeder Wand hochziehen. Also die so ganz leichte, und dazu ist sie halt noch so ein krasser Badass, weißt du, lässt sich nichts sagen. Irgendwie gut aussehende junge, knackige Mädel. Zeigt also keine Schwäche. Also ich sehe schon, was du meinst, Gregor. Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, aber verglichen mit vielen anderen Charakteren ist sie jetzt vielleicht nicht die allerglaubwürdigste in dem Kontext. Also stimmt schon. Im Nachhinein ist es mehr, wo es mir dann mehr aufgefallen ist und wo ich danach auch gelesen habe, weil so habe ich mich auch ein bisschen bei The Book of Eli dann dort gefühlt, speziell wenn du dir den Hauptcharakter anguckst, der natürlich auch genauso was ultra konstruiertes ist. Ne? Was würde der coole Hauptcharakter für so einen Endzeit-Film sein und was könnte der für Eigenschaften haben, damit wir möglichst irgendwelche coolen Ideen da verbauen können? Und Molly hat es ein bisschen für mich dann auch dann so transportiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Modus operandi des Autors, dass er gerne solche Figuren und Charaktere mit da reintut. Ja, man muss aber auch sagen, dass man natürlich auch, dass das nicht die erste Frau ist, die man da trifft in dem Spiel. Und dort ist davor mit Lily, mit Carly, genau, hattest du ja auch schon ganz, ganz verschiedene weibliche Figuren. Klar, und das war natürlich so das genaue Gegenstück zu einem zu der Mutter beispielsweise von Duck. Nee, absolut. Für mich im Nachhinein hat es sich ein bisschen so angefühlt, das hätte auch wirklich Mirror's Edge Zombie Edition sein können, wenn sie der Hauptcharakter gewesen wäre. Du musst auch sehr, sehr oft an Faith denken. Das war lustig. Sie ist eben ein Videospielcharakter, also gefühlt mehr Videospieler als die anderen. Ja, ich fand auch, also das war, also ohne jetzt zu sehr vorwegzugreifen, aber das fand ich mit ein meiner persönlichen Kritikpunkte an der vierten Episode, dass dieser Realismus, der probiert wird, die ganze Zeit zu transportieren, dass es immer wieder aufgebrochen wird dadurch, dass Charaktere wie Molly wirklich ohne größere körperliche Probleme da die krassesten Anstrengungen verbringen. Also da gibt es ein paar Szenen später, wenn sie Lee, der irgendwie quasi am Fenstersims da irgendwie hängt oder am Dach hängt, wenn sie den mit einer Hand quasi mal so eben hochwuchtet. Also sie wiegt um die 50 Kilo und so Lee wiegt, weiß ich, 100, 110 Kilo, keine Ahnung. Also das waren die Momente, wo ich dachte, okay, es ist halt doch irgendwie nur ein Videospiel und sie können jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde mir zeigen, wie ein Charakter versucht, sich da hochzuziehen, weil so ein schwaches Mädel von maximal 20 den nicht alleine wird hochziehen können. Also da fand ich es nicht so wahnsinnig schön gelöst. Das hätte man vielleicht ein bisschen schöner inszenieren können, dass sie irgendwie nicht quasi völlig, als hätte sie kein Gewicht oder als hätte sie sowas wie unendliche Muskelkraft, dass sie sich halt nicht die ganze Zeit quasi von einem Dach oder von einer Wand zur anderen springt mit dem Eispickel. Also das war das Einzige, da hat es mich irgendwie immer ein bisschen rausgerissen. Das fand ich auch nicht so wahnsinnig schön inszeniert einfach. Wie gesagt, es ist kein extremer negativer Punkt, wo ich sage, das ist jetzt scheiße oder so, aber es ist was mir aufgefallen ist und mich dann eben auch wirklich ein bisschen wieder rausgehoben hat. Man hat hier natürlich, da werden wir gleich darauf dann hinzukommen, natürlich Charaktertiefe gegeben und erklärt, wie das zu dem und dem dann gekommen ist oder was da dort insgesamt passiert. Aber immer wieder diese kleinen Momente, wo dann eben, was sie auch mit einer Autobatterie dann später, ja, packe ich mal rein und ich spring dann über die Häuser durch und geil, oh, wo ist sie wieder hin? Oh, Mann. Aber prinzipiell gerade in dieser Szene, wo man sie zum ersten Mal trifft, Fand ich es aber doch ganz schön gelöst, dass du dir wirklich lange Zeit über den Charakter nicht so sicher bist. Also ob du jetzt wirklich trauen kannst. Sie macht ja schon den Eindruck, so mehr einer Einzelkämpferin und hat eigentlich keine Lust, sich einer Gruppe anzuschließen und auch weniger Lust, für eine Gruppe Verantwortung zu übernehmen. Und in die Rolle wird sie ja gegen ihren Willen so ein bisschen gedrängt, schon dadurch, dass sie sich da einfach auskennt und dir das erstmal Informationen über Crawford gibt, also quasi diese abgeschottete Enklave, wo eben Frauen, Kinder und Alte und Schwache nichts zu suchen haben, weil da quasi nur die Stärksten versuchen zu überleben. Also sie wird ja unweigerlich so ein bisschen zur Anführerin der Gruppe, auch wenn sie es nicht will. Und also ich fand den Charakter an sich, ich fand den schon schön angelegt. Also sie stieß mir jetzt nicht negativ auf, muss ich sagen, so als Charakter. Ich muss auch sagen, einer der Punkte, die ich irgendwie an ihr interessant war, dass du als Gruppe hast du dich immer nur fortbewegt, ganz normal per Pedis quasi und bist zu Fuß durch die Gegend gelaufen und mit ihr hattest du auf einmal einen Charakter, der eigentlich zu jeder Zeit fast überall sein könnte, weil sie eben die Eigenschaft besitzt, auf Dächern rumrennen zu können, wie sie will mit ihrem Parken. Wie sie kann. Genau, wie toll. Sie, genau. Und deswegen, du hattest auf einmal irgendwie so ein flexibleres Gruppenmitglied und ein auch ein mobileres Gruppenmitglied, was vielleicht dann Sachen machen kann, wo du dir denkst, okay, das sind Sachen, die hätte ich vielleicht auch beim Zug beispielsweise. Wäre also vielleicht ein bisschen insgesamt ist es aber ein ziemlich nötiger so Shake-up innerhalb der Story gewesen, weil der ursprüngliche Antrieb mit wir kommen ans Wasser und nehmen das Boot, das war dahin, die Hoffnung war erstmal da und jetzt bekommst du einfach eine Flut an neuen Informationen. Mit Molly, mit was da in Crawford gerade los ist, mit Situation, die sich jetzt geändert, dass du auf einmal auch wirklich mit anderen Leuten dann zu tun hast, was sich ja dann auch noch gleich wieder steigert. Direkt nachdem man dann das erste Treffen dann mit Molly hatte, dann kommt ja wieder der Zombie-Überfall und Lee wird ja erstmal getrennt. Genau, ja. Lee wird getrennt, bekommt aber, achso. Nee, also das wollte ich da weiter ausführen, fällt dann unten in den Gully sozusagen dort rein und rettet sich. Ja. Aber vor allem opfert er sich ja quasi erstmal für die Gruppe, in der er sagt, okay, ihr könnt hier hochspringen. Genau, hier nimmt den. Und ich schiebe euch quasi nur die Mülltonne kurz dahin, dass das funktioniert und habe selbst nicht mehr so viel Zeit. Bekomme dann den Eispickel zugeworfen und verziehe mich in den Gully. Clementine ist doch auch mit dabei. Nein, Clementine ist nicht dabei. Clementine kommt nachher noch. Ja. Ich könnte schwören, dass die bei mir dazugekommen ist, weil wenn man dann, man verschwindet im Gully, erlebt da ja gleich noch was, worüber wir sprechen, wenn man wieder ankommt, sucht man nämlich nach ihr. Im Haus sucht man nach ihr, weil man hat sie im Haus gelassen, also nur du, also bei sie mir. Sie hat ja gemalt. Also genau, ich könnte wirklich schwören, dass Clementine mit, also später, als diese Konfrontation mit Molly vorbei war, dazugekommen ist. Ich überlege gerade, ob es tatsächlich. Also vielleicht ist es eine andere Szene, ich weiß nicht, bei mir war es wirklich so, dass nur Kenny und Lee am Wasser gewesen sind und Molly getroffen haben, das erste Mal. Natürlich bist du nochmal irgendwann später wieder bei dieser Location gewesen. Und aber doch, stimmt. Ich glaube, er hat recht. Ich glaube auch, dass Tim gerade recht hat. Ich glaube, Clementine kommt wirklich dazu. Weil es ist nämlich einfach auch dieses... sie kommt dazu gelaufen. Ja, ne? Genau. Ja, die kommt nämlich später dazu und dann kommt halt diese Konfrontation mit den Zombies. Molly springt hoch auf dieses Gerüst, wie man es aus den Staaten kennt, diese Leiterkonstruktion. Du reichst Clementine hoch, Zombies kommen näher. Du reichst Kenny hoch, Zombies kommen näher. Sie gibt dir den Eispickel, du machst den Gullideckel auf, gehst in den Gullideckel und musst dir halt vorher noch anhören. Aber pass auf Bertha oder wie auch immer dieser dumme Eispickel heißt auf. Ja, sie hat dem Eispickel einen Namen gegeben. Ja. Genau, stimmt. Nee, absolut. Es war ein bisschen so der Austausch sozusagen von Wertsachen dann gewesen. Ja. Ne? Sie passt auf Clementine. Ja, wenn man das so stumpf dann ausdrücken will. Wortspieler. Sie passt auf Clementine auf sozusagen und du passt auf die Bertha, nennen wir sie mal jetzt so, dann sozusagen auf. Ich glaube, das Ding hatte so einen dummen alten Namen. Es hatte einen ziemlich dummen Namen. Ich weiß nicht, ob es Bertha war, aber ist auch relativ Wumpe. In dem Gully jetzt erstmal da dort. Das hat mich genervt in der Episode. Was jetzt kommt. Ich fand diese Sequenz, wo Lee quasi von der Gruppe getrennt wird, fand ich eine der wenigen, die mich eigentlich ziemlich kalt gelassen haben. Also mir war relativ klar, dass Lee als Hauptfigur zumindest in der Szene nicht ernsthaft was passieren wird. Also da ging es wirklich nur darum, dass du die richtigen Knöpfe drückst. Aber da habe ich mir keine ernsthaften Sorgen gemacht, dass vor allem mir als Lee was passieren würde. Ja, auch Clementine nicht. Ja, also das für mich war das so ein Break einfach. Ja. Also da war es so, genau, okay, die Gruppe muss jetzt einfach mal getrennt werden. Aber ich meine, es gibt ja auch Situationen, auch wenn du eigentlich schon ahnst, dass du vielleicht nicht wirklich jetzt sterben kannst, aber durch die Inszenierung, vergisst du diese Sicherheit und steigerst dich aber trotzdem voll rein. Und in der Szene hat es nicht so richtig geklappt. Also da wusste ich eigentlich, okay, jetzt muss einfach mal Lee sich von der Gruppe trennen, aber wir werden uns schon wieder treffen. Es war ein notwendiger Übergang. Hat mich relativ kalt gelassen, muss ich sagen. Um die Story dann vorne dran zu treiben, ja. Man ist in der Kanalisation, sieht Zombies und sieht vor allem, nachdem man irgendwie ein Ventil ausgetauscht hat, dass dann die Zombies ablenkt und dann ist da Wasser, hier Wasser. Gameplay. Das war nicht ganz so geil, aber also es hat für mich einfach keine bedrückende Stimmung erzeugt. Nö, ja, vor allem trifft man Chuck. Genau. Also den Tod. Die Reste von Chuck. Chuck McScruffy, ja. Die Reste von Chuck, da wusste man auch, okay, das hat sich auch erledigt, muss ich nicht mehr suchen. bedankt sich dann quasi innerlich kurz und sieht dann am Horizont noch einen Zombie stehen, den man mit dem also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch die Zange, ich weiß nicht, ob sie quasi weg ist, wenn du da mit den Jungen erschlagen hast. Also mit dem Eispickel hatte ich. Hast du noch. Und dann, oder den Eispickel noch, ja. Und möchte den töten. Und dann kommt aber auch in der Sekunde, passiert irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, was passiert. Auf jeden Fall landest du dann später vor so einem Bunker. Naja, es ist so, du entdeckst sozusagen ein Loch in der Kanalisation, das verdeckt ist. Genau. Ne, und dann bist du auf einmal dann in einer Art Luftschutzbunker, dann unten drin mit lauter alten und dicken Leuten, hätte ich jetzt fast gesagt. Und Schwachen, also die Alte und Schwache, die in Crawford einfach keinen Platz genau. haben. Genau, es ist ja eine Krebsgruppe. Genau, ja. Leute, die sich über die krebsen da so rum. Und der eine sieht extrem aus wie Bubbles aus The Wire. Jetzt hat wahrscheinlich nie auf euch The Wire gesehen, aber da gibt es einen Charakter, der sieht wirklich exakt aus wie ja, wie der eine schwarze, das ist dieser schwarze, schlaksige junge Mann mit den leicht abstehenden Haaren. Und er sieht wirklich aus wie Bubbles aus The Wire, wollte ich nur mal kurz einwerfen. Fand ich sehr lustig. Ist das der gerade gestorben ist? Nee, gerade ist irgendein Schauspieler aus The Wire gestorben das Wochenende. Ach, das war Prop Joe, glaube ich, der etwas breitere. Schade, war auch ein guter. Genau, man trifft dann auf diese Gruppe von ehemaligen Krebsüberlebenden, die natürlich in Crawford keinen Platz gefunden haben. Die sind natürlich argwöhnisch gegenüber, da platzt auf einmal jemand in ihren Schutzbunker. Und ich muss dann auch mir sagen, also ist das, auch wenn es Zombies sind, ne, ist das eine gute Absicherung dort, wo man einfach so ein Plastikschild davor packt, dass dort niemand reinkommt? Weil die brauchen sich nicht wundern, wenn irgendjemand mal bei denen im Keller dann steht. Naja, du brauchst ja per se auch noch ein bisschen Intelligenz, um das Rad zu drehen und sowas. Also ich glaube, da war schon für Sicherheit gesorgt. Aber was ich für mich selbst entdeckt habe in der Sekunde war, ich war auf mich allein gestellt, ich konnte also nicht damit rechnen, dass irgendjemand da ist, um mir zu helfen. Mhm. Der Typ, das ist einer quasi der Oberboss dort in diesem Raum. Mr. Mufti. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Richtet die Waffe auf dich und fragt dich so, wer bist du? Und in der Sekunde hast du halt die Möglichkeit, entweder zu sagen, ey, alles cool, oder aber du sagst so, ey, pass auf, du hast jetzt 3 Sekunden, sonst nehme ich dir die Waffe weg und erschieß dich. So. Hat das jemand gemacht von uns? Ja, also ich bin diesen aggressivsten Weg gegangen, den okay. du wählen konntest. Ich habe ihm halt gesagt, pass auf, Kollege, ich bin gerade ordentlich pisst so. und du willst mich nicht als Feind jetzt gerade so. Ich erschieße euch alle, wenn es sein muss. So. Freunde machen. Ja. Und Diplomaten, Chris. Dann kommt es halt zu einer großen Diskussion, zu einem Dialog, in dem sich dann auch noch seine Freunde einmischt. Ich glaube, ich wurde einmal erschossen dort, wenn ich mich nicht irre. Also ich wurde aus Steuerungsproblemen erschossen, so wie in der zweiten Episode auch. Vielleicht hatte auch der Schreiber mit zu tun. Es kann sein, es hat irgendwo gehakt, aber irgendwo habe ich irgendeine den Stand, ich glaube, ich bin nicht so aggressiv vorgegangen, aber ich kann mich erinnern, dass da irgendwie Game Over auf jeden Fall da ist. Ja, du durftest nicht nochmal einen Schritt nach vorne, ähnlich wie in der zweiten. Sowas, halt. Ja. Und die Frau sagt dann die ganze Zeit, erschieß ihn jetzt, mach keinen Scheiß, erschieß ihn. Und dann denkst du so, halt, du auch deine Fresse. Also ich bin natürlich absolut diplomatisch. Vollkommen. Echt? Guck mal, Lee mit seiner tiefen, ruhigen und beruhigenden Stimme. Keine Chance. Ich bin da der alte Diplomat. Also, weil ich dachte, ey, erschießen kann ich die nachher auch alle noch. Ich will erstmal die Knarre haben. Als Schwarze bei lauter alten, weißen Leuten dann dort. Ja, lauter alten, weißen. Ich bin Menschen. Da auch recht. Ich meine, das ist so eine Gruppe, du weißt nicht, wer das ist, du weißt überhaupt nicht, wie die ausgerüstet sind, du platzt da auf einmal rein und ich wollte die Situation nicht noch weiter unnötig anheizen, indem ich da jetzt hier im Breiten markiere. Das fand ich nicht sehr clever. Unabhängig davon, wo ich mich gerade in welcher Lage mich befinde, ich platze bei denen rein. Ne? Und ich wäre genauso angepisst, wenn die bei mir ins Haus sozusagen reingestolpert wären und niemand Bescheid weiß. Reingestolpert. Also ich muss sagen, ich bin da auch recht ruhig geblieben. Nur zwischenzeitlich, als er mir dann doch, also das war auch so ein Dialog, der sich sehr gezogen hat, finde ich, und der irgendwie auch so ein bisschen genervt hat. Aber irgendwann bin ich dann auch so ein bisschen ungehaltener geworden und so, was sich dann irgendwann wieder relativiert hat, so innerhalb des Gesprächs, wo dann kam, ja, ich habe dich eh nicht so eingeschätzt und bla. Und man erzählt denen aber dann doch... Von der Gruppe erzählt man. Von und der Gruppe? Genau, also man erzählt halt von der Gruppe, weil der eigentlich ausschlaggebende Punkt ist ja, der sich in dieser ganzen, ganz stringent, durch diese Episode zieht eigentlich, ist, dass Omid krank ist. Omid liegt in seinem Bett oder in dem Bett, das er jetzt für sich beansprucht. Sein Beinchen angeknackt. Und hat sein Beinchen kaputt. Ja. Aua, auf Beinchen. Aua, Beinchen, möchte ich ein Fetter haben. Und dann kommt der Arzt und pustet einmal und sagt, Schmerz weg. Und der Typ, der dir die Waffe vors Gesicht hält, ist halt Arzt. Und dem erzählst du dann, als du erfährst, okay, er ist Arzt. Pass auf, ich habe einen in der Gruppe. Guck dir das mal bitte an. Komm mal mit. So, wir sind eine Gruppe von, was weiß ich, 6 Leuten. Mhm. Haben ein Haus gechartert. Und feiern da geile Drogenpartys. Timesharing. Komm mal mit. Nee, und auf jeden Fall, der schließt sich dann ja an. Und dann geht's quasi erstmal wieder zurück. Zur Hauptgruppe, da trifft man dann auch irgendwie wieder auf alle. Und Alle außer Clementine. Man sieht aber Bilder, die Clementine gemalt hat. Und wird irgendwann, dann heißt es halt, hier ist Omid, guck dir das Bein mal an. Ja, das ist zumindest der du eine Brand. Du bist ein alter Geschichtenerzähler. Hey, so ist das. Oft gehe ich in Kindergärten und erzähle einfach Geschichten. Dann ist da der Wolf und dann sagt der Wolf. Der Clou ist doch aber... Du stehst am Fenster und erzählst die Geschichten einfach. Der Clou an der Geschichte ist doch eigentlich, dass man ankommt, der Arzt zum Miet geht und man Clementine nicht findet. Dann sucht man im ganzen Haus und so weiter und dann kommt auch deine Lieblingsszene. Das fand ich richtig doof. Ja, man sucht im ganzen Haus und dann geht man nach draußen. Ja, weil das die einzige Möglichkeit eigentlich noch ist, die bleibt, geht man zu diesem Schuppen, aus dem dann irgendwie Clementine rauskommt. Ja, der Punkt ist, man hört erstmal nur Geräusche da drin. Ja. Und dann denkt man, Schuppen kenne ich irgendwo her. Ja, Shampoo das ist nie so gut. Und dann geht die Tür quasi auf, man selbst ist aber schon irgendwie bereit, 1, 2 Zombies den Kopf abzuschlagen. Und dann steht Clementine da und sie hat, oh Wunder, ein Boot gefunden. In dem Schuppen. Oh Wunder. In dem Schuppen, also es kann ja kein größerer Zufall sein. Das, was wir gesucht haben, war die ganze Zeit vor unserer Nase. Währenddessen, das Glück ist es bei uns, wir müssen es nur finden. Währenddessen hat halt der Arzt sich um Omid gekümmert und das geht wohl auch irgendwie mit Antibiotika, was weiß ich was. Und der Arzt wird eingeweiht, dass sie dieses Boot gefunden haben. Mhm. Woraufhin Kenny, der ja Angler ist und so, sich das anguckt und sagt, ja, da fehlen irgendwie 3, 4 Teile. Wo kriegen wir die hin? Her? Und wo kriegen sie her? Natürlich aus Crawford. Und auch die Medikamente. Also ich meine, Crawford wird immer als... Ja. Zu dem Zeitpunkt ist Crawford quasi das pulsierende Leben. Genau. Ja? Das heißt halt... die Hauptstadt der Welt gefühlt eigentlich, ja. Genau, Crawford, da gibt's alles. Abgesichert. Es ist abgesichert, es ist... aber auch immer wieder als warnender Hinweis oder als Mahnung, so, das ist ultra brutal. Man darf da nicht als Schwacher, als Kind oder als was weiß ich rein. Sollten wir uns mal angucken. Genau. So. Und da musst du natürlich, jetzt ist es klar, die nächste Station wird dann Crawford sein. Musst du für dich selbst dann oder natürlich auch innerhalb des Spiels dann entscheiden. Du hast natürlich Leute, die dann nicht Crawford geeignet wären bei dir in der Gruppe. Omid ist klar, dass er nicht mitkommen kann. Der alte Arzt ist natürlich auch ein Risiko und die anderen Krebsopfer muss aber auch mit, damit die auch wissen, was sie da genau rausnehmen können. Und natürlich Clementine, die als Kind dort auch vor dem Risiko dementsprechend steht. Und das ist dann die nächste große Entscheidung sozusagen, vor der man sich dann da sieht. Lässt man Clementine zurück, während man sozusagen seine Abenteuer in Crawford erlebt, oder nimmt man sie dort mit Clementine? In den 90er hätte das auch ein Pornotitel sein können. Abenteuer in Crawford. Ich muss sagen, ich habe Clementine mitgenommen, nachdem man sie jetzt schon einmal verloren hat und gerade quasi diesen Schock hatte. Scheiße, wo ist Clementine? Hat keiner aufgepasst. Keiner der Deppen weiß, wo das scheiß Kind ist. Soll auch nicht Ben auf sie aufpassen? Hast du ihm das ja nicht gesagt? Dass nee, er das, kommt, das kommt Ben, Crawford Ben, ist, Ben dann. Ist bei mir mitgekommen. So, das kommt. Aber. Und deswegen habe ich Clementine mitgenommen. Mhm. Unter der Prämisse, man sagt dann zu ihr, bleib immer bei mir. Und hier ist die Waffe. Ich glaube, du gibst, ja, und auch du die gibst ihr eine Waffe. Und man nimmt sie dann halt mit nach Crawford. Ja, Wolf, hast du? Also ich fand das in der Tat eine sehr schwere Entscheidung. Total. Weil also ich habe auch gehadert. Die ganze Zeit, also ab der Sekunde, wo du diese Wand bestehen aus Zombie, aus einem Zombie-Stapel siehst und du siehst ja auch Zombies so aufgespießt, so wirklich als Mahnmal und die hängen da natürlich, sind ja irgendwie unsterblich und stöhnen da die ganze Zeit vor sich hin. Dann kommen noch die Informationen, die du von Molly bekommen hast. Also ich hatte die ganze Zeit wirklich im Vorfeld schon sehr viel Respekt, wenn nicht sogar ein bisschen Angst vor diesem Ort. Also klar gab es da alles, was man braucht, aber ich habe das jetzt irgendwie nicht so empfunden, wie da ist irgendwie das pulsierende Leben und dahin müssen wir es irgendwie schaffen, sondern ich dachte die ganze Zeit, boah, ey, lass uns bitte nicht da rein, weil nach allem, was du weißt, ist es ja eine ganz knallharte Gesellschaft, wo wirklich nur noch das Recht des Stärkeren zählt. Also mir war schon klar, dass man natürlich nach Crawford kommen muss, aber so wie es sich aufgebaut hat, wie es angedeutet wurde, das Foreshadowing fand ich schon sehr schön. Also du hast noch, bevor du irgendwie auch nur einen Fuß tatsächlich nach Crawford gesetzt hast, hast du schon ein ziemlich, ziemlich klares und sehr düsteres Bild von Crawford. Genau, und deswegen habe ich es mir mit der Entscheidung auch echt nicht leicht gemacht. Ich habe Clementine aber auch mitgenommen. Okay. Weil ich dachte, okay, das ist jetzt potenziell eine wahnsinnige Entscheidung, sie mitzunehmen an einen Ort, wo sie im allerschlimmsten Fall an Ort und Stelle erschossen wird oder einfach quasi rausgeworfen wird und den Zombies zum Fraß vorgeworfen wird. Dann dachte ich aber, wenn ich sie zurücklasse, ist es noch dümmer. Weil ich würde wirklich kotzen, wenn ich da nach meinem Abenteuer in Crawford zurückkehre und dann ist Clementine tot oder weg oder verwundet. Oder also das kann nur schlimm enden. Und ja, deswegen, und der dämliche Omid sitzt noch da und lebt, während Clementine da irgendwo ja, genau, ist. Dann dachte ich, okay, oder Omid also wird zum Zombie und frisst sie. Also mit wem soll ich dann Clem zurücklassen? Mit dem ans Bett gefesselten Omid, der krank ist, mit einer schwangeren Frau, die auch nicht mal ganz auf der Höhe ist, oder mit dem dummen Feigling Ben? Also ich hatte wirklich niemanden in der Gruppe, dem ich Clementine anvertrauen wollte. Deswegen habe ich sie schweren Herzens da mitgenommen. Aber das war wirklich eine schlimme Entscheidung. Also da musste ich echt, so lange wie ich konnte, habe ich echt drüber nachgedacht, was jetzt das Richtige und was das Falsche ist. Aber ich habe es ja dann doch. Ich glaube, das war auch eine von den Entscheidungen, wo du viel Zeit hattest. Also, ich glaube, das war ohne Zeit. Es gibt ja halt Entscheidungen, die du relativ schnell treffen musst. Und dann hast du bestimmte Entscheidungen, wo es fast schon zu langsam weggeht, wo ich mir eigentlich sage, hey, ein bisschen schneller wäre schon gut, damit ich ein bisschen unter Druck bin und dann vielleicht so eine spontane Bauch- oder Herzenskopfentscheidung. Aber manche Leute lesen vielleicht auch nicht so wahnsinnig schnell. Ja, klar. Und ich glaube da auch, eine Bauchentscheidung hätte vielleicht dem entgegengewirkt, weil du sollst ja darüber nachdenken. Ja. Wo bist du gerade emotional, an welchem Punkt, wie du dich aber das war echt so, also ich kann mir vorstellen, egal welche Antwortmöglichkeit du gewählt hast, in derselben Sekunde dachtest du noch, oh Gott, nein. Ja, oh Gott, nein. Was hast du denn gewählt? Also ich habe sie auch, wie Wolf schon sage, es war eine schwere Entscheidung und ich wusste aber auch nicht, was bringt es mir, wenn sie jetzt hier ist? Dann kann ich nicht aufpassen. Ich habe sie kurz davor verloren, war mega froh, als sie dann aus diesem scheiß Schuppen wieder rauskam. Und auch am Anfang, als du sie wieder reingeschickt hattest in das Haus, war ich auch so, oh Mann, komm doch rein. Komm doch wieder her. Deswegen habe ich sie auch schweren Herzens mitgenommen. Aber ich dachte mir, es war natürlich auch selbst, vielleicht wäre sie oben sogar sicherer gewesen. Aber es war für mich selbst auch sehr wichtig, dass sie dabei ist, weil ich mir einfach dachte, so, vielleicht war es egoistisch, so von mir gedacht, aber ich habe mich in dem Moment besser gefühlt und habe vielleicht noch nicht mal wirklich nur daran gedacht, was wäre für sie besser. Das Egoismus-Ding, also, ich bin, glaube ich, darauf wieder der Einzige, ich habe sie da gelassen in dem Haus, aber habe auch natürlich mit mir dann. Hast du sie auch erschossen? Ja, hintereinander. Ich habe sie dann erschossen, an die Zombies verführt und dann die Zombies erschossen. Und rausgeworfen. Nein, tut's nicht. Präventivmaßnahme. Nein, aber ich, genau diese Fragen stellt man sich natürlich auch und ich glaube, dass das Spiel manipuliert einen natürlich ein bisschen mit dieser Verlustangst umso mehr mit direkt davor der Suche nach Clementine und dass man von ihr dann getrennt wurde, dass man natürlich auch emotional noch viel schwerer diese Entscheidung treffen kann, aber es war für mich einerseits dann wirklich auch Wahnsinn, sie dort mitzunehmen, weil ich dachte, egal welche Aufgabe ich dort vollführen muss, es wird umso schwerer, ne? Und klar, ich kann sie dann eher beschützen, wenn ich dabei bin, aber das ist einfach dann unfair der ganzen Gruppe dort gegenüber. Und andererseits, ich bin Clementine natürlich immer auf Augenhöhe begegnet und speziell durch die Szene, wo man ihr dann versucht beizubringen, für sich selbst darauf zu achten. Sie soll dann weiterhin dort lernen. Wenn ich sie jetzt mitgenommen hätte, dann hätte sich für mich das ein bisschen wie Makulatur angefühlt, dass sie gesagt hat, jetzt, du musst für dich selbst lernen und für dich selbst aufpassen und so weiter. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann gebe ich ihr nicht das Vertrauen und nehme sie dann mit. Das wollte ich verhindern. Also ich hätte das Gefühl gehabt, dass ich das Wachstum dann einschränke von Clementine. Und ich habe sie deswegen dann dagelassen. Ich glaube aber nur mit Christa und Omid, wenn ich mir nicht sicher dann bin. Also ich hätte das Gefühl, dass ich wenn ich sie dagelassen hätte, hätte ich eher gedacht, nicht, dass ich ihr Wachstum einschränke, sondern dass ich sie gerade vor eine Aufgabe stelle, für die sie absolut noch nicht reif ist. Also auch wenn sie ja schon Fortschritte gemacht hat und jetzt sich lernt, an eine Waffe zu gewöhnen und eindeutig ja schon weitaus härter und stärker auch emotional gewesen ist als noch ganz am Anfang. Aber ich dachte trotzdem, ich kann es nicht verantworten, sie in so einer Situation wirklich auf sich allein gestellt zu lassen. Auch wenn da Erwachsene sind, aber die habe ich nicht als vollwertige Aufpasserperson empfunden. Also ich dachte wirklich, aber ähnlich wie du, Gregor, fand ich auch, das war eine Entscheidung, da ist mir auch bewusst geworden, dass ich in der Tat, auch wenn ich versucht habe, es nicht zu sein, aber auch durchaus egoistisch bin, denn ich fühlte mich wirklich besser, als ich sie dabei hatte. Für mich als Person und auch als Spieler ein ganz kleines bisschen habe ich die Gefahr dann auch hinter meine persönlichen Bedürfnisse zurückgesteckt. Mhm. Also die Gefahr, in die ich Clem dann schicke, indem ich sie mitnehme, weil ich wirklich wollte für mein eigenes Seelenheil, dass sie dabei ist und dass sie mich auch wie in den nächsten Schritten emotional da irgendwie unterstützt und dass ich jemanden habe, um den ich mich kümmern kann. Also finde ich auch ganz schön, wie so ganz subtil, ohne dass es dir jemand sagt, aber wie du, wenn du reflektierst, dass du wirklich merkst, dass du durchaus auch egoistisch denkst, wenn du eigentlich an andere Leute denken sollst. Das fand ich sehr nett gemacht. Absolut. Ich fand auch, dass eine der schwersten, oder die Sache, die es mir damals schwer gemacht hat, war eigentlich, sieht Clem, wir gehen ja, wie gesagt, davon aus, dass es ein pulsierendes Leben ist dort in Crawford. Mhm. Und um die Aufgaben zu erledigen, die man denn mitnimmt dahin, bedarf es dann natürlich auch dem Töten von Menschen in dem Fall. Und deswegen, das war eigentlich meine eigentliche Sorge, dass sie Dinge sieht, die sie nicht zwingend sehen sollte. Mhm. Und ich habe mich ja trotzdem dafür entschieden, sie quasi mitzunehmen. Aber du ja nicht, scheinbar. Nee, also wie gesagt, die Furcht bleibt dann natürlich, dass es dann die Konsequenz, die man eingeht während der ganzen Crawford-Episode, dass du dann natürlich immer permanent das Gefühl hast, okay, ich weiß jetzt nicht gerade, was mit Clem ist, sie ist nicht nah bei dir. Effektiv für mich war sie eher die das Haus dann beschützt hat, weil ich habe ja auch die Knarre dann dagelassen, weil ich habe ja auch beigebracht, wie man mit dem Ding schießen kann und so weiter. Und eigentlich hattest du ja dort nur noch Christa und Omid mit einem Kranken und einer Schwangeren. Dann ist sie sozusagen der Chef im Haus dort gewesen. Die 9-Jährige. So ist es bei einer Zombie-Apokalypse anscheinend. Aber gut, je nachdem, ob man sie mitgenommen hat oder nicht, man geht dann nach Crawford und das war für mich dann auch wieder eine der Enttäuschungen an dieser Episode, so wie das aufgebaut wurde. Ich wollte schon sehen, wie geht das Spiel mit dieser Sache um und vor allem auf was für Situationen werde ich drauf treffen, werde ich diese wirklich harten Entscheidungen, die bis hierhin so weitergestrickt haben, dort auch machen müssen. Und innerhalb von Crawford stellst du dann auf einmal fest, okay, ja, ich bin in Crawford angekommen, da steht ein Mensch, ich gehe dorthin, oh, es ist ein Zombie. Crawford ist voll mit Zombies. Oh. Ne? Und ich fand das doch ziemlich ernüchternd, muss ich sagen, von meiner Seite aus. Ne? Ich habe mich schon ein bisschen schon darauf gefreut zu sehen, was für coole Sachen, also in Anführungsstrichen coole Sachen, ich dort erleben werde. Und eigentlich ist es auch aber nur ein Zombie-Nest also gewesen. Ich hätte jetzt gesagt, ernüchternd, aber auch erleichternd. Weil du da halt mit einem Feind umgeben bist, den du grob halt irgendwie einschätzen kannst, weil er immer einen Handlungsstrang verfolgt und nicht willkürlich handelt wie Menschen. Genau, aber da finde ich, hat sich's auch, also gefühlt, natürlich klar, die wollten ihre Geschichte erzählen und wie sie dann dort weitertreiben, aber die hätten die Chance gehabt, da wesentlich wieder an einer anderen Schraube sozusagen zu ziehen und dich emotional anders mitzunehmen. Klar, auf jeden Fall. Ja, die Erleichterung ist dann dort gewesen. Klar, ich war auch super erleichtert, dass da nur Zombies in Anführungsstrichen gewesen sind und keine verrückten manischen Menschen, aber im Endeffekt ist es dann etwas, was ich schon in der Form, unabhängig von den Ereignissen, die dort passieren, schon mal gesehen habe. In dem ja, Spiel. Sehe ich auch so. Also ich war in der Tat auch ein bisschen erleichtert. Also als man sich Crawford genährt hat und das erste Mal lang quasi irgendwie so aus dem, so richtig kommst du, glaube ich, aus dem Gulli, ne? Ja, guckst, du bist durch die Kanalisation. So ich habe spontan, so was die ganze Stimmung anging und die Inszenierung, habe ich an ein hier indiziertes Spiel gedacht, was wir nicht nennen dürfen, in dem man schleichen und überleben muss. Was dir ins Ohr flüstert durch die Kopfhörer. Ganz ja? Genau. Ja. Und ich habe mich wirklich davor gefürchtet, in der Tat quasi mit mich Menschen stellen zu müssen, weil ich tendenziell vor Menschen in so einer Situation auch mehr Angst habe, weil so ein Zombie, also so schlimm das ist und das ist halt diese gesichtslose die Gefahr der Masse, aber so Menschen, die wirklich drüber nachdenken, was sie tun und die eine ganz klare Agenda verfolgen und die wirklich nur an ihr eigenes Überleben und Wohl denken, ich glaube, dass sie wirklich, wenn es hart auf hart kommt, noch weitaus schlimmer und herzloser für dich als Charakter eine Gefahr darstellen als so ein Zombie. Und deswegen hatte ich davor echt Schiss, also was in Crawford Crawford passieren wird. Ich habe wirklich vor meinem inneren Auge liefen Exekutionen ab oder weiß ich, irgendwelche Foltersequenzen, weil sie denken, wir sind Spione und schleichen uns ein. Oder ich dachte wirklich, mein Gott, was kommt hier alles? Und Riesenpotenzial eben für jede Menge Zeug. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, es ist fast ein bisschen verschenkt, weil man auch hätte zeigen können, dass eventuell auf so eine perverse Art, dass das Leben in Crawford vielleicht wirklich ein besseres sein kann, wenn du das Glück hast, ein starker, junger, gesunder Erwachsener zu sein. Also die hätten vielleicht wirklich das so inszenieren können, dass man sowas wie ein geregeltes Leben sieht, ein relativ sicheres Leben. Und wenn du als Spieler in so einer Situation gewesen wärst, dass du dir ganz kurz überlegst, ob das Leben in Crawford vielleicht nicht echt doch besser ist und ja, dir lebenswerter, genau, und lebenswerter, und dass du für eine halbe Sekunde überlebst, ob du überlegst, ob du deine Gruppe und vielleicht sogar auch Clementine zurücklässt, weil du einfach jetzt einen sicheren Hafen für dich gefunden hast. Das wäre, glaube ich, nochmal emotional sehr, sehr interessant gewesen. Also ich finde auch Crawford, für das, was angedeutet wurde im Vorfeld, fand ich es dann fast auch ein bisschen ernüchternd. Also ein ganz kleines bisschen an dramaturgischem Potenzial ist da verschenkt. Ich finde, also wenn ich in meinem inneren Auge nochmal diese ganze Crawford-Episode rekapituliere, finde ich die auch nicht so wahnsinnig aufregend. Also während des Spiels schon, da gibt es irgendwie immer wieder Momente, wie es halt im ganzen Spiel ist, wo es panisch wird und wo du dich schnell entscheiden musst und dein Herz rast, aber so in der Rückschau, finde ich, kann man das eigentlich relativ schnell zusammenfassen und hat jetzt auch nicht wirklich Höhepunkte für mich gehabt, fand ich auch. Und auch die so wie wir hier schon 2 Stunden ja, reden. 90 Minuten über die nicht ganz so spannende Episode. Die man aber schnell zusammenfassen kann. Ich meine jetzt speziell wirklich nur die Sequenz im Crawford, finde ich. Also da habe ich noch, ich weiß ganz genau, was ich erwartet habe, aber ich habe einfach mehr erwartet. Und ich glaube jetzt so in der Rückschau, kann ich dieses ganze Crawford-Ding kann ich relativ schnell irgendwie so abhaken. Also da ist nicht so irre viel passiert für mich. Ich fand halt, dass viele Dinge, die in Crawford passieren, im Kopf passieren. Also wenn du die verlassenen Schränke siehst und alles. Man muss dazu sagen, man ist ja in eine Schule gegangen. Genau, man geht in eine Schule, geht da in einen der oberen Klassenräume. Im Schrank klingelt dein Telefon. Entschuldigung, falsches Spiel. Und dann springt eine Katze raus. Ja. Und dann wird quasi gesplittet. So, das Team splittet sich ein bisschen. Die einen suchen das, die anderen suchen das und du bist mit Molly unterwegs. Und der erste Feind, der dir begegnet, ist ein Arzt, glaube ich. Genau, ist ein Arzt, der halt von der Garage steht. Und da hast du dann, da habe ich das erste Mal gedacht, so Molly, was ist mit dir los? So, irgendwas hat sie da gerade richtig Dreck am Stecken, weil sie diesen Zombie-Arzt halt nicht nur exekutiert, nö, sondern einfach 15.000 Mal auf ihn einschlägt, wie ein Tier, so sehr, sehr animalisch geht sie halt. Wie bei Sin City, mit dem Yellow Buster. Genau, so ähnlich. Und das war schon erschreckend, das zu sehen. So. Und ich fand es schade, dass das nicht wirklich thematisiert wurde. Doch, wurde es doch. Also. Ja, aber dann wurde halt gesagt, was war denn da los? Und dann so, Achso, du meinst, während in der Stelle wurde es nicht thematisiert. Genau. Also es wurde danach dann aufgeklärt, wie sowas passieren kann. Ja, dann hätte aber das Ohr alles auf den Tapes finden und rausfinden, wie das passiert ist, dann hätte man ja viel vorweggenommen. Ja, aber es wurde halt gar nicht richtig angesprochen. Also Lee hat halt noch nicht mal gesagt, so, ey, was ist ja, wobei, was sollte das denn jetzt gerade? Das war jetzt wobei ein bisschen man ja aber auch denken muss, man ist in dieser Situation, dass man in Crawford ist da, man weiß, es sind viele Zombies da, aber vielleicht haben sich die Leute da ja auch nur zurückgezogen oder sowas. Also du hast ja keinen Überblick über die Gefahr, die da ist, und du willst ja eigentlich nur Bank-Robbery-mäßig rein, Sachen holen, raus. Vielleicht wäre das nicht die richtige Situation gewesen, um das anzusprechen, genau, und das zu thematisieren, mitten auf der Straße. Ja. Und genau, also wenn, dann brauche ich in dem Punkt eher eine aggressive Molly, die sich dann ordentlich auch die Leute, also die Zombies dann kaputt haut, als jetzt. Ey, also ich finde, du hast jetzt genug Gewalt gegen den eine Zombie ausgeübt. Eine Flogging-Molly. Nicht schlecht. Sehr gut. Sehr gut. Verstehen 35% ist der Plauschangriffhörer. Lee und Molly sind ja unterwegs, um halt die Batterie, das Boot braucht eine Batterie, zu suchen, und wie es in amerikanischen Schulen scheinbar gang und gäbe ist, ist eine Autowerkstatt. Aber es ist ja, die haben ja wirklich Mechanikerkurse. Bist du nicht so ein Oldtimer da noch mit dabei oder sowas? Oder kann gut sein. Auf jeden Fall. Wie in jeder Schule. Genau, auf jeden Fall steht da ein Truck drin, was dann wiederum ein wenig komisch ist. Aber gut, an dem dann halt die Batterie entnommen werden muss, was, glaube ich, schlussendlich wieder dazu führt, dass es laut wird aufgrund einer Alarmanlage, richtig? Ich bin mir nicht sicher, warum es laut wird. Oder irgendwas piept da auf jeden Fall. Und es führt zu der Konfrontation mit Zombies, genau. Ja. Was dann wiederum auch diese Szene mit sich bringt, was du vorhin meintest, Wolf, wo sie über die Dächer springen und sie Lee hochzieht, während das andere Team, glaube ich, losgezogen ist, um die Medikamente aus der Schulklinik zu holen. Und gab es nicht sogar noch eine dritte Sache? Ja, was ich überlege auch gerade schon. Benzin oder so. Ja, genau, sowas, genau. Glaube ich, ist da noch gewesen. Ja. Bei mir zumindest. Und das ist natürlich alles verteilt auf dem Schulgelände in großen Gruppen. Und als man dann wieder eintrifft, sind auf einmal die Ärzte, beziehungsweise der Arzt und die Person, die mit ihm da sein sollte. Ach so, was wir auch noch nicht erzählt haben. Ben passt auf Clementine auf. Ja, nee, also bei mir hat Ben nicht auf Clementine aufgepasst, weil sie nicht mit dabei war, aber Ben habe ich vorher nochmal ins Gewissen sozusagen geredet. Jetzt stell keine Scheiße hier an, weil echt, das geht auf Dauer nicht mehr. Ich kann nicht immer versuchen, dir deinen Arsch zu retten und sowas. Und ja, der tanzt dann wirklich nah am Abgrund schon, Ben. Ja. Also, macht man da halt auch, nur dass man sagt, deine letzte Chance, pass auf Clementine auf, danach bist du quasi für mich gestorben. Also Ben, ich weiß nicht, wie es bei euch dann gewesen ist, bei mir wollte er konstant mit Kenny reden und ihm beichten sozusagen, dass er dafür verantwortlich war, dass dann sozusagen dass der Überfall auf dem Camp gewesen ist, was natürlich zum Tod seiner Familie dann dort geführt hat. Und ich habe gesagt, nee, Kenny kann das nicht gebrauchen jetzt im Moment. Ja. Das reiß machen dich, wir danach. Ja. Genau, reiß dich mal zusammen oder sowas. Man kann auch alles tot diskutieren. Ja. Zum Beispiel. Na, also nochmal ins Gewissen geredet, aber Ben hat natürlich dann auch wieder sozusagen wieder Scheiße gebaut oder sowas. Man versperrt doch die eine Tür mit einer Axt, glaube ich. Oder mit einem Hammer. Ja, mit so einem Handball. Ja, das ist die dümmste Situation, also auch die unlogischste. So Sitcom-mäßig. Also das fand ich auch. Da war ich fast ein bisschen erschrocken, beinahe schockiert, wie plump blöd diese Szene geschrieben ist. Also, dass irgendwann wieder quasi es zu so einem zu so einem Höhepunkt, zu so einem Zombie-Angriff kommen muss und die ganze Situation wieder ordentlich durchgerüttelt wird, um auch die Sache dramaturgisch jetzt mal weiterzuführen. Das war ja irgendwie klar, dass es nicht die ganze Zeit so relativ ruhig bleibt. Aber dass sie es in der Tat so lösen, dass du quasi den Eingang zur Schule, das sind so zwei Flügeltüren, und du steckst in die Griffe, steckst du so ein Handbeil. Ja, dass man die Türen beide nicht aufkriegt. Ben scheinbar streift irgendwann gelangweilt so durch die Flure, sieht offenbar das Handball da. Ja, die wollten eine Tür aufkriegen. Die wollten eine Tür aufkriegen. Genau. Und macht sich offenbar auch keine großen Gedanken, ob möglicherweise das Handball, was ganz eindeutig eine Tür versperrt, ob das jemand genau aus diesem Grund in diese Türgriffe gesteckt hat. Ist ihm egal, denkt er nicht drüber nach, zieht das Beil raus und natürlich haben jetzt die Zombies ungehinderten Zugang zur Schule. Und also das fand ich so richtig doof. Das war richtig blöd. Dämlich, ja. Also das konnte mir auch keiner wirklich ernsthaft erzählen, dass selbst so ein Volltrottel wie Ben, der irgendwie echt manchmal dumme Ideen hat und nicht der Allerhellste ist, aber dass nicht mal der auf die Idee kommt, dass dieses Beil vielleicht genau aus diesem Grunde in der Tür steckt, nämlich um die Tür zuzuhalten. Also selbst so ein Depp wie Ben hätte das mittlerweile raffen müssen. Ja, oder zumindest was Neues reingesteckt. Ja, genau. Oder irgendwie die Situation einfach anders gelöst, als dass er einfach das Beil rauszieht und nicht sich groß Gedanken drüber macht, warum da so ein Beil im Türgriff steckt. Also das fand ich echt doof. Da war ich fast ein bisschen sauer. Da war ich sauer auf die Entwickler. Ja, genau. Da war ich auch sauer auf den Schreiber. Auch Leute, echt, das wäre mir jetzt auch eingefallen. Ein schneller Weg, um da einfach wieder kurzfristig Panik reinzubekommen, damit es auch Crawford ein paar Shootouts geben kann. Aber ich glaube, kurz davor war doch schon das mit den Tapes, oder? Ja, das muss man deswegen davor. Das ist halt ein Punkt, den man nicht vergessen darf, weil danach war ja das mit den Zombies und dann flüchten alle. Ach, da ist deswegen, die Flucht, okay. Also man darf nicht vergessen, dass man einen Raum findet, in offensichtlich halt eine Praxis, also so ein Praxis, ein Behandlungsraum mit zwei, drei Betten und einer Kamera, die offensichtlich auf ein Bett gerichtet ist. Mhm. Und das ist halt der Punkt, den ich meinte. Also es geht sehr, sehr viel im Kopf vor. Und jeder von uns kennt 10.000 Filme, was halt alles mit einem Bett und einer Kamera passieren kann. Und wenn man dann auch noch sieht, wie Molly halt mit dem Arzt umgegangen ist und das alles ein bisschen im Kopf verbindet, dann kann man sich schon ungefähr denken, was da geschieht. Und man findet auf jeden Fall die ersten Tapes und sieht ein Code, glaube ich, auf der. Nee, man sieht das. Also, ich glaube nicht, dass wir komplett das Rätsel hier nochmal dann. Ja, auf jeden Fall ist noch ein Schrank daneben und um den geht's eigentlich. Ja. Der Schrank ist grün und. Ist ein grüner Schrank daneben. Aus Zedernholzbestand, ja. Und man muss halt herausfinden, wie man diesen Schrank öffnet. Und das ist auf den Tapes versteckt. Und wenn man alle Tapes findet, dann findet man unter anderem auch einen Code, um das Teil zu öffnen. Man sieht aber auch, was Molly gemacht hat. Ja, jetzt sagst du einfach. Sag es. Liebe gemacht mit dem Arzt. und warum? Weswegen? Und das, damit ihre kranke Schwester dort bleiben kann. Ihre schwangere Schwester. Genau, ihre, ja. Ja, krank. Sie hat sich quasi prostituiert, um das Leben ihrer schwangeren Schwester zu retten, nee, die sonst... Die war doch nicht schwanger, die hatte doch Diabetes oder eben. So. Und die deswegen gesagt, ja, krank. So, die war krank. Schwanger, krank, Diabetes. Das ist alles das Gleiche. Im Prinzip alles dasselbe. Wollen wir alles nicht haben. Das ist alles Bauchspeicheldrüse. Genau, und die, also. Gut, dann hatte sie ja eben Diabetes. Linda muss raus, sag ich. Ja, und also die Schwester wäre dann quasi aus Crawford geschmissen worden und um das zu verhindern, hat halt Molly regelmäßig mit dem Arzt gebumst. Sagen wir doch, wie es ist. Woraufhin er dann aber gesagt hat, dass er es nicht mehr macht, auf dem Tape. Genau, ich kann es nicht mehr verstecken vor unserem genau, Chef. Genau, genau. Und er ihr keine Medikamente mehr geben wollte. Ich hab Medikamente für dich. Ich hab dir was ganz... Moral einzunehmen? So, darauf folgt dann, Gott, ja. Nachdem er dann Mollys Geheimnis quasi gelüftet hat. Das ist kein Fieberthermometer an deinem Hintern. Nee, jetzt erzählt okay. Weiter. Nee, Entschuldigung, doch. Wir machen 10.000 Videos, wo Kameras auf Betten gerichtet sind, aus einschlägigen Internetseiten. Entschuldige, Sexwitzchen können nicht warten. Achso, du hast weitergeredet, oder was? Ja, ich wollte das vorantreiben, damit wir endlich aus Crawford rauskommen. Du bist so asexuell. Ja. Also. Ach, jetzt nicht mehr. Nee, erzähl doch, ja, bitte. Ja, nachdem man dann quasi Mollys düsteres Geheimnis gelüftet hat, folgt natürlich das Unvermeidliche. Der Standpunkt wird überrannt von Zombies mit der freundlichen Hilfe von Ben. Danke, Ben. Ja, vielen Dank, Ben. Dankeschön. Und man muss fliehen. Ja. Ja. Am Glockenturm. Da kommt immer noch der Punkt, dass Clementine auftaucht bei uns, natürlich bei dir nicht. Bei mir nicht. Und einen rettet. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, sie rettet Molly bei mir. Okay. Nee, Molly kann sie gar nicht retten, weil ich mich immer gefragt habe, was mit ihr passiert ist, weil sie in den Schrank gezogen wird oder in irgendwie eine Tür oder sowas. Aber auf jeden Fall rettet sie jemanden, indem sie jemanden erschießt. Ja. Bei mir. War es so, dass halt Molly, Clementine das erste Mal jemanden erschießt. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr wen. Aber jetzt gerade, ich überlege gerade. Erschießt, ja. Ja, klar. War sich selbst. Waren da nicht noch andere Leute in der Gruppe, die irgendwie angeschlossen haben von der Krebs? Genau, die Frau zum Beispiel, die ja dann auch relativ überraschend gestorben ist auf einmal, ne? Ja, die war ja mit dem Arzt unterwegs, ist bei der Flügeltür, glaube ich, dann gebissen geworden oder irgendwie sowas. Nee, ich glaube in dem Raum, in dem du dich verschanzt hast irgendwie, ne? Bevor du geflüchtet bist, sind die da durchgebrochen. War das nicht auch da, vielleicht werfen wir jetzt auch die ganze Zeit Sachen durcheinander, aber war das nicht auch da, bevor du dich letztendlich in den Glockenturm da zurückziehst, dass es da nochmal zur Konfrontation zwischen Ben und Kenny kommt? Ja, genau, also Du bist in dem Raum und dann sagt Ben, Lee, ich muss nicht mehr. Erstmal redet er ja mit dir. So, Lee, ich muss es denen sagen, ich kann nicht mehr. Ich bin für den Tod seiner Familie verantwortlich. Ich muss mit Kenny reden. Ja, und dann denke ich mir auch so, genau jetzt. Ja. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du Kenny erzählst, dass du schuld bist, dass er seine Frau und seinen Sohn verloren hat. Am besten nimmt er noch so ein Glas und klopft so ding, ding, ding. Ich möchte kurz was verkünden. Zombies bleiben alle stehen. Eine kurze Durchsage. Genau, und da war ich so wütend, dass ich ihm auch gesagt habe, dann sag's ihm doch jetzt. Sag's ihm bitte, lass dich erschießen, alles ist gut. Ben, tschüss. Nee, ich habe wirklich bis zum Schluss ihn gebeten, das bitte auf einen anderen Mal zu vertragen, weil ich einfach nicht wusste, wie Kenny dann drauf reagiert. Und also ich war auch so weit, dass ich dachte, okay, das muss jetzt mal langsam auf den Tisch, aber bitte, lass uns erst dieses Problem hier lösen, lass uns vor den Zombies fliehen und da meinetwegen, schlagt euch gegenseitig Schädel ein, mir war es mittlerweile auch fast egal, weil ich beiden habe ich nicht mehr getraut, mental, die waren einfach beide nicht mehr auf der Höhe und ich dachte, ja mein Gott, wenn ihr euch gegenseitig zerfleischt, soll es so sein, aber lass uns doch bitte erstmal vor den Zombies fliehen. Ne? Aber auf jeden Fall sagt Ben dann, hey Kenny, pass auf, ich bin schuldig an dem und dem. So, es ist alles ganz schön blöd und ich bin auch schuldig, dass jetzt gerade wieder Zombies da sind. Ja, übrigens. Und Kenny sagt sinngemäß, what the fuck? Genau, und will dann halt auf ihn zurennen und ihn töten. Wahrscheinlich. Ja, also vermutlich hätte er ihm echt die Kehle aufgerissen. Ja, aber vermutlich erstmal verprügeln. Und du hältst ihn zurück und sagst, pass auf, kannst den Scheißer gleich umbringen. Er hat keinen Platz hier gerade. Genau, hat gerade keinen Platz. Lass uns erstmal flüchten. Dann flüchtest du quasi diesen Glockenturm hoch. Hast, glaube ich, eine Schrotflinte dabei, wenn ich mich nicht mehr ganz täusche. Machst ein bisschen typisch Zombie-Killing. Genau, aber das fand ich ganz geil. Also du, so dieses Flüchten, dabei schießen, dann bist du ja auch einmal kurz in die Treppe eingebrochen. Genau. Ja, da bin ich auch, glaube ich, sechsmal abgekratzt. Da bin ich auch. Ich bin einmal gestorben, aber das ist immer das ist das Problem bei der Engine, glaube ich, auch, dass du, wenn es zu diesem Shootout kommst, kommt das dann einfach die Engine dafür nicht geeignet. Ja, das kommt dann krass an die Grenzen einfach. Ja. Also da versagt die Engine einfach und also das finde ich aber gerade wieder so schade, weil ich war da auch voll drin, voll im Flow, voll in der Action. Und wenn du dann den Game Over Screen siehst, weil du weiß nicht, das Pad falsch bedient hast oder was ich hatte auch manchmal das Problem in solchen Situationen, dass du die Entfernung nicht richtig einschätzen kannst. Oder die Frame total einbricht, das hatte ich auch zweimal. Das hatte ich nicht so oft, aber ich fand, da war die Kamera so ungünstig gewählt, dass man nicht wirklich sagen kann, konnte, wie viel Zeit du aktuell echt noch hast und hab dann manchmal einfach die Zeit falsch eingeschätzt. Ja, und wenn du dann stirbst und du musst quasi den Spielstand neu laden, also das reißt dann immer so raus, das ist so unnötig. Demotiviert halt einfach. Genau, ja. Und da in dem Moment bist du wieder voll rausgerissen und denkst, okay, es ist halt wie Videospiel, lade ich es nochmal und probiere es jetzt. Und ich muss es auch 2-3 Mal machen. Das fand ich sehr schade. Aber abgesehen davon fand ich die ganze Sequenz auch echt sehr schön. Das war so typisch klassisch wie in so einem Zombie-Horrorfilm halt, dass sich die Gruppe immer weiter zurückzieht und dann den Glockenturm hochläuft. Es ist ein Glockenturm. Das war schon geil, dann auch. Gibt es natürlich dann sozusagen auch die Entscheidung, dann mal wieder, also zumindest bei mir war es so, dass Ben dann kurz davor ist abzustürzen und man ihn an der Hand sozusagen hat, ziehst du ihn rauf oder ziehst du ihn nicht rauf? Genau, und Kenny ruft mal. Habe ich gerade einen Fisherman in Fisherman's, Fisherman's Flump. Genau, und Kenny sagt noch, hier, pass auf, lass den Wichser fallen. War ein Zitat. Und, steht auf der Packung. Ja, er ist auch der Einzige, der Deutsch spricht, Kenny. Und auf jeden Fall musst du dich dann entscheiden. Lässt du Ben fallen, ziehst du Ben hoch? Und, man muss ja auch erwähnen, dass Ben darum bittet, dass du ihn loslässt. Also das kommt noch dazu. Also Kenny sagt, lass ihn los. Ben sagt, bitte lass mich fallen, ich habe euch nur Unglück gebracht. Ich habe ihn fallen lassen. Ich habe ihn hochgezogen. Ich habe ihn auch hochgezogen. Ich habe, ohne Scheiß, Ben hat seit 2 Episoden hat er wirklich ein Ding nach dem anderen gebracht. Wirklich, der ging mir so auf den Keks. Der war mit Abstand wirklich das unberechenbarste und instabilste Mitglied der Gruppe. Dem konntest du nicht mehr über den Weg trauen, der war einfach nicht mehr zuverlässig. Und gerade nach dieser Nummer mit dem Beil, er ist ja auch dafür verantwortlich, dass die Zombies uns schon wieder überrennen, habe ich absolut beschlossen, in der nächsten Situation, wenn es hart auf hart kommt, ich lasse ihn entweder zurück oder wenn es sein muss, ich töte ihn auch selbst. Also ich war so sauer auf ihn. Und als er da hing und ich hatte ihn an der Hand und er hat drum gebettelt und gefleht, losgelassen zu werden, ich habe ihn hochgezogen. Ich konnte ihn nicht sterben lassen. Ja. Ich dachte, das ist zu hart. Es geht einfach nicht. Ich kann das mit meinem Gewissen, ich kann das, wenn ich mich in Lee reinversetze und selbst ich als Spieler, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, einen wehrlosen jungen Mann in seinen Tod stürzen zu lassen. Er hat sein Leben noch vor sich. Ja, aber auch egal wie es ist. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit so, du kannst ihn da jetzt nicht fallen lassen. Ich war absolut sicher, ich lasse den Typen zurück, ich lasse ihn auch verrecken, ich gucke dabei zu, es ist mir egal, ich will den nicht mehr in der Gruppe haben. Aber ich dachte mir auch vor allem, vielleicht brauchst du ihn später noch als Schutzschild oder sowas. Ja, aber das ist... Vielleicht ist es so... Bitte? Das ist doch der Punkt, ey. Der hat die ganze Gruppe nur torpediert und dann hängt da jemand, der keinen Lebenswillen mehr hat, den du dann noch mitschleifst. Und da war für mich der Punkt gekommen, zu sagen, ja, ey, wenn du nicht mehr willst, ich meine, was bringt es mir? Ja, wenn er nicht mehr will, dann muss er auch, ich weiß nicht, dann... Und dann soll er selbst mal. Ja, aber das Schlimme war ja, ich habe ihn losgelassen und der ist bei einem, also dann fällt er runter und er stirbt halt nicht vom Aufprall, sondern er bricht sich nur die Beine. Oh. Und dann hört man ihn schreien. Ach. Und dann kommen die Zombies. Boah, nee, ohne Scheiß, ey. Nee, ich konnte das nicht. Ich konnte es einfach genau nicht. Genau deswegen haben wir ihn nicht fallen lassen. Also, ja. ich hätte auch Clementine, ich hätte ihn nicht irgendwie in die Augen blicken können. Also ich meine, ich habe eh schon wie jeder. Stimmt, so, ihr hattet ja auch Clementine auch noch dabei, ne? Also ich hätte vor ihren Augen hätte ich ihn auch nicht dabei. Ja, sie waren ja schon weg, also die Situation wäre im Prinzip. Aber na gut, aber ich meine, sie hätte natürlich dann moralisch. Sie hat mich dann ja gefragt, wo ist Ben? Und das war schon eine ziemlich harte Szene. Was hast du denn gesagt? Hast du gesagt, ich habe ihn getötet? Ja, er holt Zigaretten. Hat sich die Beine gebrochen? Du hast gesagt, ey, bist du dumm, Mädchen? Hör doch mal, er schreit doch gerade, oder? Der wird aufgefressen. Ja. So, lass es weitergehen. Der kommt später. Nee, also wenn man halt im Haus wieder ist und ich habe ihr natürlich gesagt, also ich habe ihr nicht gesagt, dass, wir hatten ja mal gesagt, es gibt immer quasi 3 Optionen, zu sagen halt, man lügt, man sagt die Wahrheit aber nicht so krass und man sagt halt, ich habe Ben abstürzen lassen und die Zombies vergnügen sich gerade noch mit seinem Kadaver und ich habe dann halt so dieses Abgeschwächte genommen. Gesehen. Ja, okay. Weichei. Was heißt Weichei? Gut, letzten Endes... ich dachte mir echt, vielleicht brauchst du den, vielleicht rettet er irgendwann jemanden. Ich meine, bis wir zu der Szene dann kommen, wie es mit Ben dann wirklich, also dann, ich glaube auch der letzte Punkt ist, wo man sich dafür entscheiden kann, ob er stirbt oder nicht und er dann abnippelt, das wäre für mich eine bessere Methode gewesen, Ben aus der Story zu schreiben mit dem Glockenturm, als ist das, wie es tatsächlich zu Ende gegangen ist bei mir. Aber da kommen wir, glaube ich, in der fünften. Fand ich fantastisch. Fand ich ganz schön, echt? Ja. Hat mir ganz gut gefallen. Also egal, kommen wir gleich. Wirklich so in der Rückschau, die Sache mit Ben, ich fand das schon echt hart. Also das ist auch so eine Situation, irgendwie habe ich es auch sehr schnell dann wieder bereut, ihn hochgezogen zu haben, aber wirklich, also das war wieder so ein Ding, da fand ich spannend, sich selbst zu beobachten, wie man reagiert. Also alle guten oder in dem Fall schlechten Vorsätze, dass du innerhalb von einer Sekunde wirklich alles über Bord werfen kannst, weil du dann ganz intuitiv und emotional reagierst. Und ja, wie gesagt, also ich wollte einfach mich nicht in eine Rolle drängen lassen, wo ich aktiv den Tod von einem Menschen verschulde, den ich hätte retten können. Ich dachte, wenn er sterben will, dann wird er irgendwie eine eigene Art und Weise und eine Möglichkeit finden, sein Leben zu beenden. Wenn er es dann unbedingt will, wenn er gar keinen Lebenswillen mehr hat, dann soll er sich halt auf die Straße setzen und wir ziehen alleine weiter. Aber ich werde ihn nicht in seinen Tod stürzen lassen. Das mache ich einfach nicht. Ich will nicht diese Art von Mensch sein, weil ich irgendwie die Verantwortung für Clem übernommen habe. Also nicht nur um ihr körperliches Wohl mir Sorgen mache, sondern auch um ihr geistiges und moralisches. Und ich konnte das einfach nicht verantworten, jemanden in seinen Tod stürzen zu lassen. Ja. Ich war quasi ein Vater. Ja. Das macht man nicht. Und danach war man dann ja schon wieder im Haus im Prinzip. Also kam eine etwas längere Zwischensequenz. Man war im Haus und ich glaube, bei einigen hat sich Molly verabschiedet. Bei mir war sie aber schon weg. Also dann gibt es halt den Weg, dass Molly sich ja noch verabschiedet. Ich glaube, sie hat sich verabschiedet. Ja, bei mir auch. Okay, und dann... Nee, stimmt. Molly hat sich auch, glaube ich, bei mir verabschiedet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Doch, genau. Clementine hat damals Molly gerettet. Molly war nämlich die gerettet wurde. Aber dann kommt halt der Punkt, wo der Arzt... Wie ist nochmal der Arzt jetzt? Haben wir jetzt gerade 10.000 Mal gesagt den Namen. Haben wir nicht gesagt. Nee, wir haben immer der Arzt gesagt. Der Arzt. Wie der Doktor auf der Voyager. Doktor. Wo es heißt, ja, Omid wird es besser gehen, voraussichtlich. Aber wenn du wirklich der Vater oder eine Vaterfigur sein willst, dann lass mich Clementine mitnehmen. So, dann kommt ja quasi noch der Disput zwischen Lee und dem Arzt. Und er macht das auch nicht verständnisvoll irgendwie, sondern er ist dabei halt ziemlich harsch. So, was bist du für ein Affe? Was glaubst du eigentlich, dass was du machst, Mädchen noch soll bei euch? So, das hat du hast keine Befugnis, das Mädchen mitzunehmen. So, das ist nicht deine Tochter und gib sie mir mit. So. Ich glaube, sind wir aber auch alle defensiv dann einfach geworden, weil vor allem durch die rasche Art, wie er gesprochen hat und sehr befehlstonartig und hier gib sie jetzt mit. Und das, du hast echt, du bist defensiv geworden? Ja, ich habe ihm gesagt, nee, ich nehme sie mit. Halt die Schnauze, du Penner. Das war sehr defensiv, ja. Also defensiv meines Standpunkts gegenüber. Ach so, okay. Ich dachte schon, nee, ich hab ihm auch ganz eindeutig gesagt, pass auf, Alter, so geht's nicht. Ich erschieß dich gerne, wenn du möchtest, aber du gehst jetzt. Ich fand aber ähnlich wie Chuck... er hatte aber auch seine Punkte. Das war ja genau das Ding, aber ich wollte die nicht hören. War das ein Charakter, der endlich mal ausspricht, was gesagt werden musste, auch hier? Also, ich fand, das war auch so ein Wissen, was ich lange verdrängt habe. Ich wollte es nicht wahr, aber im Prinzip hat er völlig recht. Was ziehe ich mit so einem kleinen, relativ wehrlosen Kind irgendwie durch ein zombifiziertes Land um mich rum? Sterben links und rechts permanent Leute und es ist nur eine Frage der Zeit, bis entweder mich oder auch das kleine Mädchen erwischt. Und so gesehen ist es schon nah an eine Verantwortungslosigkeit, die ganze Zeit aus egoistischen Gründen Clem mitzunehmen, weil man denkt, dass man am besten auf sie aufpassen kann, was offenbar ja nicht der Fall ist, wie wir dann ja später auch noch sehen werden. Und das, also wie der Typ das gesagt hat, das war schon hart. Das war wirklich irgendwie echt, als würde jemand vor den Kopf stoßen. Aber ich fand das sehr, sehr, sehr schön, dass endlich mal nach diesem ganzen Leid und Tod und Verderben, dass jemand mal ganz knallhart sagt, dass du überhaupt gar nicht weißt, was du hier tust und dass du dir sehr dringend überlegen solltest, ob du wirklich das Kindeswohl im Auge hast oder ob du ein reiner Egoist bist. Genau, das war nämlich ein Punkt. Also, das fand ich echt gut, dass es jemand mal gesagt hat. Machst du das für dich oder machst du das wirklich für sie? Und zu dem Zeitpunkt ist Clem nicht da, also die ist im Zimmer und ich glaube, man hat sich auch... Nee, stimmt gar nicht, aber... ja, auf jeden Fall löst sich die Situation halt, dass man den Arzt wegschickt und der halt pisst ist, so wie die, also ich meine, er hat seine Freundin verloren in der Schule, für deine Gruppe im Prinzip Und er geht aber auch mit dem Wissen, dass wir ein Boot haben, also unsere Gruppe ein Boot hat. Und die Story endet im Prinzip damit, oder das ist quasi ja. Warum, die Vorbereitung warum ist, des Warum des ist Lee nochmal rausgegangen? Ja, hat weil Clementine, er Clementine gesucht hat. Weil er Clementine hatte sie auch draußen gefunden. Er hat die Mütze halt gefunden. Genau. Die Mütze hat er gefunden, das war's. Nee, ja. der eigentliche Punkt war ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie es bei euch war. Du willst jetzt noch auf die Bildgeschichte, die da vorher kommt, oder? Oder war die noch früher? Welche Bildgeschichte? Der Zeichnung von das, Clementine? Das ja, wo Clementine vorher. Bilder gemalt hat. Genau, also die Zeichnung, genau, und da war es dann so, dass Lia einknackt auf dem Sofa, aufwacht und dann ist Clementine weg. Genau. Also das war wieder der Punkt. Und man sagt ihr aber vorher noch, das ist ja der, genau, das war die Entscheidung, wo ich Ach ja. sie tatsächlich, ich möchte sagen, neutral angelogen. dann sagt sie halt so, werden wir morgen Mama und Papa suchen? Und da kommt dann quasi so die für mich, das war wirklich schwer, ihr zu sagen, so nein. So, wenn das, dass du ihr sagen musst, hey, ich glaube, deine Eltern sind tot. Ja, das ist halt der Antrieb, so. Den das Kind hat die ganze Zeit. Genau, also der eigentliche Punkt für Clementine ist halt, diese Eltern zu finden. Und du weißt ja im Prinzip schon seit Episode 1, dass sie das nicht geschafft haben werden. Also zumindest der Vater nicht, weil die Mutter ja, ja. offensichtlich noch telefoniert. Ich weiß auch gar nicht, für was ich mich da entschieden habe. Ich glaube, ich habe es relativ neutral gehalten, aber sie war auf jeden Fall traurig und das hat mir das Herz gebrochen in der Sekunde. Ja. Du gehst dann auf die Knie, willst sie umarmen und das Kind dreht sich halt um und dann denkst du so, oh Mann, was habe ich nur voll, getan? Ich voll bin der verkackt. Schlimmste Mensch auf der ganzen ja. weiten ja. Welt. Und auf jeden Fall setzt du dich dann auf die Couch, pennst ein, Clementine ist weg, du siehst nur die Bilder. Und hast das Walkie-Talkie noch da. Und dann willst du sie quasi suchen gehen und bist draußen und siehst halt, nee, du siehst draußen, findest du dann die Mütze von ihr, ne? Ja. An der Mülltonne. Und das war, Wolf hat es damals gesagt, dass es relativ offensichtlich war, was passiert, oder? Echt? Meintest du, dass du das schon so ein bisschen sehr überraschend hast? Ja, ich fand es auch sehr überraschend. Ja, na, also. Es war jetzt nicht, Fight Club überraschend. Ja, ja. ja, genau, den hast du ja sofort. War es mehr so Überraschungsei oder mehr so Fight Club überraschend? ja. Also ich meine, alles, was du bis dahin im Spiel dann sozusagen gefühlt hast, gelernt zu haben, dadurch, okay, Zombies kommen, überfallen, du kannst dich irgendwie aus der Situation dort mal wieder rausretten. Hätte ich jetzt nicht dann erwartet, dass die konkret jetzt dann den Schritt gehen und eben Lee von einem Zombie überrascht wird. Und das ist dann der Cliffhanger für die letzte Folge. Ich denke mal auch einer der spannendsten. Einer der Cliffhanger, also es gibt ja im Prinzip anderthalb. Achso, ja, ja, der richtige Cliffhanger mit dem Episode endet ist natürlich danach, aber Lee wird gebissen und man weiß dann als Spieler jetzt schon, okay, Biss ist, ich bin am Arsch und dann kommt die Gruppe dann noch dazu und fragt, ob was passiert ist. Das ist eigentlich und du stehst vor der Entscheidung, zeige ich denen den Biss oder vertusche ich? Das war lustig, weil ich habe das Einzige gemacht, von dem ich glaube, dass es richtig wäre. Und wir haben uns damals ja schon unterhalten und ihr habt komplett anders entschieden. Und jetzt bin ich quasi Gregor in der, in der Position. Ja. Ich habe es nämlich nicht gesagt. Also ich hab's auch nicht gesagt. Weil ich mir dachte so, wenn die das wissen... Nicht nur Chris ist Gregor. Gregor ja, ist auch Gregor. Abgefahren. Gregor, wir sind beide nein, du. Gregor. Nein, aber an dem Punkt, ich kann ja gerne meine Beweggründe dann dort mal sagen. Bitte. Also für mich war klar, okay, ich bin gebissen, das ist jetzt vorbei. Genau. Für mich, meine Geschichte ist vorbei als Lee. Ich möchte aber jetzt keine anderen dann irgendwie dort mit reinziehen und ich möchte zumindest dafür garantieren, dass Clem dann gut geht ja. und mich dann möglichst irgendwo, also für mich ja. ist hier jede Rettung verloren. Aber gerade in dem Aspekt musst du doch sehen, wenn du den Leuten das sagst und entweder du stehst allein da, genauso wie wenn sie rauskriegen, dass du gebissen bist, oder du kriegst halt den vollen Support, dass du weißt, wenn du abnippelst, dass sie weiter nach dem Kind suchen. Das kann man auch so sehen, kann man, aber dann denkst du so nicht sehen. Wie ein Gregor. Da denkst du nicht wie ein Gregor, wirklich. Zum Glück. Nein, also ich hab's auch gesagt, einfach weil ich das ähnlich dachte wie du, Tim. Zum einen dachte ich, wenn ich das jetzt verheimliche und das kommt später raus in der Situation, die vielleicht ohnehin schon angespannt ist, wird das kein gutes Licht auf mich werfen und ich muss ja meine Situation und damit auch die von Clem nicht noch unnötig verschlimmern, indem ich versuche, was geheim zu halten, was früher oder später also irgendwann wird das auf den Tisch kommen und vielleicht in der Situation, wo die Leute ohnehin schon angespannt sind und wo keiner mehr so einen kühlen Kopf bewahren kann und deswegen dachte ich, sage ich es lieber jetzt, wo wir noch relativ rational drüber nachdenken können, ja. was wir als nächstes tun und außerdem dachte ich, zu dem, ja, wenn sich die Gruppe quasi dafür entscheiden sollte, mich dann zurückzulassen und ich die letzte Episode auf eigene Faust dann irgendwie hinter mich bringen soll, wird sie aber hoffentlich dann Clementine adoptieren und die Rolle einnehmen, die ich vorher hatte. Also so oder so dachte ich, kann Clementine eigentlich nur verlieren, wenn ich jetzt versuche, das geheim zu halten, was auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen habe ich das in der Tat auch gesagt, ja. Ja. Hm. Aber man muss auch dazu sagen, das werden wir dann in der fünften Episode feststellen, dass es hat nicht so lange eine Konsequenz quasi, dein Handeln in der Sekunde. Die Konsequenz ist ein bisschen Makulatur auf viele der Sachen, die dann in der fünften dann kommen werden. Also die Konsequenz ist ja primär jetzt gerade erstmal, wer, und das war eine Großentscheidung, beziehungsweise eine von vielen Variablen dann, die im Endeffekt nicht wirklich, aber das ist halt bei dem Spiel generell so, dass es nicht wirklich eine Konsequenz ist. Wer kommt mit dir? Und bei mir war ich komplett alleine mit Kenny, weil ich habe Kenny zu dem Zeitpunkt immer noch vertraut, weil er für mich halt, der ist so ein Redneck-Kumpel. Und für mich war es ganz klar, der hat auch nichts mehr zu verlieren. Und ich hab ihm auch ganz klar gesagt, pass auf, er wollte sich erst von mir abwenden, habe ich ihm gesagt, pass auf, wenn das Duck wäre, so, dann würde ich dir auch helfen und dann würdest du auch alles wollen, weil Clementine ist gerade meine Familie. So. Und dann hat er auch gesagt, okay, das ist so jetzt in dem Fall dann nachvollziehbar für mich und ich supporte dich und der Rest hat es halt nicht verstanden. Mhm. Ich habe bewusst bei mir gleich jede Hilfe abgelehnt und gesagt, ich ziehe alleine los. Also bei mir ist gar keiner mitgekommen, ich war komplett alleine. Bei mir waren Omid, Krista und Kenny dabei. Das ist eine schöne Party. Ja. Ja, das ist lustig, dann haben wir alle was anderes. Denn bei dir war Ben noch wahrscheinlich, ne? Genau, Ben und dafür Kenny nicht. Ah, okay. Und das habe ich ihm wirklich übel genommen, weil ich lange Zeit echt zu Kenny gehalten habe. Also ich habe wirklich versucht, den Typen mir so lange wie es geht warm zu halten und mich immer im Zweifelsfall auf seine Seite zu stellen, weil er halt der Mann mit dem Boot war. Weil ich auch mich völlig... Das Boot hat sie angetan, oder? Ja, ich hab mich wirklich... Das meinte ich ja, das fand ich so interessant zu sehen, dass ich mich voll dieser Illusion eines Plans hingegeben habe, obwohl das natürlich von vorne bis hinten überhaupt nicht durchdacht war. Aber das hat mir so eine vermeintliche Sicherheit gegeben, dass ich mich völlig an ihn gehängt habe. Und er hat sich die Mistsau am Ende dann wirklich quasi gegen mich gestellt und meinte, nö, ich habe mich quasi einmal zu oft gegen ihn entschieden und ich soll jetzt so gucken, wo ich bleibe, muss ich jetzt alleine machen. Und da war ich echt pissed und da war für mich Kenny auch wirklich gestorben. Also da war ich. Was hast du denn mit Ken die Ich weiß auch nicht, ich will aber Ken sagen, keine Ahnung. Ken ist ja Ken. So viel Barbie gespielt. Auf jeden Fall, ja, also Kenny ist dann da geblieben und dafür habe ich Ben nochmal ins Gewissen geredet und meinte auch so, Kollege, weil er auch erst so rumgeheult hat, so, nee, ist alles furchtbar und ich traue mich nicht, ich habe Angst. Und dann meinte ich auch so, jetzt pass mal auf, mein Freund, ich habe dich jetzt hier gerettet, wegen dir sind diverse Leute gestorben und wenn nicht schon für mich, dann reißt du dich wenigstens für Clem, ja wohl mal zusammen. Und hat er dann auch gemacht und meinte dann auch, und da dachte ich, ich wüsste, wo der Hase langläuft, so, ja, ich werde sehen, bevor er sein Ende findet oder wir alle unser Ende finden, wird er nochmal was Gutes für die Gruppe tun und er wird zeigen, dass er ein wertvolles Mitglied der Gruppe sein kann. Und da dachte ich schon, ja, Ben wird auf jeden Fall seine große Erlöserszene kriegen. Also irgendwie ja, wird er sich dann opfern, er wird eine Bombe zünden. So, oder sich auf eine Granate werfen. So diese ja, typische, genau, sowas. Ich werfe die Granate, die vom Zombie geworfen wurde. Und da in der Sekunde war ich dann auch froh, dass ich ihn gerettet habe, weil ich dachte, ja okay, also er wird sich für die Gruppe opfern. Ja, Tim hat dieses schöne Gefühl nicht gehabt. Nee. Ungehindert dieser Konstellationsgeschichte ist es ja aber der Cliffhanger, der eigentlich nachher von der Episode ist, ja, man kriegt eine Nachricht über das Walkie-Talkie. Ja. Und die lautet. Moment, nachdem man. Entschuldigung, das fällt mir jetzt gerade auf. Entschuldigung. Der König spricht. Nachdem man wirft natürlich direkt den Leuten hier dem Doc vor, dass er sich Clementine natürlich doch geschnappt hat. Und geht zurück in die Kanalisation in diesem Bunker, wo alles komplett ausgeräumt ist und es, glaube ich, aber weg. Auch so aussieht, als wenn es relativ hastig gewesen wäre. Und da bekommt man diesen Funkspruch. Okay, und da ist die Episode dann zu Ende. Genau, der lautet so gut wie Hallo Lee, ich habe Clementine. Ja, hallo Lee, ich habe Clementine. Und überleg dir sehr gut, was du als nächstes antworten wirst. Genau, und man antwortet noch. Und die Reaktion kriegt man erst in der fucking fünften Episode. Das hat mich gebrochen an dem Abend. Ja, das war schlimm. Okay. Weil du hast halt die Möglichkeit, ihm zu sagen, pass auf, das ist iTunes, ne? Darf man da piepsen sagen? Pass auf, du kannst mich, ja, ich hole mir Clementine, oder du sagst sowas wie, tu ihr nichts, oder aber, hey, was was kann ich tun? So, was willst du von mir? Und okay. Chris als Captain Diplomatie hat natürlich wahrscheinlich wieder gesagt, so pass mal auf, Alter, ich reiß dir die Eier ab, wenn ich die treffe. Ja, oder? Lustig. Ein herzliches Fuck you. Ja. Ich habe da das... Das war das, was ich fühlte. So, wenn der ja, klar, typ mir, natürlich. Wenn der Typ mir begegnet wäre, ich hätte ihm halt das Funkgerät sonst wo reingesteckt. Und ich habe aber tatsächlich die eher devote Form des Was kann ich tun? Damit ja, du, bitte, wie will ich haben wollen? Ja, bitte tu. Devot und mit der Frage, was kann ich tun auf jeden Fall? Bitte tu Clementine nicht weh. Das war das, was ich ihm gesagt habe. Ja, habe ich auch gewählt. Und ja, klar. Das war für mich so die... Und dann hört's auf, ey. Und da, ja, genau. Dann wird's schwarz. Aber Alter. Ich glaube, er sagt noch nicht mal das, was du auswählst. Nee, das war genau. Nämlich der Punkt. Ja. Dass du fand ich auch sehr fies. Ich fand's geil. Also ich fand's ja, fies geil. Geil gemacht auf jeden Fall. Dass da diese... Das ist wirklich so. Und also ich so, okay. Ich muss scheiße. Sagen, irgendwie in der Rückschau jetzt fand ich bei der gesamten Episode und auch wenn wir die Sache mit Clementine und ob man ihr das sagt mit den Eltern und der Sache mit dem Biss und der Sache mit dem Walkie-Talkie, wenn man das quasi so als Finale betrachtet, fand ich die Szene mit Clem echt noch am allerstärksten. Also da war ich mit auch. Mit den Eltern. Oder? Ja, da hatte ich auch wirklich feuchte Augen. Ich fand das war so. Ja, es war so traurig, dass du irgendwann diesem Kind die Illusion relativ schon beibringen musst, dass es seine Eltern sehr wahrscheinlich nie wiedersehen wird. Weil, also da wird dir auch wieder bewusst, dass es letztendlich dann irgendwie doch nur, klar, ein virtuelles, kein real existierendes, aber halt doch nur ein Kind ist. Also du probierst irgendwie eine Lösung für deine Situation zu finden, am Leben zu bleiben. Du machst dir um Ressourcen Gedanken, um die Konstellation innerhalb der Gruppe. Mit wem kannst du, mit wem kannst du nicht? Was ist dein nächster Schritt? Aber das, was Clem antreibt, ist ja eigentlich nur, dass sie ihre Eltern wiedersehen will. Sie ist halt irgendwie echt nur ein Kind und vermisst ihre Eltern. Und in der Situation, ihr das, wenn es deine Wahl ist, knallhart zu sagen, dass ihre Eltern sehr wahrscheinlich tot sind, das fand ich extrem traurig. Also das ging mir wirklich sehr nah. Und da habe ich auch, das war wirklich so eine Achterbahn der Gefühle. Also in der einen Sekunde dachte ich, nee, dieser blöde Arzt hat völlig recht, ich darf Clem nicht mitnehmen. Wenn ich sie mitnehme, das ist wirklich nur egoistisch, weil ich jemanden haben möchte, irgendwie, der mir ab und zu Lächeln aufs Gesicht zaubert, um den ich mich kümmern kann, der mir so ein bisschen... Ja, der dich weitermachen lässt halt. Genau, der mich auch weitermachen lässt, weil ich dachte auch, ey, wenn ich jetzt ohne Clem hier durchziehen würde, boah, ich hätte so Wozu? Wenig... Genau, ich hätte so wenig Motivation. Ich meine, also ey, dann würde ich lieber, glaube ich, alle zur Hölle schicken und gucken, dass ich so lange überlebe, wie es geht und wenn nicht, dann halt nicht. Und durch Clem habe ich Sinn und Zweck in meinem virtuellen Leben. Und eine Sekunde später, als sie dann in Tränen ausbrach, da dachte ich auch so, nee, ich bin jetzt das, was einer Vaterfigur noch am nächsten kommt, ich bin jetzt ihr Bezugspunkt über 4 Episoden gewesen und ich kann sie jetzt nicht zurücklassen. Ich kann sie nicht zu irgendwelchen wildfremden Leuten stecken, weil ich denke, dass es ihr bei denen besser geht, was vielleicht auch der Fall ist, aber die ist ja dann so dermaßen traumatisiert emotional, die erholt sich davon ja nie wieder, wenn ich sie jetzt auch noch verlasse. Also erst verliert sie ihre Eltern und dann verliert sie mich als nächste Vaterfigur. Das kann ich nicht. Das bringe ich nicht übers Herz. Und deswegen ist es natürlich dann sehr wichtig, dass du Clem weiter verfolgst, aber das fand ich in den 2 Minuten oder wie lange das Gespräch dauerte, das ging bei mir wirklich hoch und runter. Emotional war ich voll ausgelaugt. Echt, ich war richtig leer. Ich wusste gar nicht, ob ich jetzt noch ein guter Mensch bin oder nicht. Das war echt geil gemacht. Ja. Das war meine Lieblingsszene in der gesamten Episode, muss ich sagen. Das Gespräch mit Clem. Ja, generell sind die Gespräche mit Clem so die markantesten Stellen, also auch wo du ihr die Haare schneidest, fand ich auch sehr, sehr toll, aber das war ja schon in der dritten, glaube ich. Ja. Deswegen, das war dann quasi das Ende der 4. Episode. Für uns hieß es dann 3 oder 4 Wochen warten. Für Gregor hieß es 1,5 Minuten warten. 1,5 Minuten, bis der Rest dann geladen hat, sozusagen. Und ja, ich hätte es auch als ziemlich fies empfunden. Klar, man hätte sich ja sonst was ausmalen können dort, aber da habe ich, sagen wir mal, das Glück gehabt, dass ich dann gleich dann weiterspielen konnte. Ich glaube, das war Pech. Also ich glaube wirklich, dass mir diese 4 Wochen, das war geil eigentlich. Also es war so ein Schmerz. Also zumindest immer diesen Morgen danach zu haben, ja, sich unterhalten zu können. Ja, eine Woche hätte natürlich auch gereicht. Also es war ein bisschen geiler vielleicht deswegen, weil so, klar sind auch durch einige interessante und coole Sachen am Anfang dann dort passiert von der 5. Aber ich glaube, die hat schnell ein bisschen wieder die Schwere ausgehebelt oder sowas. Also allein die Entscheidung, okay, ich trenne mich jetzt von der Gruppe. Und also für mich, dass ich komplett als Einzelgänger dort geblieben bin, das hat ungefähr 5 Minuten angehalten, ne, wie die Episode aufgebaut war. Und ich glaube einfach, wenn ich dann noch die 4 plus Wochen dann gehabt hätte, um zu warten, zu denken, mir Sachen zu überlegen, da hätte ich, glaube ich, wäre ich nicht gleich so wieder desillusioniert gewesen, was mich dort erwarten kann. Aber gut, Anfang der fünften Episode kommt natürlich wieder auch einer der sozusagen Brecher in der Form, wie man es vielleicht am Anfang der zweiten Episode dann hatte, analog mit dem Typ mit dem Bein dort. Bei mir war es zumindest dann dort gewesen. Ich glaube, die Entscheidung wird dir in anderen Fällen wohl abgenommen, wenn du mit denen vorher gesprochen hast. Aber ich bin unten in diesem ausgeräumten Bunker dann dort drin und ich merke, oh scheiße, meine Zombie-Hand, die mag nicht mehr so richtig. Ne? Ich habe so Ohnmachtsanfälle und kann nicht mehr so richtig. Und ohne, dass es da einen Dialog gibt, man kann dann wieder rausklettern aus diesem Bunker, um dann wieder dort weiterzugehen. Und ich bin also bereit, okay, mal gucken, wo das dann hinführt. Lee guckt sich eine Säge an, die dort auf dem Tisch dort steht. Und ich glaube, noch so ein Band, um das so abzubinden. Und das Spiel deutet dich auch mehrfach dann darauf hin, sozusagen, dass du einmal aktiv auch dorthin gehst und das Ding in die Hand nimmst, also dass du nicht dran dann vorbeigehst, wenn da was ist. Und du hast die Option, dir eben den eigenen Arm abzusägen, um dir zumindest entweder noch Zeit zu erkaufen oder dich zu nicht mehr zombifizieren, je nachdem, wie weit du dort bist. Und bei mir ist zumindest so gewesen, also ich will da jetzt keine anderen Spiele spoilern, wo du ja ähnliche Entscheidungen werfen hattest. Dachte ich auch gerade schon, ja. Aber wenn ich vor der Wahl stehe, sowas zu machen, mache ich es nicht innerhalb von dem Spiel. Ne? Weil das ist einfach, ich mag sowas nicht. Nein, aber... Wie bist du denn drauf? Also, das mag ich jetzt nicht so. Nein, aber... Ist Amputation nicht dein Ding, oder was? Nicht unbedingt, aber auch... Dann brauchst du zu meiner nächsten Party gar nicht kommen. Oh, scheiße. Ja. Ich hatte da so schöne Geschenke mitgebracht. Nein, aber wenn ich vor der Wahl in einem Spiel dort gestellt wäre, dann auch aus Interesse hätte ich es auch mal gemacht, um zu sehen, was das war. Aber die Szenen, ich habe danach gelesen, Leute, die es dann auch gemacht haben, wie extrem schmerzhaft dann das dargestellt wurde und wirklich, also noch heftiger als eben als die mit dem Bein, die Szene mit der Axt oder dass du das Kind kaputt trittst oder sowas. Ich hätte das im Spielkontext nicht machen können. Ich habe es also angestellt. Ich habe die fünfte Episode zweimal spielen wollen auch oder auch müssen, weil ich hierfür was eingespielt hatte. Ich habe beide Formen gewählt. In meinem Hauptspielstand war es aber so, dass ich gesagt habe, ey, ihr schneidet mir meinen scheiß Arm nicht ab. Echt? So, hundertprozentig nicht. Sie machen es trotzdem. Weil ich, machen sie nicht. Machen sie nicht? Nee, ich habe meinen Arm behalten. Okay. In der zweiten Variante habe ich mir den Arm dann abschneiden lassen. Genau. Ich fand aber die Variante mit dem, ich habe meinen Arm noch stellenweise interessanter, weil wenn du dann, du musst dann quasi raus aus dem Fahrstuhl, kletterst hoch und du wirst, wenn du den Arm dran hast, wirst du nochmal ohnmächtig auf der Treppe oder auf der Leiter und fällst halt quasi so ein rückwärts runter und fängst dich mit dem Fuß und kannst dann quasi weiter hochklettern. Aber du hast halt mehr Ausfallerscheinungen, wenn du den Arm beibehältst. Okay. Und was die technische Umsetzung des Armabtrennens angeht, war es extrem widerlich. Stellenweise. Also, es war wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Du hast hingeguckt und hast dir gedacht, okay, die Soundeffekte, fucking Spiele-Oscar. Und das war wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Vor allem, weil es auch nicht mit einem Mal Segen getan war, sondern das waren 15, 16 irgendwie mal hin und her schneiden. Ja, kann man sich auf YouTube angucken. Also du hattest, glaube ich, die Option halt, wenn du gesagt hast, ja, der Arm muss ab, kannst du sagen, ich mach's selber, oder bei mir hat's, glaube ich, Krista gemacht halt, weil ich das dann doch ein bisschen krass fand, mir selber den Arm abzusägen. La, la, la, la, la. Ja. Ja. Vor allem, wenn es auf diesen Knochen trifft, das Geräusch. Oh Mann. Oh, ich mich gar nicht. Also ich habe mich auch dazu entschlossen, mir den Arm abnehmen zu lassen, weil ich einfach dachte, dass mein Körper mittlerweile so eindeutige Warnsignale ausgibt und scheinbar der Zombie-Virus so langsam Besitz von mir ergreift. Ich wollte mir einfach ein bisschen mehr Zeit geben und ich habe mich der naiven Illusion hingegeben, dass wenn ich den Arm abnehme, der als erster infiziert ist, dass ich da irgendwie vielleicht ein paar Stunden gewinne, die ich vielleicht dringend brauche. Genau, also ja. ich wollte wirklich vermeiden, dass ich mitten im Zombie-Kampf oder in sonstigen brenzligen Situationen, dass ich da ohnmächtig werde. Und ich dachte, vielleicht kann ich das weitestgehend aufhalten, wenn ich mir den Arm abnehme. Und ich habe es dann auch Krista machen lassen, weil ich es allein nicht machen wollte. Und ich muss echt sagen, diese Szene, wo sie die Säge ansetzt und das erste Mal reinsägt, das fand ich also wirklich mit das unangenehmste und härteste im gesamten Spiel. Ich fand das schon am Anfang der zweiten Episode mit dem Typen, der in der Bärenfalle gefangen ist. Das fand ich auch schon fies, wo es irgendwie echt so um Körperteile geht und ob man die absägt und wie. Und fand ich schon sehr schlimm, aber das war wirklich nichts im Vergleich zu der Szene. Wirklich, ey, die Soundeffekte, ja, wenn die Säge auf den Knochen trifft, Alter, es ist ja auch Ego-Perspektive, glaube ich. Oh, ja, und man muss sich das so vorstellen, wenn Lee ohnmächtig wird, ist man quasi Ego und hat diesen schwarzen Bereich und dann die Sicht aus seinen Augen und die Augen werden halt kleiner. Und wenn der Arm abgesägt wird, ist das halt auch Ego und er guckt dann rüber und dann hört man es halt wieder und so. Und schlimm fand ich halt auch, wie er danach aussieht. Nicht mal, weil der Arm fehlt, sondern weil er einfach so bläulich wurde halt langsam, so bleich. Und man einfach gesehen hat, Alter, der ist am Ende. Dem geht's also, nicht mehr gut, ey. Dem fehlt nicht nur Blut. Boah, ich fand das so schlimm. Vor allem, sie hat ja auch wirklich, ich weiß gar nicht, wie es war. Also, wenn sie zurückgezählt hat, so, ich fange an, weiß sie zählen zusammen, 1, 2, 3, jetzt geht's los, hat es entweder sehr schnell gemacht oder sie hat es irgendwie so gemacht, dass sie quasi schon nach 2, also ohne dass sie darauf vorbereiten konntest, wie so eine Piercerin, die hat das bei mir auch mal gemacht. So. Da ging es um eine wirklich sehr, sehr delikate Stelle. Und sie meinte, okay, bei 3 stößt sie die Nadel rein. Und bei 2 hat sie es dann gemacht. So 1, 2, die Sau. Ich meine, das war total super. Dann war der Hodensack durch. Einfach so. Nein, es ging nicht um den Hodensack. Und das konnte ich in der Situation dann extrem nochmal nachfühlen, dass auch wenn du weißt, was jetzt gleich passieren wird, aber dass, wenn es passiert, ist es doch so plötzlich und so schockierend und so schmerzhaft auf allen möglichen Ebenen. Das fand ich, das ging mir wirklich durch Mark und Bein. Mark, versteht ihr, wie ein Knochen? Mark und Bein? Ja. Achso, ich dachte jetzt Mark. Quambusch oder so. Ach so. Ja. Request 0,01% der Leute, die diesen Gag verstehen, nicht schlecht. Also, fand ich super. Aber auf jeden Fall, also ich bin dann in der Tat nur noch mit einem Arm losgelaufen. Und da muss ich sagen, so wieder die ganz leichte Kritik, auch schon von der 4. Episode, dass sich dann Lee mit einem Arm, Lee ist ja ohnehin sehr geschwächt, hat Blut verloren und dem geht es generell nicht mehr so gut, aber dass er sich dann quasi einhändig irgendwie den Fahrstuhlschachter hochzieht, fand ich auch ein bisschen hart an der Grenze des Glaubwürdigen. Also wollte da jetzt auch nicht großen Abhandlung drüber haben. Wobei der Wille auch oftmals, also es gibt ja viele Geschichten und der will einfach, der will Clementine zurück. Und also stell dir mal vor, dir fehlt ein Arm und du musst dich nur mit der rechten Hand irgendwie ein Seil hochziehen. Das will ich aber echt mal sehen. Also, das war doch eine Leiter. Das war eine Leiter, Sprossen. Okay. Dann, ich fand es trotzdem, also irgendwie... Also Robodance wäre halt scheiße dann, aber... Ich glaube auch, dass es... Ich glaub aber auch, er hat sich dann quasi wie immer so mit Sprüngen so von einer Sport zur anderen hochkatapultiert und ich fand, das sah ein bisschen unglaublich aus. Das fand ich ein bisschen bekloppt. Ja, also ich glaube, ich kann das jetzt natürlich nicht nachvollziehen, wie die Szenen sich ausgefüllt haben, wenn der Arm dann nicht dann da war. Soweit ich eben gehört habe, gibt es dann eben nicht so ultra extreme Unterschiede zwischen, ob der Arm dran ist oder nicht, sondern da wird es eben später bei Szenen, wo dann sozusagen beidarmig bewaffnet wird. Ja, also es ist halt auch, ich glaube, die Szene halt, die darauf folgt, ja, wo man zum Glockenturm geht, um halt die Zombies zu lenken, so wie es in der 4. Episode halt geschehen ist, wo Molly halt diese Glocke geläutet hat, da legt man eine Leiter, wie sagt man dazu? Naja, also halt eine Leiter mit Sprossen rüber auf den erhöhten Turm und geht da selber rüber. Weil bei mir Omid kann es mit dem Bein nicht und Chris, da wollen wir nicht, weil sie ja irgendwie schwanger und bla. Und dann meint Lee halt so, ja, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, ich gehe selber. Und ich weiß gar nicht, warum Kenny bei mir nicht gegangen ist, wie dem auch sei. Und Sie Spacko ist. Und die Leiter fällt halt runter. Und da muss man dann halt rüberspringen. Man hat halt auch keine andere Wahl. Du kannst dich mit einem Arm da noch hochwuchten. Ja, genau. Und das ist halt dann auch wieder. Also du landest da erstmal so richtig schön mit dem Oberkörper, sodass auf jeden Fall dein Stumpen aufschlägt. Am besten natürlich so frontal, dass es schön noch auf den Knochen drückt. Und, am besten in so einen Haufen Salz. Upsi. Puh, gerettet. Wie gut, dass dieser Haufen Salz hier lag. Und also das ist halt auch so ein bisschen unglaubwürdig, aber es ist halt, da hat bei mir noch der Schock des Armabsägens nachgewirkt und dieser gnadenlose Wille, halt das Kind wieder zu holen. Ja, die Option muss natürlich vorhanden sein. Bei mir ist es natürlich komplett ohne Hilfe dann von irgendjemandem gewesen. Ja. Genauso dann abgelaufen. Letzten Endes hat es dann eben dazu geführt, dass Lee wieder zurück zum Haus dann dort gegangen ist. Und bei mir ist es dann so gewesen, ich gehe zum Haus, ich finde dort niemanden, ich höre aber Geräusche aus der Garage dann dort raus. Ich glaube, da war wahrscheinlich eine Schaufel oder irgendwas vorne reingesteckt. Ich mache sie auf und dann strömen all die Leute dort raus und erzählen, der Doktor ist gekommen, mit Leuten mit Waffen, glaube ich, dann auch noch, haben sich das Boot genommen und sind auf Nimmerwiedersehen weg. Na, und jetzt sind die dann die Gearschten eingesperrt in der in der Garage gewesen und das, was ich vorhin meinte, die Gruppe war wieder zusammen und genauso schlau. Ja, bei uns war es dann halt so, wir kommen zurück zum Haus halt und das Boot ist weg. Bei mir war Kenny da eingesperrt. Echt? Umso besser, er hat es verdient ein bisschen. Und drin randaliert jemand und wütet und ich dachte schon, Alter, ist da jetzt ein Zombie drin oder was? Also scheinbar muss es ja irgendwie eine Form von Zugang in den Schuppen geben, denn Clem war ja auch schon mal drin. Naja, und auf jeden Fall mache ich dann die Tür auf und Kenny ist da. Die haben sie einfach überwältigt und dann in den Schuppen gesperrt und gleichzeitig das Boot geklaut. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob du da nochmal vor die Wahl gestellt wirst, denen zu sagen, dass du gebissen wirst oder nicht, aber ich glaube, ich habe es denen irgendwie an der Stelle wohl eröffnet. Ja, das ist mit mir dann zu Ende geht. Die haben natürlich dann auch dementsprechend Anklagen dort gesagt, hey, hättest du doch was gesagt oder das und das, das macht man nicht. Dann hätten wir dich jetzt schon umgebracht. Natürlich, klar. Das Risiko, oder eigentlich ist es kein Risiko, sondern du wusstest, wenn du dich dafür entscheidest, das wird dich irgendwann in den Hinterbeißen und dann war es eben da schon soweit gewesen, aber letzten Endes hat es dann nicht so die Konsequenzen gehabt. Ich habe mein Ärmelchen noch dran gehabt, ja, ich war gebissen, Molly wollte ich schon sagen, Clementine war immer noch weg und wir hatten alle kein Boot, alle ein bisschen dann geht's erstmal wieder ins Haus, kleine Diskussion, was machen wir jetzt, was soll passieren und dann kommt auch schon der Zombie-Angriff. Genau, weil klugerweise die Fronttür offen gelassen wurde. Genau, und Zombie-Angriff, man rennt flott in die Küche, holt sich, glaube ich, ein Fleischermesser oder so ein Hackebeil zumindest, und darf dann Arme abschlagen, was ganz lustig war. Und dann war es so, dass man nach oben flüchtet. Genau. Und dann kommt quasi die Szene, von der ich dachte, dass ihr gerade das mit Shootout meintet. Dass man da zum ersten Mal erzählt, wie viele Kugeln hast du noch? 5, 4, 3, 2 irgendwie. Und, ja, genau, ja, nee, ich hatte es auch verwechselt. Ich dachte auch, dass die schon in der vierten gewesen sind, aber da ist auch eben eine, wo ich dann auch gedacht habe, okay, oh, noch eine Kugel und noch eine, ja, okay. Du bist da halt in dem Flur, wo über dir es zum Dachboden geht. Gehst zum Dachboden und da gehst du dann halt auch hoch und da kommst du dann zu sehr, sehr interessanten Gesprächen und Dialogen und Kenny, man kriegt nochmal einen kleinen Einblick in ein paar Hintergrundgeschichten, gerade von Omid und Krista, die ja noch nicht so zum Zuge kamen, was ihre Hintergrundgeschichte angeht. Und irgendwann im Streit, als Ken und Lee sich ein bisschen im Disput fachen, wirft Lee mit einer Büste, also ich habe nach Kenny geworfen. Ja, genau. Und wollte Kenny einfach nur tot sehen, so, weil er halt gesagt hat, so, wir müssen Clem nicht finden. So, das war seine Aussage. Habe ich mit der Büste geworfen und habe dann gesehen, dass man quasi auch in das andere Haus rüber kann. Also in den Zufall, anderen Abschnitt. Wir haben eigentlich nicht geplant, aber wir finden einen möglichen weiteren Ausweg, wo wir dachten, wir hängen jetzt hier fest. Genau. Dann gibt es halt massig Dialoge, über die wir jetzt, glaube ich, nicht... Es läuft halt darauf hinaus, dass schichtweise übernommen wird, mit so einem Garderobenständer das Loch zu vergrößern in der Wand. Genau. Muss auch jeder mal ran. Es wird letzten Endes relativ deutlich, also wer es vorher nicht gemerkt hat, dass Krista eben dann schwanger ist und sie trotzdem dann einen Schluck aus der Pulle sozusagen... Bei mir hat sie das ganze Ding weggesoffen. Also komplett so instant. Und ich dachte mir so, okay, was ist denn da los? Dann hat sie selbst die Treppe runtergeschmissen. Ja. Aber schwangere Frauen haben doch eine Treppenallergie. Wäre dann das Baby schon verzombiet, wenn es... Ach, egal. Gibt es bestimmt auch Filme, die sich um diese Frage dann gedreht haben. Ja, das Dawn of the Dead Remake. Ist das Remake? Einer der vielen Punkte, die überhaupt keinen Sinn machen in diesem Film. Hauptsache Zombie. Es gibt auch ganz, ganz andere Filme in der Hinsicht. Aber auf jeden Fall kann die Gruppe dann, nachdem jeder von mir erfahren hat, also von mir persönlich erfahren hat, dass ich auch zombifiziert bin, kann es dann quasi in das andere Haus rüber, sieht da dann das Pärchen im Bett. War das nicht so? Das zwei Leichen. Genau, die Eltern von dem Jungen, der dann zombifiziert, dann wurde du in der vierten Episode. Ja, die Verknüpfung habe ich gar nicht geschlossen tatsächlich, weil ich dachte, das sei ein anderes Haus. Ich glaube auch nicht, also das wäre ein anderes Haus. Du warst ja, als in dem Haus noch nichts los war, auch in der vierten warst du, glaube ich, in einem Zimmer. Ja. Okay, und da waren auch Schlafzimmer, die aussahen wie... Hast du wieder schön geredet, was? Okay, nee, ich hätte gedacht, dass es irgendwie so abgesperrt worden wäre von der anderen Seite, damit die sozusagen, also ein Raum im Haus gewesen wäre, an dem man vorher nicht gekommen ist, weil er so abgesperrt wäre und sich die Eltern einfach dann sozusagen zu Tode dann gelegt hätten. Und ich glaube, es sind dann noch Schlafpillen oder irgendwelche Gifte oder sowas, die man... Bis ich sterbe! Ich lege mich jetzt zu Tode und nochmal. Ja, und dich aufs Ohr gehauen, bis zum Tod. Den nach Möglichkeit friedlichsten Ausweg für sich dann gewählt haben. Ja. Dann, aber gut, wenn sie es wenn das war auch ein Moment der Ruhe und der inneren Einkehr für mich nochmal. Sehr schön gesagt. Aber ich fand's auch traurig. Ich fand das super traurig. Aber es war tatsächlich so ein ruhiger Moment. Traurig tatsächlich. Und ich dachte mir so, wie würdest du das machen? So, ja, als Mensch. Es war so ein bisschen wie bei 28 Days Later. Da findet er doch auch seine Eltern, die sich mit... Stimmt. Ja. Ist eh einer der besten Zombie-Filme der letzten Zeit. Einer der schlimmsten Zombie-Filme. Weeks ist besser. Ja, die 28-Reihe finde ich generell gut. Aber fernab davon ist es dann die so, dass man sich Reihe. Quasi... Alle zwei. Ja. Weil es gibt ja die Comics dazwischen. Ja, eben. Mhm. Aber davon habt ihr keine Ahnung. 28 Pages genau later. Die hat er gemeint, ja. Auf jeden Fall kann man dann über das Fenster mit einem beherzten Sprung über die Balustrade dann das andere Dach erreichen. Ach stimmt, da ist so ein kleiner Balkon, ne? Genau, da ist ein kleiner Balkon und da ist der Punkt, das weißt du natürlich nicht, lieber. Ja, pass auf. Es ist nämlich so, es hat mich gewundert, warum dieser Balkon nachgibt, aber niemand runterfällt. Das hat dich gewundert? Ja. Ach, bei uns gibt der Balkon auch nach und Ben fällt runter. Ja. Ja. Und dann gehst du quasi runter mit Kenny. Mhm. Hast einen Revolver dabei oder eine Schusswaffe dabei, die trägst du aber noch und merkst dann, als du Ben aufheben willst, dass er durchbohrt wurde von einem Stahlrohr. Ja. Geht's mir und, gut? Bin ich okay? Ja, und dann es geht. So. Ja. ja, und dann fand ich auch ein bisschen komisch, so dass Kenny da geblieben ist. Genau, also ich konnte es nicht ganz so nachvollziehen, weil das war jetzt nicht so eine Situation, wo Kenny nicht einfach 2 Meter nebendran gehen kann und die Treppe wieder oder die Leiter wieder hochklettert, wie es dann Lee dort gemacht hat, sondern man kann es, denke ich mal, wohl so interpretieren, dass dort der Punkt vielleicht gewesen ist, wo Kenny aufgegeben hat. Ich weiß nicht, bei dir, Wolf, ist da Kenny auch dann unten sozusagen mit Ben verreckt? Oder? Ja, klar, natürlich. Also ich habe von welchen gehört, da gibt es ja später noch eine weitere Szene, wo sozusagen Christa und Omid sind da dort und da ist so ein Dachluke. Das ist bei mir gewesen dann genau, später. Genau, und da bei Leuten ist dort Kenny dann verreckt, das ist dann bei dir dann passiert. Ja. Nee, also bei mir hat er sich dann auch quasi geopfert. Er ist erst, wie wir schon gesagt haben, mit Lee zusammen zur Rettung von Ben darunter gekrabbelt, aber es war relativ schnell ersichtlich, dass Ben nicht mehr zu helfen ist. Und da war alles vorbei. Kenny hat auch noch die Waffe dann irgendwie behalten. Also ich habe da auch gedacht, ey, wenn du für dich entscheidest, dass du dich jetzt hier aufhast, wieso ballerst du dann einfach die Munition da sozusagen dort leer? Ja, also was, warum gibst du mir so, die Waffe dann? Ja, so gesehen hat er, was die Munition und die Waffe angeht, nicht wirklich an die Gruppe gedacht. Ja, aber ich habe das eindeutig so interpretiert, dass er hat einfach jeglichen Lebenssinn und Zweck und Willen auch verloren. Also seine Familie ist komplett tot, sein Plan hat nicht funktioniert, es gibt kein Boot und generell sieht das ja nicht so aus. Und bei mir wusste er zu dem Zeitpunkt auch schon, dass Lee gebissen wurde, was ja dann doch irgendwie bei allen Querelen aber sein einziger Freund war. Und für mich war das klar, dass er einfach nicht mehr sieht, warum er da irgendwie weiter kämpfen und weitergehen sollte. Und jetzt hat er sich dann in einer letzten, vielleicht etwas schwachsinnigen, aber in seinen Augen, glaube ich, heroischen Handlung, hat er sich quasi geopfert und ist mit Ben gemeinsam dann in den Zombie-Tod gegangen. Entweder das oder er hat Ben und sich dann irgendwie vielleicht selbst erschossen. Also man sieht auch, interessanterweise sieht man nicht, wie Kenny von den Zombies zerrissen wird. Ja, hey, dann Episode... Also es wird nicht explizit gezeigt. Staffel 2, Kenny's Return. Aber da muss man jetzt fragen, wie sieht das bei dir aus? Also, ist es bei dir so, dass es auch nur angedeutet wird oder siehst du offensichtlich, dass er stirbt? Nee, also es ist erstmal halt, was mich halt wirklich gewundert hat damals war, die klettern über diesen Balkon und es sind alle rüber und dann kommt so ein Close-Shot auf eine Schraube und so ein Winkel, womit das festgemacht ist und das ist so ein bisschen abgebogen, wo ich mir so dachte, ja und? Müssen wir da jetzt zurück? Nö. Und deswegen fand ich das so ein bisschen strange. Und dann führt es halt weiter, die sind auf dem Dach und da ist halt einfach ein viereckiges Loch oben in der Decke und Lee steht davor. Und ich glaube, Omid und Christa meinen halt irgendwie, ja, und was sollen wir jetzt machen? Wir haben doch überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo Clem ist. Und warum schleppst du überhaupt dieses dämliche Walkie-Talkie noch mit dir rum? Und Lee hält das so in der Hand und meint so, ja, das ist meine einzige Verbindung. Und dann kommt Kenny und rempelt ihn so dumm an. Also nicht mutwillig, sondern weil er irgendwie woanders hingeguckt hat und halt gegangen ist. Und das Walkie-Talkie fällt runter. Nein! Und dann stehen halt alle da rum und... Lee natürlich, ja, ich brauche das wieder, das ist meine einzige Verbindung und hin und her und er will runter und nein, du kommst nicht wieder hoch und dann springt Trista halt einfach so ganz dämlich runter Trista, ja. Die Schwangere. Ja. Ja. Hat das Walkie-Talkie. Scheiße, die auch einfach. Und dann stellen sie fest, dass die Arme nicht lang genug sind, um sie hochzuziehen. Und dann nimmt man erst so eine Eisenstange, hält sie ihr hin, sie hängt sich ran, ist auch geil, Lee mit seinem einen Arm hält die ihr hin. Und sie rutscht ab und fällt runter und dann springt Kenny runter, gibt ihr Räuberleiter hoch und meint so, ja, geht weiter. Und dann verschwindet er halt so im Dunkeln und man sah vorher schon am Fenster unten, als Krista noch da ist, dass da Schatten sich bewegt haben im Raum. Also es war ein ganz dunkler Raum. Und dann hört man halt nur noch ein paar Schüsse und Kenny. Aber nicht irgendwie so, ah, ich werde gefressen mäßig, sondern einfach so kampfmäßig. Okay. Und dann ist es zu Ende. Also das wurde bewusst Kenny nie wieder gesehen. Bewusst offen gelassen, ob was kommt oder nicht. Das werden wir ja eventuell noch in der zweiten Staffel also sehen. Die Szene in der Gasse, wo er quasi neben Bender steht. Also wenn sie es so hindrehen sollten, dass Kenny das irgendwie überlebt hat und dass er sich gerettet hat. Das wäre schon ein bisschen unglaubwürdig dann, ja. Ich glaube, es ist nicht komplett und ohne jeden Zweifel ausgeschlossen, aber ich fände es auch schon sehr weit hergeholt, weil die Situation wirklich nicht so aussieht, dass er noch jede Menge Rückzugspunkte hätte. Also wenn sie ernsthaft in der zweiten Staffel Kenny irgendwie wiederbringen, dann müssen sie schon wirklich eine sehr, sehr gute Erklärung haben, wie er da in letzter Sekunde noch rausgekommen ist. Sonst würde ich das als sehr, sehr billigen Harry Potter empfinden. Umhang. Also ich weiß nicht mal, ob sie erklären müssten, warum er da rausgekommen ist, sondern also nicht wie er rausgekommen ist, sondern warum. Also warum er, wenn er keinen Lebenswillen mehr hatte und so überhaupt weitergemacht hat. Nee, das wäre für mich die interessantere Erklärung. Nee, halt. Also ich muss sagen, ich fände wirklich das Wie, fände ich da... Ja. Meine erste Frage und dann wäre die zweite Frage, warum? Also wenn, diese Szene wirklich in der Gasse, also wie Ben liegt da und er steht wirklich mit dem Rücken zur Wand und von überall kommen Zombies. Wenn er hat einen Schuss, also man muss dazu sagen, er hatte genau einen Schuss. Genau, laut, also okay, wenn er da irgendwie noch rausgekommen ist, dann will ich wirklich aber eine sehr, sehr gute Erklärung, wie das so ging. Da muss ich irgendwie auf einmal in seinem Rücken so eine Geheimtür von so einem Magier aufgemacht haben, der wahrscheinlich seine Tricks immer in der Gasse verführt. Szenenwechsel, wie bei Drawn Together hat er angefangen zu singen. Weißt du? Genau, dann wird einfach der Hintergrund gewechselt. Also von daher, ich will es nicht komplett ausschließen, dass wir vielleicht von Kenny noch was hören. Aber wie gesagt, da müssen die Schreiber schon auch wirklich eine sehr gute Erklärung haben. Die müssen sich was überlegen. Aber er hat für den Rest der ersten Staffel zumindest dann keine Bedeutung, keine Relevanz mehr. Es führt dann über die Dächer und so weiter. Man landet wieder dann am Hafen, dort, wo man dann eben das erste Mal auf Molly getroffen ist und bei der Wall of Death. Sozusagen und man sieht schon in der Nähe vom Hafen, oder kommt da noch was? Ja, Entschuldigung, davor? Weil mittlerweile gesagt wurde von dem Typen an Walkie-Talkie, wo man hinkommen soll. Ja, genau. Hinkommen, das wurde ja vorher schon angedeutet, dass die Eltern von Clementine in einem Hotel dort dann absteigen wollen. Das Hotel befindet sich sozusagen auf Gehnähe am Hafen dann dorthin. Ja, also man ist dann auf einem der Hochhäuser und da ist dieses große Schild, was man dann dort gesehen hat. Von Haus zu Haus. Von Haus zu Haus und die Möglichkeit wäre jetzt okay, unten ist alles wirklich knallevoll mit Zombies. Wenn man zu dem Hotel dorthin will, führt der einzige Weg wirklich nur über dieses Schild dann rüber. Bei mir ist es so eben, dass ich dann als Erster rübergehe als Lee, das Schild währenddessen kaputt bricht sozusagen und ich dann unten in die Zombie-Menge dann dort falle. Und ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber bei mir hatte ich zumindest einiges an Waffen mit dabei. Wie bin ich nochmal dazu gekommen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich zu dem Splitter kam. Ich hatte Glasscherbe. Ich weiß nicht mehr genau, was die Glasscherbe weiß ich, wie ich dazu gekommen bin. Also ich hatte, glaube ich, ein Hackebeil. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Hackebeil aus dem Haus nur gehabt. Genau, Hackebeil, aber da ich den zweiten... Das ist auch nur ein Arm. Stimmt, ja. Genau, mit dem zweiten Arm ist es dann eben so und ich glaube, das ist auch speziell wirklich die Szene, wo es dann am meisten Katharsis sozusagen für die Leute gibt, weil das ist so richtig mal den Zombies dann richtig eins reinzimmern. Das war geil. Lee, seine zombifizierte Hand, ne, spürt auch nicht mehr so richtig was, nimmt eine Glasscherbe auf den Boden und greift so richtig rein, ne, dass da auch das Blut dann geht. Und das war eine sehr, sehr starke Szene. Also es ist eine sehr, sehr starke Szene, vor allem jetzt ist, also das, was ich am Anfang der fünften Episode auch so gedacht habe, okay, ich weiß, mit mir geht es zu Ende, ich will nur garantieren, dass es Clem gut geht, also mir ist jetzt auch alles scheißegal, was mit mir passiert. Ich bin in dieser Zombie-Menge und dann geht man wirklich durch und mäht sich richtig wie bei einem Zombie-Slasher oder sowas dann durch. Ne? Also die Zombies kommen von links und rechts, ich hau einen mit dem Hackeball weg, ich ziehe einem eine rein mit dem mit der Glasscherbe und so weiter. Also das fand ich richtig an dem Punkt, jetzt bin ich auch bereit, das den Zombies da einmal so richtig zu geben. Es hat sich gut angefühlt, wirklich. Ja, es ist ein einziges Gemetzel. Ja. Das ist natürlich aber auch einarmig. Ja, auch einarmig. Auch, hat auch einarmig, logischerweise genau. Hat nur eine Waffe, aber im Prinzip funktioniert es ganz genauso. Also eigentlich metzelt man sich wirklich durch die Zombies. Ja. Man geht kurz mit dem Cursor auf einen, drückt A und dann gibt es die nächste Hack-Sequenz. Mhm. Und das war echt sehr schön. Da konnte man mal für 30 Sekunden komplett mal so ein bisschen Wut rauslassen. Ja, wie du schon gesagt hast, das war so eine katharsische Wirkung. Ja. Das hat dich irgendwie von innen gereinigt und dachte ich so, jetzt... Es hat halt auch schön gezeigt, dass Lee eigentlich alles scheißegal ist. Der ist so kurz vor seinem Ziel. Mhm. Er ist gebissen. Ja, scheiß drauf. Dann renne ich jetzt durch diese Menge durch. Ja. Also ich fand vor allem diese Szene mit der Glasscherbe, die hattet ihr leider nicht, aber es ist halt so, dass es ähnlich wie bei dem Jungen ist. Es ist halt sehr, sehr close auf die Hand. Ja. Dafür hattet ihr die mit dem Arm leider nicht. Ja, ist ja jetzt auch prinzipiell erstmal wir egal. Sind die besseren gehopst wie gesprungen. Ich wollte euch nur noch mal kennen. Also du hast einen sehr, sehr close auf den Arm und kurz davor wird dir gesagt, er spürt nicht mehr viel, aber es ist so ein Kribbeln, als wenn 1000 Mäuse drüber laufen. Und die Vorstellung, ey. Und dann nimmt er halt diese Glasscherbe und drückt sie wirklich so in seine Hand. Ja. Und da hat er da so einen Dorn gehabt oder wie sah das aus? Er greift sie sich da rum, aber er drückt so fest zu, dann damit, dass wirklich das Blut dann überall bei ihm schon fließt, ne, damit er möglichst mit viel Wucht dann zustecken kann. Genau. Und das war eine sehr, sehr starke Szene. Also auch, dass das Bild dann, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei euch war, weil ihr quasi diese Erscheinungen von dem Arm nicht mehr hattet. Bei uns das Bild auch so ein bisschen, also bei mir war das Bild zum Beispiel ein bisschen blurry und ist ab und zu mal ein bisschen gewankt. Das war schon sehr, sehr stark umgesetzt. Also weitaus besser als die anderen Shootouts, also die davor da waren. Wie so eine Art so kleiner Fiebertraum oder sowas. Ne? Ja. Also und man, finde ich, hat da wieder sehr schön gesehen, dass Lee mittlerweile, also nicht nur dadurch, dass er gebissen wurde, sondern auch durch alles, was er durchgemacht hat, ein völlig anderer Mensch jetzt geworden ist als noch am Anfang. Also auch als Spieler. Wenn du auf die erste Zombie-Frau nach dem Polizisten in dem Haus von Clems Eltern, wenn du da mit dem Hammer auf sie eindrischst, den dir Clem dann gegeben hat, das ist ja irgendwie echt schockierend. Du bist ja fast entsetzt, wie barbarisch das überhaupt dargestellt ist und dass du immer wieder reinhauen musst. Und jetzt irgendwie, weiß ich, 4 Episoden später, also da findest du es richtig geil, wenn du deinen Blutrausch mal endlich nachgeben kannst und einen Zombie nach dem anderen niedermetzelst. Also du bist völlig abgestumpft. Also dieser Teil Menschlichkeit, den man sich probiert hat, lange zu bewahren, der ist dann auf jeden Fall echt deutlich schwächer geworden. Ja. Das fand ich auch schon... Ja. War irgendwie bedrückend zu sehen, so was aus einem wird. Ja, aber du hattest halt dieses klare Ziel. Also ich hatte, ja, klar, du läufst auf das Hotel zu, du siehst den Schriftzug vom Hotel und denkst dir so, okay, zwischen mir und Clem und dem Typen, den ich auch noch umbringen muss, damit ich zu Clem komme, sind jetzt noch halt 100 ist Zombies. Ein aber, mehr an Zombies. Aber da komme ich jetzt halt durch. Und eine andere Möglichkeit gibt es. Die rennt die Zeit davon, so. Finde es sehr, sehr interessant auch in dem Kontext. Wir haben uns kurz vor einiger Zeit drüber unterhalten. Jetzt ist ja zumindest zum Aufnahmezeitpunkt der Trailer vom Walking Dead Ego-Shooter, der von Activision gemacht wird, gekommen. Oder zumindest so eine Tech-Demo, die an das richtige Spiel dort erinnern soll. Der richtige Trailer ist auch jetzt da übrigens. Der richtige ist auch jetzt da. Ich wage mich kaum, dort hinzugucken. Aber wenn wir jetzt so eine Szene, die isoliert 30, 40 Sekunden, sagen wir mal, in so einem großen 5-episodigen Spiel dann sozusagen alles auf den Punkt bringt. Wenn ich ein Spiel hätte, was nur daraus besteht, dann hätte es wesentlich weniger diesen Effekt oder sowas dort gehabt. Ne, da wäre ich wesentlich schneller abgestumpft als Spieler und als Person dort gewesen und hätte einfach, ich freue mich lieber so 30 Sekunden in einem 10-Stunden-Spiel zu haben, als 10 Stunden dieses gesamte Spiel. Ja, deswegen zum Beispiel fand ich von der TV-Serie die zweite Staffel auch nicht so schlecht wie die meisten anderen, weil sich wirklich da viele beschwert haben, dass eigentlich nicht viel passierte, dass viel zu viel geredet wurde und dass das Farmleben da viel zu sehr im Vordergrund stand. Aber ich mochte das gerade deswegen, weil wenn es da mal losging und es war gerade zum Season-Finale jetzt wenig überraschend, aber dann hat es umso stärker gewirkt, weil du eben nicht permanent irgendwie mit noch einer Zombie-Szene und noch einer Zombie-Szene der Tod geballert wirst. Und im Spiel fand ich das auch. Also als es dann wirklich zu diesem Gemetzel kommt, das war wirklich in jeglicher Hinsicht gleichzeitig ein Höhepunkt so von der Inszenierung her, und aber für den Charakter fand ich auch ein Tiefpunkt so. Also man hat irgendwie gemerkt, da fehlt nicht mehr so wahnsinnig viel zum Zombie, was so die fehlende Emotionalität angeht. Also er hat ja jetzt auch nur noch ein klares Ziel und blickt auch nicht mehr zurück, sondern kämpft sich echt nur noch da durch. Ne? Und es ist, wie gesagt, dann auch das Präfinale eigentlich. Man hat die Action jetzt einmal aus dem Weg geräumt, jetzt kannst du wirklich auf das richtige Finale dann dorthin gehen. Und ich wusste auch nicht wirklich direkt, was erwartet. Ja, genau. Ja, genau. Also man geht rein und denkt sich, okay, was erwartet mich jetzt? Ich habe selten bei Spielen in der letzten Zeit und auch schon seit längerer Zeit einfach nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt nicht weiß, was jetzt kommen wird. Also ich habe generell das Gefühl gehabt, und ich glaube, das war auch eine relativ große Inspiration, allein weil du ja auch den... Klingt wie so eine Dankesrede. weil ja später auch noch das mit dem Kopf kommt. Das ist sehr hat mich alles sehr an Sieben erinnert. Mhm. Also, was ist in der Box? Was ist in der Box? Oh, Kätzchen. Was ist ein Paket? Ne? Ich hab Sieben jetzt vor kurzem erinnert, da erinnerten mich auch viele Dialoge halt von quasi den Typen dann von den Figuren. Die Welt ist schön und wert, dass man um sie kämpft. An den zweiten Teil des Spiels. So. Ja. Und das hat mich immer wieder daran erinnert. Und wenn du im Hotel bist, dann. Vielleicht mag das einer von euch kurz zusammenfassen. Im Hotel dort natürlich, du bist erstmal in den leeren Gängen und guckst erstmal, wo könnte denn Clementine dort sein. Und man hat, finde ich, auch diese Anspannung. Es könnte trotzdem über noch ein fucking Zombie aus der Tür kommen oder sowas. Also, genau, klar. Es ist auch völlig ruhig. Ja, es also, ist man, ruhig man hört und es nichts, passiert die nicht. Die Gänge sind dunkel, es ist irgendwie alles düster und muffig. Ja, und du siehst halt ungefähr 4-5 Türen, kannst du sehen. Genau, du guckst einen Gang lang, überall sind Türen und es könnte ja wirklich jetzt jederzeit aber noch was passieren. Das ist schon, genau, man ist sehr angespannt. Und man ist vor allem selbst als Lee dann dort komplett Blut überströmen von eigenem vom Zombie-Blut komplett kaputt eigentlich. Also eigentlich ist es jetzt das Letzte, was man gebrauchen kann, dass man noch irgendwie was auf eine Konfrontation oder sonst was dann dort hinausgeht. Und in der Situation gehst du dann in einen der Räume dort rein und ich glaube, dass wie ist es dann dort? Du wirst abgelenkt von irgendwas, was dort auf dem Tisch steht? Oder? Also nur kurz, ich fand es schon sehr bezeichnend bei, es war glaube ich sogar die allererste Tür, die man aufmacht. Dir wird quasi vorgegaukelt, dass da 5 Optionen sind und wahrscheinlich wieder die erste gehst du rein, die zweite gehst du rein. Und ich dachte schon so, oh nein, 6 Türen, oh, das wird jetzt auch 10 Jahre dauern. Ja, und in der mittleren ist aber doch noch ein Zombie. Ja, genau, und in der Mitte wartet dann noch einer und so, nein, das ist direkt die erste Tür, zack. Ja. So, das fand ich schon ganz, das war witzig. Auf jeden Fall kommst du rein und siehst eine Schnur gespannt zwischen dem Badezimmer und das war's, einer anderen Tür. Dann gehst du halt hin und dann wird dir, glaube ich, eine über den Kopf gezogen. Ja. Und du wachst dann auf quasi mit deinem Peiniger, mit dem Peiniger von dir und dir selbst. Also du wachst halt auf und ihr sitzt euch gegenüber. Ja, ich und glaube, euch ist nur eine Tasche. Genau, ich glaube, ich hatte vorher noch zumindest einen Dialog mit ihm dort gehabt, wo man seine Waffen sozusagen abgeben kann oder nicht. Genau, genau. Na, da kann man doch zum Beispiel sagen, okay, ich habe hier diese Pistole oder ich habe hier dieses Hackebeil oder sowas. Entweder, weil der sagt, wenn du mir die nicht rübergibst, dann geht es Klemm an den Kragen oder irgendwie sowas. Oder auf jeden Fall droht er dann so damit. Und ich glaube, ich habe dann auch meine Waffen sozusagen dann abgegeben. Alle, das nach Möglichkeit, wollte ich dort jetzt nichts mehr riskieren, dass sie sich auch alle dann aufgereiht auf dem Tisch befinden. Dann hast du wirklich diese Dialogsituation bestimmt auch aus sehr vielen Filmen dann entliehen, wo du einfach nur ein Zwiegespräch zwischen zwei Leuten auf zwei Stühlen hast. Die sich sehr, sehr geil umgesetzt. Ich fand das so fantastisch. Ich habe meine Knarre behalten. Ich habe meine Knarre auch behalten. Ich habe so getan, als hätte ich alles abgelegt, aber die Knarre, die habe ich ihm verschwiegen. Ja. Ich habe auch nur das Radio weggelegt. Das war so eine gewinnende Art, weißt du, ich konnte ihn einfach rüberreden. Ich glaube, ich fand, da war es auch, nur ganz kurz, da war nämlich der Punkt, normalerweise kannst du einmal lügen bei dem Spiel. Alter, ist es kalt hier, ey. Du konntest einmal lügen und da konntest du zweimal lügen im Prinzip. Eben, also, du wurdest halt nochmal von ihm gefragt, ist das wirklich alles, was du hast? Genau, und da habe ich dann doch nachgegeben und halt das Beil wieder hingelegt. Und ich dachte so, Alter, wenn ich dir jetzt meine Waffe gebe, niemals. Ich hätte ihn da eigentlich, also ich glaube, im echten Leben hätte ich auch versucht, ihn direkt zu erschießen. Scheiß drauf. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es dann, wahrscheinlich wäre ich nie bis da gekommen. Aber, prinzipiell habe ich die Waffe dann auch erstmal behalten. Und man wacht also quasi wieder auf und findet sich auf einem Stuhl wieder mit seinem Peiniger gegenüber. Und in der Mitte ist halt diese Tasche. Und er redet ab und zu mal zu dieser Tasche, was total absurd ist. zu Beginn zumindest. Ja. Und also wir erfahren dann natürlich im Laufe dieses Gesprächs, welche Person das insgesamt ist. Wer hätte das vorher geahnt von euch? Ich hätte keine Ahnung. Ich auch nicht und ich fand es auch nicht so gelungen, wenn ich ehrlich bin. Ja, es war so konstruiert da, also zu sehr konstruiert, als dass ich es jetzt als so geilen Twist dann empfunden hätte. Das ist jetzt diese Person. Sagen wir es vielleicht auch. Ja, genau. Genau. Also es ist der Typ, dem man in der zweiten Episode das Auto gefunden hat und die Vorräte dann mitgenommen hat oder nicht. Dem gehört. Wer hat es nicht mitgenommen? Dem gehört. Ich habe die mitgenommen. Ich habe es auch mitgenommen. Ich habe es mir erzählen lassen. Gerade die Heranführung, wenn man es nicht mitgenommen hat, fand ich irgendwie sehr, sehr weit hergeholt und auch generell, dass der halt irgendwie die Frequenz von dem Walkie-Talkie hat und bla bla bla. Und das fand ich irgendwie alles. Also er möchte quasi dich zur Rechenschaft ziehen für deine Missetaten, vor allem weil seine Familie dann halt gestorben ist. Genau, also die Geschichte ist so, dass Ja, wie war das denn nochmal? Er hat seine Familie gesucht? Nee, seine Familie hat ihn gesucht. Wie ist das denn nochmal zustande? Nee, also er hat seine gesamte Familie verloren. Genau, ja, also der ausschlaggebende Punkt war vor allem, dass er und seine Frau halt Stress hatten die ganze Zeit. Und dass er ja ein Versager wäre. Und dann haben sie irgendwie nur den Wagen abgestellt, weil ich glaube, der Kleine mal musste oder sowas. Ja, genau, und das war's. Dann war es halt, weiter komme ich jetzt auch nicht mehr. Tim? Naja, es war halt einfach so, dass er mit diesen Lebensmitteln endlich seiner Frau beweisen wollte, dass es doch noch lebenswert ist und dass es halt einfach einen Sinn hat und dass er kein fucking Versager ist, sondern halt auch irgendwie seine Familie ernähren kann. Und dann kommen sie zurück und seine Frau ist bestätigt, sie haben irgendwie die ganze Strecke umsonst zurückgelegt und so weiter und so fort. Und dann führt es halt auch irgendwie einfach dazu, dass sein Sohn und seine Frau halt dran glauben mussten, in irgendeiner Form. Genau, aber ich fand auch also fernab davon, wo er jetzt diese Frequenz hat, weil ich weiß nicht mehr genau, ob das aufgeklärt wird, fand ich die... Muss man in Kauf nehmen, dass es das so funktioniert. Genau. Halt aber fernab davon fand ich das alles im Dialog zu diesem Zeitpunkt relativ nachvollziehbar. Also so, er hat halt immer wieder versucht, dich in diese Moralecke zu drängen und Entscheidungen, also ich habe zum Beispiel ja die beiden Brüder umgebracht auf der Farm und das hatte, glaube ich, keiner von euch auch mit beiden gemacht. Beispielsweise hat er auch das, also er hat wirklich nur die Dinge als moralisch verwerflich angebracht, bei denen auch Clementine dabei war, muss man sagen. Also Clementine hat ihnen das quasi alles erzählt. Innerhalb des Spieles war es wie so eine Version, wie von den Punkten, wo dir mal der Spiegel vorgehalten wurde, wie mit dem Doktor, der dich nochmal konkret darauf angesprochen hat, was du mit Clementine anstellst oder mit Chuck dem Bieber. Nee, was war das? Chuck McScruffy. Ja, sozusagen, dass er dir deinen ganzen Werdegang, speziell was solche Entscheidungen dann angeht, die auch moralisch verwerflich sein können, nochmal den Spiegel davor halten. Hey, reflektier hier nochmal. Wirklich. Ja. Also ich fand die gesamte Figur, ich fand die auch ein bisschen unglaubwürdig. Also dass jemand, der ist ja offenbar schwer traumatisiert und in der Tasche hat er ja irgendwie auch den abgetrennten... Ich hab's gar nicht realisiert am Anfang. Abgetrennten Kopf seiner Frau. Kopf seiner Frau dabei. Also der hat auf jeden Fall schwer in einer Klatsche jetzt mittlerweile. Ja, und halt diese klassische Kompensationshandlung. Sein Sohn ist tot, er will Clementine als Kind, weil er natürlich sehr viel besser sorgen kann. Ja. Also er hat leicht psychopathische Züge. Ich fand das aber generell einfach so ein bisschen unglaubwürdig. Also dass so eine Person dann quasi jetzt alles daran setzt, dich zu treffen, dich zu bestrafen und dir irgendwie den Spiegel vorzuhalten und dir zu zeigen, was du für ein schlimmer Mensch bist. Ich fand das einfach so weit hergeholt. Also manche Szenen sind ja durchaus unrealistisch und bis zu einem gewissen Grad finde ich es auch okay. Aber das fand ich als Motivation dann ein bisschen dünne. Ja, also das kam so wie Karl aus der Kiste. stell dir mal vor, Walking Dead, das Spiel wäre mit dieser Person als Hauptprotagonist und du hättest das von seiner Perspektive aus gespielt. Dann fände ich, wäre es ein wesentlich schwächeres und konstruierteres Spiel, um zu diesem Punkt zu gelangen. Ja, reine Rache als Motivation ist halt in dem Fall, man muss sich ja auch überlegen, der ist in dieses Hotel gekommen und muss zu dem Zeitpunkt waren auch nicht weniger Zombies. Und all solche Sachen halt, also es ist sehr konstruiert und es ist im Nachhinein jetzt auch sehr viel schwächer, als ich es erlebt habe während des Spiels. Das stimmt. Also schön fand ich in der Tat, dass die Sache mit dem Auto da endlich nochmal aufgegriffen wurde, weil das wirklich die einzige Entscheidung war, bei der ich mich immer gefragt habe, ob das jemals nochmal zur Sprache kommt. Ja. Also das war in der Situation, wenn man die zweite Episode zum ersten Mal spielt, ich finde, das war auch eine Entscheidung, das musste man sich gut überlegen, was man jetzt tut. Da muss man wirklich abwägen, ob man jetzt rational vorgeht oder eher moralisch. Und da habe ich es wirklich immer vermisst, dass es offenbar niemals irgendwie wieder thematisiert wurde und dass es am Ende doch quasi, dass die Klammer noch geschlossen wird zum Auto, fand ich schön. Aber spätestens bei dem Moment, wo er mich anklagt, dass wir quasi sein Auto leergeräumt hätten und ich habe, ähnlich wie du, Chris, ich habe ja alle Sachen drin gelassen und habe irgendwie ihm nicht seine Lebensmittel gestohlen und habe das auch gesagt, so Alter, ich habe die Sachen nicht genommen. Ich war einer derjenigen, die gesagt haben, ey, lass uns das nicht nehmen und ich habe auch nichts genommen. Und dann sagt er so, ja, aber du hast ja anderen auch nicht dran gehindert. Also da wurde mir bewusst, dass es am Ende keinen Unterschied macht. So, weißt du? Also das fand ich dann irgendwie unfair mir gegenüber als Spieler, weil ich mich eigentlich moralisch richtig entschieden habe, aber von dem Charakter wird das dann einfach so niedergebügelt. Ja. Also ich konnte da nur verlieren. Mhm. Und da wurde mir dann auch bewusst, und da war ich so ein ganz kleines bisschen erstmals wirklich ernüchtert über das Gesamtspiel, dass die Entscheidungen letztendlich dann wirklich keine großen Auswirkungen haben. Also zumindest was den Storyverlauf angeht. Also das ist einer der wirklich wenigen Letdowns im gesamten Spiel, muss ich sagen. Aber prinzipiell, also ich fand die Szene sehr, sehr gut umgesetzt. In dem Zug, in dem ich es gespielt habe, fand ich auch, dass diese... die Moralfragen, die er aufwirft und dass auch diese ganze Geschichte von ihm, das passte auch so. habe ich halt Abstriche irgendwie noch irgendwie in Kauf genommen. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich wieder, kann man ein, zwei Sachen nochmal hinterfragen, vor allem wenn man, wie wir jetzt in 6 Stunden das ganze Spiel nochmal bespricht. Mhm. Aber das sind halt Sachen, die dir da zu dem Zeitpunkt in einer Situation, wo du auch relativ schnell durch Dialoge irgendwie klicken musst, da fällt dir das nicht auf und da ist es einfach erstmal, da bläst es dich natürlich um. Ja. Dass es dann im Endeffekt alles auf den gleichen oder auf einen ähnlichen Punkt hinausläuft, das ist ja auch eine Sache, die bei Mass Effect kritisiert wurde mit dem ersten Ende, bei Mass Effect 3. Da hat es jeder fast kritisiert, bei Walking Dead kritisiert es fast keiner. Ist natürlich auch wieder so eine irgendwie komisch. Ja. Ist ja, Telltale ist ja nicht EA. Also genau, aber prinzipiell fand ich die Szene auch, wie sie aufgebaut war mit den beiden Stühlen, dass du das quasi aus dem Profil gesehen hast und dass da das Gespräch war und du hattest die ganze Zeit das in der Box und der guckt in die Box oder in die Tasche, guckt der ab und zu mal runter. Das fand ich schon sehr, sehr geil und auch sehr stimmungsvoll. Und dass du auch gesehen hast, dass ich, das ist ja der weitere Punkt, dass sich Clem aus dem Badezimmer quasi befreit hat und langsam schleicht zu dir. Also sie schleicht langsam hinter seinem Rücken. Auf was hast du ihr denn hingedeutet? Ja, genau. Dann stehen ja ein paar Dinge auf dem Regal, Richtung, auf der Kommode, was weiß ich. Und du kannst dann quasi hingucken. So, und ihr in so einen kleinen, da ist eine Waffe oder da ist... Nonverbale Kommunikation. Genau. Und ich hab sie auf die Vase aufmerksam gemacht. Habe ich, glaube ich, auch gemacht. Sie hat ihm mit der Vase eine übergebraten. Dann kam es zu einer kleinen Rangelei und ich habe ihn erwürgt. Clem hat ihn erschossen bei mir. Ja, bei mir auch. Also ich habe auf das Beil und sie hat ihm das eiskalt in den Hals gerammt. Echt? Boah, ja. Alter. Was? Krass. Aber guck mal, da haben wir drei verschiedene Szenen und also ihr habt von Clem erschießen lassen, das ist natürlich feige von euch, aber naja. Nein, aber er hat es. Also das war eine Notwehr. Wir haben uns so geprügelt und gerangelt und auf einmal die Sache, Schuss und Clem steht Schuss, hinter genau. ihm. Die Sache ist, ich hatte bei mir halt gedacht, dass sie ihn bedroht. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass Clem jetzt wirklich ausholt. Ja, was sollen sie machen? Sich hinter ihn stellen und so, oh, ich bin der schwarze Rächer. Keine Ahnung. Das war halt, das ist natürlich vielleicht sogar die smarteste Idee, da muss sie halt dann einfach mal durch. Das war das, was ich halt assoziiert hatte, was als nächstes passiert. Ja. Sie wird ihn bedrohen, aber nicht, dass sie ihn halt, und deswegen, ich habe auch nicht realisiert, dass ich diese Vase wirklich anbieten kann, als K.O.-Schlag irgendwie, und deswegen... Ja, also bei mir war es einfach die Vase, weil ich dachte so, das ist eine Vase, das klingt gut. Und dann hat sie ihn halt, wie gesagt, K.O. geschlagen. Er ist, er lag, glaube ich, nur rum. Es gab, glaube ich, gar keine Rangelei. Das war beim zweiten Mal durchspielen. Ich glaube, er lag nur rum und ich habe ihn quasi während er... Ja, das ist ja auch eine von den großen 5 Entscheidungen. Hast du ihn umgebracht oder nur ausgenockt? Ich habe ihn erwürgt und habe ihn danach erschossen. Also damit er nicht aufsteht einfach. Du dachtest, das wäre das Routine. Ja, habe ich ihn danach erschossen und danach habe ich Clem mit Gedärm eingerieben. Ja. Das war quasi... und es ist kein Witz, das haben wir wirklich gemacht. Ja natürlich. Ja, da fand ich, ist natürlich logisch, aber ich fand es ein bisschen schade, dass sie sich da nicht eine etwas andere Sache überlegt haben für die Leute, die Comics plus Serie schon kennen, weil das halt in beiden schon aufgegriffen wurde. Ja, ist natürlich für die Leute, die beides nicht kennen, total geil als Idee quasi. Aber für uns war es so, okay, ist offensichtlich, wir müssen uns mit Gedärmen einreiben. Mich nicht, weil ich eh schon ein Zombie bin. Ich habe das mehr so als eine kleine Anerkennung der Vorlage so gesehen. Also, das war jetzt nicht so die ganz krass originelle Idee. Ich war auch nicht enttäuscht. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh ihr Schweine, warum habt ihr euch nicht was Geileres einfallen lassen? Also in der Rückschau, diese ganze Szene, ich fand die auch von der Inszenierung her, dass sich so zwei Leute gegenüber setzen und ich meine, das ist ja kein Zufall, dass nach dieser extrem körperlich brutalen Szene, wo man als die sich so durch die Gasse metzelt, dass es dann quasi zu einer psychischen Gewalt kommt. Also es sind ja quasi zwei Gegensätze, aber es sind ja sehr angespannte Diskussionen, wo es ja eigentlich Situationen, wo es ja auch um Leben und Tod geht. Ja. Also fand ich schon schön gegenübergestellt. Aber ich fand diese ganze Auflösung und die Erklärung, wer dieser Charakter ist und was sein Hintergrund ist, das fand ich einfach nicht so schön. Also da hatte ich das Gefühl, da haben sie ein bisschen auf Krampf so einen Charakter zusammengebastelt, um jetzt irgendwie so einen Punkt dem Spieler zu vermitteln. Nämlich, dass du gezwungen wirst, über deine Entscheidung nochmal nachzudenken und zu reflektieren. Was man ohnehin, ich zumindest und ich glaube ihr auch, schon sehr oft im Spiel getan habt. Und da fand ich diesen irren dem Psycho ein bisschen zu grob. Also bei jedem anderen Charakter, ich meine, wenn man mal sich die ganzen Charaktere vor Augen führt, die man so trifft im Spiel, haben ja viele ohne dass es so deutlich wird, aber viele haben ja den Job, dass du reflektierst und innehältst und dich selbst überprüfst, wie du auf Situationen reagierst. Und auch so ein Extremcharakter wie Lilly, den drei von uns zurückgelassen haben. Und Gregor, du bist die Einzige, die sie dann noch mitgenommen hat, ja, nachdem sie Kali erschossen hat. Also sie zieht ja den gesamten Hass auf sich. Aber selbst sie, fand ich, als Charakter hatte eine Berechtigung. Und irgendwo, so ganz pervers, konnte man aber auch verstehen, warum sie Dinge getan hat, wie sie getan hat. Die Entwicklung war halt länger. Genau, ja, klar. Und natürlich hatte der Psycho im Hotelzimmer auch nicht so viel Screentime, ja, deswegen konnten sie nicht so viel Entwicklung zeigen. Aber dann, finde ich, hätten sie ihn irgendwie anders anlegen müssen oder ihn anders erklären müssen, im anderen Hintergrund geben müssen. Also, ich fand das einfach ein bisschen zu grob. Und als es zum Beispiel in dieser Verhörsituation, wo er alle Entscheidungen nochmal abklappert, und da geht es ja natürlich auch darum, vierte Episode, ob du Clem mitnimmst nach Crawford und so. Und ich habe sie ja auch mitgenommen. Und da wusste ich schon, egal was ich sage, aber wird es mir auf jeden Fall vorwerfen. Ja, genau. Also, wenn du sie mitnimmst, sagt er, was bist du für ein Wahnsinniger? Nimm sie mit in eine brandgefährliche Stadt, wo sie potenziell zu Tode kommen kann. Und ich wusste ganz genau, wenn ich gesagt hätte, ja, ich habe sie doch da gelassen, dann würde er sagen, was bist du für ein Wahnsinniger? Lässt sie da in einer potenziell tödlichen Situation, wo sie von Zombies überrannt werden kann. Also das fand ich, da hatte ich so das Gefühl, da konnte ich den Entwicklern irgendwie so ein bisschen in die Karten sehen. Das hätten sie schöner auflösen müssen. Deswegen fand ich die gesamte Szene in Gesamtheit, fand ich, nicht so stark, wie sie hätte sein können. Also ich glaube auch, dass sich vieles in dem Spiel generell, aber auch in der Szene, halt im Nachhinein, vielleicht auch währenddessen noch im Kopf abspielt von einem selbst. Also dass man halt überlegt, was hat der Typ durchgemacht? Und er erzählt ja auch, dass er davor hat versucht hat, seine Familie zusammenzuhalten und dass das alles funktioniert. Also hast halt gemerkt, dass er sehr, sehr von sehr, sehr viel Empathie besessen haben muss. Und dass du seinen Weg so ein bisschen mitverfolgst und dann quasi am Ausgangspunkt hast du halt diesen John Doe, ja, der könnte ja im Prinzip jeder sein, der den Kopf seiner Frau rumträgt und glaubt, dass er der Messias ist für kleine Kinder, die er kidnappt. Also das ist ein ganz, ganz großer Werteverfall auch bei dieser Person. Und deswegen, das fand ich ganz schön, so in Anführungsstrichen, mit anzusehen. Also wie sich auch Charaktere außerhalb deines kleinen Mikrokosmos weiterentwickeln von den Episoden. Ich fand es aber auch sehr schade, dass er hätte vielleicht Anfang vierte Episode eingeführt werden müssen und dann hättest du halt noch ein bisschen mehr mit ihm spielen müssen, durch Dialoge oder sowas, weil da kam, wie du gesagt hast, es kam halt sehr abrupt und er hatte halt wenig Screentime. Es war halt relativ, im Prinzip relativ schnell vorbei, vielleicht waren es 5 bis 10 Minuten, die er hatte. War also nicht wirklich ein Antagonist, der jetzt für, ist halt kein Vars aus Far Cry, der irgendwo eingeführt wird durch eine ganz, ganz markante Szene und dann irgendwann halt sein vielleicht egal. Ja, es war relativ unelegant eben für ein Spiel, das sonst mit vielen Sachen sehr, sehr clever und elegant vorgegangen ist und dass du so eine eigentlich ja fast schon mechanischen Charakter dann dort triffst, der auch sich auch relativ eindeutig dann eben als Wahnsinniger herausstellt. Also wenn da mehr Zweifel dann dran gelassen werden würden, dass der wirklich so durchgeknallt ist und irgendwo Hand und Fuß hat bei dem, was er erzählt. Es wurde alles eben dadurch ein bisschen negiert. Und das ist ein kleiner Makel in Richtung dann dort am Ende dort hinaus, aber das hat, fand ich, aber insgesamt so in Richtung zum Finale und wie es dann ausgegangen ist, nicht wirklich dem Spiel insgesamt geschadet. Zum Glück war das nicht das richtige Finale. Ist im Spielfluss auch nicht so aufgefallen, finde ich. Genau, also genau, das ist der Punkt, den ich meinte. Also während du das spielst, fällt dir das nicht auf, nicht zwingend, würde ich jetzt mal behaupten. Und das fällt dir halt erst im Nachhinein auf, nachdem du 6 Stunden drüber geredet hast mit euch, ja, Hoshis. Und auf jeden Fall schmierst du Clem mit Gedärmen ein, so dass du ihr sagst, hier, pass auf, so kommen wir da durch. Dann geht ihr durch das Hotel nach draußen. Genau. Und da kommt dann auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. So. Würde ich sagen, für Clem zumindest. Du gehst rum und siehst ihre Eltern als Zombies. Ja, und das ist das Surprise. Letzte, was du siehst, bevor du ohnmächtig wirst. Genau, und das ist das Letzte. Also auch wenn man die Hand dann nicht mehr hat. Ja. Du gehst ja nicht einfach nur rum, sondern du schleichst dich ja quasi von den Gedärmen, von dem Blut getan, schleichst du dich ja durch die Zombie-Horden, weil du jetzt die Kraft nicht mehr hast, dich nochmal durch die Zombies zu kämpfen, außer du machst jetzt Clem dabei. Das wird jetzt nicht mehr funktionieren. Also du bist ja die ganze Zeit quasi schon sehr angespannt und hast Angst davor, dass irgendein Zombie dich bemerkt und dann plötzlich siehst du aber in der Tat, oder Clem sieht ihre zombifizierte Mutter. Genau, du erkennst es an ihrem Blick. Ja, also fand ich ganz schlimm, ihren Blick. Hart, also ich fand ihren Blick ganz, ganz schlimm, du hast halt gesehen, dass ihr gerade das Herz einfach komplett bricht. So, weil alles, wofür sie quasi irgendwie gekämpft hat in den letzten 5 Episoden, innerhalb von einer tausendstel Sekunde einfach komplett negiert wird, indem sie ihre Zombie-Mutter sieht. Aber verstehe ich nicht. Ich meine, sie wollte ihre Eltern sehen, hat sie geschafft. Warum freut sie sich? Ja, kannst du mal fragen. Ja, aber so viel Zeit zum Trauern bleibt eben natürlich nicht, weil Lee dann umkippt. Und da kam für mich ein Punkt, wo ich sage, okay, das fand ich jetzt ganz komisch, weil du kippst um und findest dich plötzlich mit ihr in einem abgesicherten Raum wieder. Das wird auch nicht erklärt, glaube ich. Genau, es wird nicht erklärt, aber anscheinend hatte ich wohl Clem, dem großen, schwarzen, stämmigen Mann. Das kleine Kind hat sich rausgezogen aus der Zombie-Horde. In irgendeine Garage. Unauffällig vor den ganzen Zombies in eine Garage dann dort reingeschleppt. Also ich bin da auch nicht sicher, ob ich was verpasst habe oder nicht, aber es wirkte im ersten Moment auch ein bisschen komisch. Das muss man jetzt auch einfach mal hinnehmen. Das sind genau die Punkte. Also das ist ja jetzt wirklich nicht dramatisch und das macht ja das Spiel und auch die Story jetzt nicht wirklich kaputt, aber solche... Mir ist es auch aufgefallen und das fällt eben deswegen extrem auf, weil der ganze Rest fast immer so wasserdicht ist und so überzeugend und weil man irgendwie ganz dicht dran ist an den Charakteren. Und wenn sich die Entwickler da irgendwie aus so einer Situation schreiben, weißt du, ohne zu erklären, wie so eine kleine Neunjährige, so ein irgendwie 100-Kilo-Mann durch Zombies gezogen, in eine Garage gebracht und die Garage da nochmal zugemacht hat, dann das reißt dann einfach raus, weil der Standard, der erzählerische, der ist halt so hoch, dass ich. Also da denke ich immer, ey Leute, konntet ihr nicht noch 2 Tage länger drüber nachdenken und mir das irgendwie erklären? Also muss ja nicht vielleicht die allerbeste Erklärung der Welt sein, aber das so lapidar einfach gar nicht zu zeigen und dem Spieler einfach um die Ohren zu werfen, so ja, frag nicht, ist halt so. Das finde ich dann sehr schade. Ja, es ist dann wirklich die Konzessionsentscheidung, wenn du dich für so einen Episodic-Content dann entscheidest, sowas zu programmieren. Du hast, was sie beim ersten Mal natürlich dann nach hinten geschoben haben und dafür ordentlich in den Arsch getreten bekommen haben, das ist deine Deadline. Und solche Sachen werden wohl immer nach hinten und nach hinten und nach hinten und nach hinten geschoben und letzten Endes war da nicht mehr wohl genug, also spekulativ natürlich jetzt, ne? Aber das sind so die Sollbruchstellen, an denen du sagst, ich kümmere mich lieber um die wichtigen Sachen und dann nehme ich das in Kauf, dass ich da so einen kleinen Brecher dann drin habe. Ja, aber das wäre doch nicht, also ich meine, selbst wenn man mal grob so ein Treatment für die Handlung der letzten Episode schreibt, also jeder, der es liest, da muss doch... Wenn du die Zusammenfassung durchliest, da würde doch, glaube ich, jeder erstmal innehalten und den Schreiber angucken und fragen, ja, warte mal, hä, wie hat sie ihn da hingekriegt? Und dann würde er sagen, entweder das würde sich die Ohren zuhalten oder er würde sagen, ja, mein Gott, die hat ihn halt in die Garage geschoben und gezogen und die Garage einfach zugemacht. Und dann würdest du als Leser sagen, okay, machen wir mal weiter. Aber ich meine, das fällt doch einfach auf und ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum nicht irgendwie eine ganz kurze Sequenz zumindest noch reingeschoben wurde, die zumindest halbwegs versucht zu erklären, wie sie das geschafft hat. Also Director's Cut. No? War, ja. Es war auch hier wieder, das war ein bisschen unelegant einfach. Aber auch das wird halt einfach wieder, also das fällt einem während des Spiels nicht auf, weil du dann halt einfach in einer ganz anderen Problematik steckst. Nämlich, dass du merkst, es ist zu Ende. Du kannst nicht mehr. Ja, auch als Lee bemerkst du das, aber auch als Spieler selbst natürlich. Und als ich es durchgespielt habe, ich glaube, das war relativ früh am Morgen irgendwie, ne? Also bevor wir dann es war gleich an dem Tag, wo wir den Cast dann aufgenommen haben, da war ich auch also emotional schön mitgenommen bis dorthin. Und es war auch wirklich ein sehr emotionales Finale, muss ich dann auch sagen, direkt dort in diesem Räumelchen dort drin. Und auch als gestandener Mann braucht man sich nicht zu Räumelchen. Die süße Ausgabe von Raum. Ärmelchen noch in dem Räumelchen. Räumelchen und Abgeschnittelchen. Dann, nein, aber also das Spiel hat mich bis dahin so emotional mitgenommen, da kann ich auch als gestandener Mann sagen, das sind einige Tränen gekullert. Ja. Bist du nicht der Einzige. Das schaffen nicht viele Spiele, also, muss ich sagen. Ja, also es ist ja... wollen wir jetzt noch drüber sprechen? Ja, oder nicht? Natürlich. Also, nee, weil das war gerade so, es sind Tränen gekullert. Okay, tschüss. Gregor hat so das Finale schon vorweggenommen. So. Ja, also man findet sich halt in dieser Garage wieder, man merkt, es geht nicht mehr. Man sagt zu Clementine, ja, es sieht wohl so aus, als müsstest du jetzt alleine weitergehen. Lässt sich an den Heizkörper, der da neben einem ist, ketten, mit einer Handschelle. Mit dem guten Arm wohl dann. Die man aber wiederum... von einem Polizeizombie hat, der vollkommen eingekeilt in einem kleinen Büro in dieser Garage ist. Ja, also ich fand den Polizeizombie eigentlich auch gar nicht so wichtig tatsächlich. Also er war vielleicht für die Charakterentwicklung von Clementine nochmal, da wurde sie quasi nochmal auf die Nase gedrückt. Wahrscheinlich ist sie jetzt bereit dazu, auch alleine durch die böse Landschaft zu ziehen. Viel wichtiger fand ich irgendwie diesen Fakt, dass du dich anketten lässt und was dann im Prinzip am Ende passiert von dieser ganzen Episode, ist halt die Entscheidung, lässt du Clementine dich erschießen oder sagst du ihr, geh einfach? Also Ist euch das nicht aufgefallen, dass der erste und der letzte Spiel im Zombie, den du triffst, ein Polizeizombie ist und dass du das Spiel beginnst und endest in Handschellen? Also ich habe das eher so als Klammer gesehen. Ich habe keine einzige Sekunde daran gedacht. Da habe ich sofort an Episode 1 gedacht, so fing es an und so endet es auch. Ein Polizeizombie und Lee in Handschellen. Ja. Deswegen. Also ich glaube, ich habe das schon fast wieder verdrängt, weil ich mir selbst... Ich kann mir selbst nie vor, wie der Verbrecher, der ich hätte sein können. Weißt du, ja, was ich meine? Also, Nein. Ich weiß aber, was du jetzt im Nachhinein, wo du sagst, ist so klar. Diese ganze Polizeigeschichte am Anfang, die war für mich eigentlich weg. Also da ist so viel einfach passiert und deswegen habe ich da überhaupt gar keinen Gedanken mehr dran. Das wird ja auch irrelevant. Aber ich habe das einfach so als schöne dramaturgische Klammer so gesehen. Ja, wenn man mich jetzt aber fragen würde, wie beginnt das Spiel, dann würde ich jetzt gerade, wenn ich natürlich länger drüber nachdenke, würde ich sagen, in einem Polizeiauto. Aber ansonsten hätte ich jetzt gerade gesagt, im Haus bei Clem. Das wäre jetzt gerade mein spontan erster Gedanke, wenn ich nicht drüber nachdenken würde. Deswegen, das habe ich ja auch schon fast ausgeklammert, aber so wie du sagst, finde ich gut, dass du das so beobachtet hast, weil das für mich jetzt auch nochmal gibt ein Fleißbienchen in Sachen Beobachtung. Ja. So, und dann in Richtung die letzte große Entscheidung, die man dann wohl dort machen kann, lässt man Clem dann sich selbst erschießen oder nimmt man selber die Waffe? Jetzt kommt der Punkt, wo ich ganzen Respekt vor dir verlieren kann, Gregor. Ja. Aber jetzt ist wirklich auch da gibt es keine richtige und keine falsche Entscheidung. Ich bin auch sehr gespannt. Sollen wir es erstmal kurz. Ich wollte gerade sagen, sollen wir nicht einmal kurz still die Hand heben? Nee. Ich weiß nicht. Ist für den Podcast immer ganz gut. Okay, dann gehen wir rein rum. Also, Gregor, was? Ich habe Clem mich erschießen lassen. Chris? Ich hab dir gesagt, geh. Ich auch. Ich auch. Ja. Ich habe ihr gesagt, okay, da musst du durch. Fertig, aus. Ohne Scheiß, Gregor. Das Kind hat gerade eben noch ihre tote Mutter gesehen. Es hat die tote Mutter gesehen. Also wirklich, Gregor, dafür, dass du mit Kindern gearbeitet hast, hast du überhaupt keine Emotionen. Daher kommt das eigentlich. Ja, genau, dieser unbewusste Hass vielleicht auf Kinder. Du willst sie emotional einfach alles zerstören. Ohne Scheiß, Gregor. Du kannst doch nicht von einem Mädchen verlangen, dass dich als Vaterfigur sieht. Dass es dich fucking erschießt. Dieses Kind wird überleben in der Zombie-Apokalypse. Ja, weil es ihren Vater erschossen hat. Oder es ist derart traumatisiert, dass es völlig instabil ist. Und sich selbst erschießt. Ja. Hast du sehr gut hingekriegt. Nee, also... alles spekulativ hier. Natürlich, die letzte Entscheidung war auf jeden Fall so die allerschwerste. Ich fand das ganz schlimm. Und auch hier, also man kann ja irgendwie auch beide Seiten verstehen. Beide Seiten haben ja irgendwie Argumente dafür. Gab es da einen Timer bei dieser Entscheidung, oder... Ich weiß es nicht, aber ich finde, es gibt keine Argumente dafür, dass sie dich erschießt. Nee, ich habe doch eigentlich schon. Ich habe ihr bis hierhin beigebracht. Ich kann es nicht verstehen, aber ich kann es nachvollziehen. Nein, aber der Beweggrund ist dann natürlich, dass du bis hierhin dann beigebracht hast, du musst autonom sein. Du musst manchmal auch Sachen machen, die wirklich extrem, extrem, extrem wehtun. Ne? Und was ist die beste Lektion, als nicht dann die erschießen? Ja, aber ich meine, der ist angekettet. Der kann dir nicht also die Chance, dass der dich irgendwann mal frisst oder so. Also was für mich darum die einzige... Darum ging es ja nicht. Also das ist die einzige... Also das wäre der einzige Punkt, der für mich rechtfertigen würde, dass sie dich erschießt, weil sonst hast du nichts mehr mit ihr zu tun. Das Einzige, was du selbst suchst, das ist wieder so ein egoistischer Move von dir, Gregor, tut mir leid. Das Einzige, was du sagst, da suchst du irgendwie Erlösung und du willst dein Dasein nicht fristen als Zombie im Limbo. Das ist mein letztes Geschenk an Clem. Jetzt hat sie einmal wirklich auf. Also da kann man halt auch irgendwie so sagen, die Geschichte... Du hast gerade gesagt, dass du Wolf ein schönes Geburtstagsgeschenk machen wirst. Hast du sehr, sehr gut. Den kannst du schon mal freuen, Wolf. Auch da kann man halt sagen, inhaltlich 6, ne? fängt es an mit Clem, die Geschichte, und in dem Fall hört sie mit Clem auf bei Gregor, quasi. Ja. Könnte man so sehen, aber also moralisch gesehen konnte ich es halt nicht übers Herz bringen, dass ich dieses arme Mädchen dann noch erschießen muss. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man Clem nicht in die Situation bringen will, sich der Situation mit dem angeketteten Lee zu entziehen und ihn quasi, also das ist ja kein Abschied. Man lässt ihn ja zurück, aber man kann ja den Charakter emotional nicht verabschieden, weil er quasi auf ewig als Zombie an so einem Heizungsrohr gekettet sein wird und fortan irgendwie 100 Jahre da sitzt und sabbert und stöhnt. Also ich kann das schon nachvollziehen, warum man Clem dazu bringt, Lee wirklich abzuhaken, so in allen auf allen Ebenen. Aber ich habe es auch nicht gemacht, weil ich das einfach, ich, zu grausam fand. Also rein praktisch sehe ich es auch so, er wird sich nicht losreißen, also er ist keine, de facto ist er keine Gefahr. Außerdem dachte ich auch hier wieder, ein Schuss ist einfach zu laut. Sie braucht auch eine Kugel. Sie braucht eine Kugel, genau, es ist zu laut, es kostet eine Kugel. Und so rein emotional fand ich es auch zu hart. Ich konnte von ihr nicht verlangen, nachdem sie gerade schon ihre zombifizierte Mutter gesehen hat und jetzt nun wirklich Menschenseelen allein ist, kann ich nicht auch noch von ihr verlangen, dass sie ihrem Vater, in Anführungszeichen, der einzigen Person auf der Welt, die sie noch hat, eigenhändig eine Kugel in den Kopf jagt. Das konnte ich einfach nicht. Es ging nicht. Und deswegen habe ich sie dann quasi auch losgeschickt und mein Lee saß dann quasi an die Heizung gekettet und hat irgendwann einfach die Augen zugemacht. Ja, und ist mit dem Kopf eingeschlafen. Und also da habe ich noch probiert, irgendwie mich zusammenzureißen. Aber dann kam... Dieses fantastische Lied einfach von Elida Diane. Take Us Back, Alter, und da war es vorbei. Ohne Scheiß, da liefen die Tränen. Ich hab mir den Song 7 Minuten danach direkt bei iTunes gekauft. Ja, ich auch. Du hast ihn bei Rapidshare gekauft, ne? Ich kauf dir gleich was bei Rapidshare. ihr konntet vorher noch, bevor die finale Szene gewesen ist, ihr Clem einen Hinweis geben, wie sie denn jetzt agieren soll, weil sie ist ja nicht mehr mit Liedern dann zusammen. Es gab drei Auswahlmöglichkeiten. Genau, ne? Ich habe ihr, glaube ich, gesagt, halte dich an Umito und Christa, weil es für mich dann so am ehesten vielleicht, weil die ja auch dann Kind erwarten und so weiter, schien mir zumindest die interessante oder der beste Hinweis für Clem zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, was die anderen Optionen gewesen sind. Es war noch, halte deine Haare kurz. Halte die Haare kurz und halte dich von Städten fern, glaube ich. Oder gab es noch eine vierte? Nee, ich glaube, es waren tatsächlich zwei Dialoge, die wir jetzt gerade durcheinander bringen. Ja. Einmal konntest du ihr so einen Spaß, also konntest du ihr das letzte Mal was sagen und einmal konntest du kurz davor, glaube ich, nochmal einen Hinweis geben, wo du die anderen triffst oder was sie machen. Ja. Irgendwas, wir treffen uns am Hafen oder irgendwas. Genau, geh zu den Gleisen an den oder geh deswegen, an den Hafen nach dem Boot gucken. Also einer der Hinweise oder der Ratschläge ist nicht, halte dich an Mito Christa, sondern such dir immer eine Gruppe. Ja. Such dir immer eine Gruppe oder halte dich von Städten fern oder trag dein Haar kurz. Ja. Ich glaube, die drei waren es. Nee, das war ja gerade die Sache. Also ich glaube, es waren zwei komplette Dialoge. Und einmal war es halt eben, wo sie sich treffen, und einmal war es sowas wie, halte deine Haare kurz, pass immer auf deinen Rücken auf, also pass immer auf, was hinter dir ist und sowas. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Genau, aber der eine Dialog bezieht sich darauf, hier geht zu der Bahn. Ja, aber wir reden doch gerade davon, was der letzte Ratschlag ist, den du als Lee Clem mitgibst. Genau, da sage ich gerade. Das war nicht der letzte Ratschlag, also von dem ich gesprochen habe, war nicht der letzte Ratschlag. So nein, ich weiß. Ja, ich bin schon viel weiter als ihr. Wir reden über Ratschlag. Wir leben noch in der Vergangenheit. Der letzte ist eben dann ein guter Hinweis, sozusagen, halt die Haare kurz. Genau. Obwohl dann auch komm, Clem will remember it, oder nicht? Ja, aber... Was habt ihr genommen? Da habe ich gesagt, halt die Haare kurz, weil ich das so nett finde. Halt dich von Städten fern. Ich habe auch halt dich von Städten fern genommen, weil ich dachte, das mit der Gruppe bin ich mir nicht ganz sicher, ob eine Gruppe immer die beste Antwort ist. Mhm. Das mit den Haaren, dachte ich, das wird sie verinnerlicht haben. Also das fand ich überflüssig, ihr das nochmal zu sagen, weil also die Szene, dass du ihr die Haare schneidest, das war ja irgendwie auch ein emotionaler, sehr wichtiger Punkt für dich als Spieler und auch für sie und für Lee, und ich dachte, das ist eigentlich jetzt selbsterklärend. Und das mit den Städten, das war so das Einzige, glaube ich, was ihr vielleicht nochmal ganz explizit gesagt werden musste, weil es vielleicht für so die Erfahrungswelt eines Kindes nicht ganz klar war, dass Städte immer Gefahr bedeuten, zumindest in der Erfahrung. Deswegen habe ich mich auch für die Variante entschieden, ihr zu sagen, halte ich von Städten fern. Das ist aber ganz witzig, weil man sieht ja Klemmer am Ende noch auf diesen Feldern. Mhm. Aber alle hatten das gleiche Ende, oder? Von uns? Also, ja, eben. Ich habe nur gerade überlegt, weil das sind Felder, das ist keine Stadt. Und ich dachte mir so, ich habe halt gesagt, geh nicht zu Städten, und wenn ihr sagt, haltet die Haare kurz, dass ihr irgendwie beim Friseur sitzt oder so als letztes Bild. Komm, die Friseur, ja. Zu werden oder was. Und aber nochmal ganz kurz, genau, sie sitzt dann auf so einem Feld, ne? Aber es ist weder am Hafen noch sind da Gleise in der Nähe, oder? Nee, es scheint wirklich ein großes Feld zu sein, Sonnenuntergang. Und bei mir waren zumindest, weil es bei allen ja auch so gewesen, zwei Figuren am Horizont, also wo du nur die Schatten. Die ich aber nicht für Zombies halte, weil die sich zu souverän und zu schnell bewegt haben. Ja, das denke ich auch, aber sie sagen. Und außerdem zwei Zombies, die ganze Zeit nebeneinander laufen, das finde ich auch komisch. Und dann vom Profil her sahen sie aber auch nicht aus wie Umid und Christa, muss man dazu sagen. Nee, also in meinen Augen. Also ich weiß nicht, ob man das überhaupt irgendwie definieren konnte, weil es so weit weg und so schemenhaft gewesen ist. Aber ich fand die Reaktion von Clem, da muss man nochmal genau gucken, wenn man sich das Ende nochmal anguckt, sie sah erschrocken aus, als sie da was gesehen hat. Da sah sie sehr erschrocken aus, deswegen fand ich es ein bisschen komisch, und für mich war das Ende auch nicht perfekt tatsächlich. Also ich fand das Ende eher ein bisschen enttäuschend dann. Aber ich hoffe zumindest, dass es, wenn es Staffel 2 gibt davon, ich meine, du kannst ja natürlich auch Staffel 37 irgendwann noch haben, weil das Universum es einfach zulässt, dass diese Charaktere, die man da sieht, vielleicht ein, zwei Episoden gespielt werden und dann auf diesem Feld vielleicht auf Clem zu treffen oder dass man halt 10 Jahre später spielt und Clem selbst spielt. Also naja, und also ich würde echt gerne wissen, was zwischen der Endszene mit Lee an dem Heizungsrohr da und der Szene auf dem Feld, was da passiert ist. Weil, also deswegen frage ich, weil ihr wird ja gesagt, dass sie sich mit Christa und Omid treffen soll. Es ist von Gleisen die Rede. Und sie sitzt ja auf Gleise oder Hafen, genau. Genau, ja. Gleise oder Hafen. Und das ist ja weder Gleise eindeutig, noch ist es ein Hafen. Und sie muss ja irgendwie einen Grund haben, warum sie auf dem Feld sitzt. Also irgendwas muss in der Zwischenzeit ja passiert sein. Du weißt auch nicht, das, wie viel Zeit dann vergangen ist. Nee, klar, man ist, weiß ne? es nicht. Aber zu viel Zeit wird es nicht sein, weil sie immer noch so aussieht, wie sie halt aussieht. Also wenn es zum Beispiel Gleise gewesen wären und man sieht die zwei Figuren, dann fände ich, das deutet schon einiges darauf hin, dass es Christa und Omid sind, weil das würde einfach zu dem passen, was ihr vorher gesagt wurde. Aber, was ja auch Christa gesagt wurde. Also ich habe konnte Christa ja auch sagen, ja, ganz geht genau. zu den Gleisen. Ich habe immer gesagt, Gleise, ja. Zug, alles ist und gut. Und das ist ja jetzt ein völlig neuer Ort, an dem Clem sitzt. Deswegen würde ich gerne wissen, was in der Zwischenzeit passiert ist, dass sie auf so einem Feld sitzt. Dass dort auch bewusst einfach wirklich dann nicht viel gesagt wurde in erster Richtung, um entweder dann Spannung für die möglichen kommenden Staffeln zu machen. Ich habe es, glaube ich, am Anfang beim ersten Podcast schon gesagt, ich wäre eigentlich völlig d'accord damit, wenn jetzt Walking Dead vorbei wäre, weil ich fand, es war wirklich ein guter Abschluss in der Richtung. Ich brauche nicht unbedingt erklärt bekommen, wo Clem hingeht und wo sie dann wieder ankommt. Ist natürlich cool, wenn ich das dann in späteren Spielen erleben will, aber ich habe sie jetzt quasi so, Lee, die Geschichte von Lee ist vorbei und jetzt kann Clem ihre eigene Geschichte erleben. Ich muss nicht dabei sein. Und ich wäre ganz okay gewesen, wenn es da zu Ende gewesen wäre. Vielleicht kannst du ja in den Staffeln auch selbst nochmal per Tonbändern oder sowas über Clee. Clementine. Du kannst sehr, sehr viel spekulieren, kannst auch sagen, was weiß ich, die nächste Staffel spielt dann 30 Jahre später und dann triffst du auf eine erwachsene Clem irgendwann mal und alles Mögliche können sie sich als Option da jedenfalls offen lassen. Habe ich mir auch kurz überlegt, aber ich glaube, das ist passiert bei Walking Dead irgendwie nicht. Ne? Ist in der Serie nicht so, in den Comics ist auch nicht so, dass ein Zeitsprung von... Also da, du hast mal 5-6 Monate. Das ich wollte gerade sagen, das sind ja eher mehrere Monate. Ich glaube, sie würden auch diesen Charakter, zu dem man einfach eine Bindung aufgebaut hat, mit dem man viel erlebt hat und der halt auch einfach trägt und gut ist, den würden sie jetzt nicht einfach verschenken. Was ich total geil finde, ist, wenn du die nächste Staffel mit Clem wieder anfängst, meinetwegen, weiß nicht, 3 Wochen später oder 2 Monate oder ein halbes Jahr später oder so, sie auch spielst und sie am Ende der ersten Episode stirbt. Das ist so richtig einen reingewirkt, Chris. Oh. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie in der zweiten Staffel da anfangen, wo Lee das letzte Mal bewusstlos wird. Weißt du, ich meine, also dass sie nochmal als Erinnerung, dass du dann quasi siehst, wie sie ihn zum einen da reinbekommen hat. Meinst du, dass das Ende der ersten Staffel auch das Ende der zweiten Staffel dann ist? Nein, dass das Ende der ersten Staffel der Anfang der zweiten Staffel ist. Also so, dass du... Also ich dachte, der Zeitraum zwischen Lee ohnmächtig und Clem ist auf dem Feld sozusagen. Ja, dass du das spielst. Ja. Ja, ja, genau. Also so das könnte natürlich auch sein. Oder dass du dann sagst... Die zweite, dritte Episode ist quasi dann das, wo sie auf dem Feld sitzt, aber dass du vielleicht dann auch noch erfährst, wie sie ihn zum Beispiel in diese Garage gezogen hat. Vielleicht. Und dass du dann nochmal ein bisschen was aufbaust quasi. Ich hoffe, dass es dann, wenn sie sich wirklich zu solchen Erklärungen dann dazu entschließen, dass es dann eben nicht zu hanebüchen wirkt. Ne? Clem hat ihn einfach weggezogen und alles. Und ich meine rein, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon mal erwähnt, in der Zwischenzeit, wo wir diese Podcasts aufgenommen haben, sind ja die ganzen Game of the Year Awards dann gewesen und Walking Dead hat ja überall dann abgeräumt und speziell auch Clem ist dann als, was wir auch schon mal gesagt haben, als so ziemlich der glaubwürdigste Kinderspiele-Charakter überhaupt rausgekommen. Habt ihr die Synchronsprecherin mal gesehen? Irgendwas hat sie auch noch gesprochen. Anfang 30, recht groß, also in alle Richtungen. Ja. Und ist super lustig, wenn man sich dann, wenn man jetzt ihr Bild vor Augen hat. So ist total absurd. Hast du mal den Sprecher von Lee gesehen? Das ist auch so ein großer, dicker Schwarzer mit langen weißen Rasters. Echt? Und älter, echt? Der ist glaube ich um die 60. Ja, ist total lustig, wie der aussieht. Ah, überhaupt nicht wie Lee. Wie man sich das dann so schön zusammenreimen kann. Aber ich glaube spätestens, selbst wenn dann irgendwelche Überlegungen gewesen wären, mit Clementine vielleicht weniger was zu machen oder so, spätestens jetzt, glaube ich, ist Telltale eigentlich schon in der Pflicht, da nochmal diesen Charakter speziell weiter zu beleuchten, weil die wirklich was Gutes mit ihr geschaffen haben und den wird man auch nicht zurücklassen als Spielehersteller. Ja, wobei natürlich, wenn Clem im Mittelpunkt der zweiten Episode stehen sollte, ist natürlich auch immer so ein bisschen das Restrisiko, dass man sie dadurch auch entmystifiziert. Ja. Also wenn man dann auf Story-Stränge trifft, die dann irgendwie nicht so richtig schön sind, die keinen Sinn machen oder wenn der Charakter sich so verhält, dass es einem ein bisschen komisch aufstößt, dann glaube ich, macht man die Figur, man kann sie auch schwächen. Deswegen, ich wäre echt dafür, sie also entweder sterben zu lassen oder zumindest, vielleicht ein bisschen abgeschwächt, aber sie zumindest nach einer Episode irgendwie aus der Dramaturgie der zweiten Staffel rauszunehmen, dass wir noch einmal gucken, was aus ihr geworden ist oder was zwischen dem Ende der ersten und Anfang der zweiten passiert ist, um so eine Verbindung zu schaffen, aber dann glaube ich, würde ich sie aus der Geschichte rausnehmen, ja, weil wirklich, die Gefahr ist einfach zu groß, dass sie irgendwie in eine falsche Richtung damit gehen und Potenzial ist auf jeden Fall da, andere Charaktere zu beleuchten. Also ich glaube, wir müssen gar nicht unbedingt viel länger bei Clem bleiben. Zumal, ja, du hast schon recht, zumal halt auch irgendwo das, was quasi Clem so wertvoll gemacht hat, war ja auch, dass du sie nicht gespielt hast, sondern dass du sie ja halt immer beschützt hast und wenn das halt nicht mehr da ist, dann ist halt ja der Ansatz ein ganz anderer. Und wenn du auf einmal quasi jetzt ein anderes Paar spielst oder einen anderen Typen, der sie dann aufgreift und wieder spielt, das ist es ja einfach nur ein neuer Aufguss. Also wirst du wahrscheinlich schon in die richtige Richtung denken. Also ich musste auch relativ oft bei dem Finale an The Road denken, den du mir ja damals empfohlen hast. Ja. Und auch in das Buch, das ich gelesen hatte, dazu. Das fand ich auch von der Bildsprache war es auch so, dass du sehr, sehr viel Einsamkeit dann hattest und sehr... So, das war alles bläulich gehalten dann am Ende in dieser Garage. Ich hoffe, also beziehungsweise beim Ende haben wir damals auch gerätselt, wie wird das, also es wird ja auf jeden Fall ganz, ganz schlimm, dachten wir uns, als Ende vierte Episode, weil du hattest halt 4 Wochen und dir zu überlegen, was passiert. Und da hat Fabian auch eine ganz, ganz lange Mail geschrieben, dass was er alles schlimm finden würde. Und ich frage mich halt, ob ich auch gerne mal in die Haut von Clem dann geschlüpft wäre. Also, oder ob wie sie es geregelt hätten, wenn man als Lee vielleicht dann auch Clem fressen würde. Also, so, es gab halt sehr, sehr viele Optionen, wie sie das hätten enden können. Überlegt. Also, wenn man den Perspektivwechsel halt hat. Ja, oder dass du halt durch diese Zombifizierung auch die Leute nicht mehr unterscheiden kannst, dass sie plötzlich alle gleich aussehen für dich, weißt du? Und dann musst du dich quasi entscheiden, dass du dann 3 Leute von deiner Gruppe noch hast und im Prinzip pickst du dir dann nur einen raus und den frisst du und dann ist vielleicht Kenny. Vielleicht hätte echt alles sein können. Also, Clem, also... Ja, ich finde auch, das liegt natürlich nahe, aber ich glaube, ich würde in der Tat echt davon Abstand nehmen, Clem spielen zu wollen, weil das stimmt schon, dadurch, dass man sie nie gespielt hat, sondern immer nur beschützen musste, finde ich, hat man emotional ganz anders auf sie reagiert. Ich fand jetzt bis zum Ende, habe ich mir um Lee immer am wenigsten Sorgen gemacht, weil ich wusste, das bin ich bin der Hauptcharakter und wenn ich sterbe, na gut, dann lade ich halt den Spielstand neu, es wird schon weitergehen, aber die werden den nicht einfach aus der Geschichte rausnehmen. Und wenn du jetzt auf einmal Clem in so eine Rolle steckst, ich finde, das wird sie einfach abschwächen, wenn du irgendwie instinktiv oder vielleicht unterbewusst weißt, dass dir eigentlich aber nichts passieren wird, zumindest bis zum Ende. Deswegen fände ich das so krass, das wäre so wie bei Psycho, wo auf einmal nach 45 Minuten, ihr kennt Psycho? Ja, Psycho, wo nach 45 Minuten auf einmal die vermeintliche Hauptdarstellerin stirbt, weißt du, das war ein mega Schock. Und ich glaube, sowas könnten die auch bei Walking Dead Staffel 2 machen. Lass uns Clem spielen für eine Episode oder auch nur eine halbe Episode, dann stirbt sie und auf einmal wechselt die Perspektive und du bist jemand anderes und du denkst am Anfang, dass du Episode 2 als Clem spielst, um ihr Abenteuer zu erleben, aber sie wird knallhart rausgenommen nach 2 Stunden oder so. Das fände ich total geil. Also ich hoffe, dass Telltale da die Eier hat, uns nochmal richtig schön zu überraschen. Also ich glaube, was Eier angeht, wird Telltale, ich war geschockt von vielen Dingen, wie explizit sie das dargestellt haben. Ja. Und dass sie das sowieso thematisieren. Also ich meine, dass sich die Mutter erschossen hat und vielleicht nicht den Mut hatte, davor Katja. Ihr Kind zu erschießen. Genau, Katja. Ja. Das sind auch Sachen, die nicht oft thematisiert werden. Also es gibt wenige Spiele, die in ihrer Konsequenz und in ihren Entscheidungen so, explizit. Ja, so mutig und explizit waren. Also mir fallen jetzt zum Beispiel Spec Ops, fällt mir jetzt noch ein in letzter Zeit. Das auch sehr mutig war in vielen Belangen. Aber ansonsten... Aber dabei auch sehr doof leider. Vielleicht ein doofes Spiel. Egal. Spec Ops. Ja, also es war stellenweise was doof, aber es hatte halt ein, zwei ganz gute Elemente. Also, ja, also speziell, wenn man jetzt Walking Dead mit den anderen Spielen von Telltale vergleicht, die haben sich was getraut. Jetzt mit Walking Dead speziell. Mussten sie aber auch. Also ich meine, wenn sie nichts getraut hätten, dann wäre die Marke auch verschenkt gewesen. Klar, das ist halt klar, eine Marke, die auf Explicit Content setzt. Also. Und es ist auch ein Risiko gewesen, wirklich solche Sachen auszuprobieren, weil das hätte ja auch komplett dann in die Hose gehen können, wo sich dann der bequeme Gamer dann auf einmal angegriffen fühlt und, oh Gott, ich möchte mich eigentlich nicht diesen Entscheidungen dann aussetzen. Aber zum Glück, finde ich, hat das gut funktioniert, trotz eben einiger kleinen Sachen, an denen man sich aufhängen kann. Aber letzten Endes muss ich sagen, ich möchte nicht das Spielerlebnis Walking Dead missen. Ich freue mich darauf demnächst, was da kommen wird. Und auch da in Telltale We Trust fürs Erste. Jo. Absolut, also was Walking Dead angeht, total. Vor allem, wenn man vergleicht, wie das Activision jetzt mit dem Survival Instinct gemacht hat. Die sind gearscht, die Entwickler bei Activision. Die können jetzt eigentlich nur verlieren. Absolut, also egal was sie machen, können sie im Prinzip nur verlieren. Und ich habe sowohl gute als auch schon schlechte Previews dazu gelesen. Der Trailer hat mich total enttäuscht. Ey, das wird Grütze. Und vor allem halt auch der eigentliche Trailer, der das Ganze bewirft, habt ihr den eigentlich gesehen? Nee. Keine Sekunde Spiel. Ja. Das Einzige, was ist der Hintergrund, ist ein Walking Dead-Hintergrund und dann Merle und Daryl halt aus der Serie sagen, Activision, neues Spiel. Ja, ist, okay, dann habe ich ihn doch gesehen. The Walking Dead, Survival Instinct. Und das ist so lustig. Das ist der Trailer, der jetzt halt das Spiel bewirbt. Jetzt kommt in, wann kommt es raus? Bald. Ja, genau. Also der inoffizielle Trailer waren ja quasi Ingame-Szenen zusammengeschnitten. Und ja, dann kamen sofort Leute, die gesagt haben, ey, das ist aber nicht der, das ist nicht der richtige offizielle Trailer, es ist voll unfair, das Spiel zu bewerten. Was grotesk ist, denn alles, was ein Trailer macht, ist ja eigentlich nur Augenwischerei. Also ich warte doch nicht drauf, dass mir ein Trailer CGI-Sequenzen geil geschnitten mit fetter Musik unterlegt, nahebringen soll, wie toll das Spiel ist. Also ich finde einfach Ingame-Szenen, die sagen noch weitaus mehr über das Spiel aus als ein fetter Render-Trailer. Ich glaube, man kann absehen, das Spiel wird kacke. Das Ding, was wir als Render-Trailer gesehen, also die Ingame-Szenen waren ja gerendert, ja, weil die noch keine Engine oder sowas fertig hatten. Es sah eben aus wie ein schlechter Ego-Shooter dann dort. Außen der komplette Kontext, also um hier einen jetzt nicht indizierten Titel beim Namen zu nennen, der aber auch aus dem Zombie-Lager kommt und einen supergeilen Trailer dann hatte, der aber wirklich nichts mit dem, also von der Stimmung her cool gewesen ist, aber mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun gehabt hat. Kannst, glaube ich, als Spielehersteller nicht richtig absehen, in welche Richtung du das lenken kannst mittlerweile. Ja, aber das egal. Das soll auch egal sein. Ich glaube, sie haben dann die Messlatte zum einen für Arcade-Titel, zum einen für Episodentitel und zum anderen auch für Franchise-Spiele. Lizenzprodukte. Extrem hochgelegt. Und also in den letzten Jahren gab es wenig, was da irgendwie rankam. Und ey, Hut ab. Also ich hatte super viel Spaß. Das waren jetzt insgesamt rund 10, 9 bis 11 Stunden, je nachdem, wie man sich anstellt. Ja. Für mich fantastisches Spielerlebnis für, was weiß ich, 20 Euro, ne? Ungefähr. Ja, ungefähr. Ja. Und jetzt gab es das letztens für 8 Euro zusammen. Ja, genau. Man findet es immer wieder bei diversen Steam-Sales und so weiter. Oder Xbox-Sale war jetzt auch zuletzt. Xbox-Sales, es ist mit Abstand das beste Spiel von Telltale gewesen und die sind eben, also das zweitbeste würde ich sagen, das letzte Seven Max ist ziemlich cool gewesen und Back to the Future ein bisschen wieder nach unten, ein bisschen fanboyisch, aber die sind auf einem guten Weg und wir können uns eben darauf freuen, was dann kommen wird. Dann würde ich sagen, wenn wir nichts mehr haben, lass uns langsam zum Schluss kommen, weil wir sind jetzt wieder länger gewesen als bei den ersten drei. Ich würde nur einmal gern, wir haben es vorhin kurz angerissen, aber ich will es nochmal ganz kurz besprochen haben. Die Sache mit den Entscheidungen jetzt, ne? Ja. Wir wissen ja jetzt nun alle, dass die nicht so wahnsinnig signifikant sind, wie es immer so getan wird. Mhm. Stört euch das jetzt? Also seid ihr enttäuscht? Nervt euch das oder also ist es egal? Ich habe mich letztens mit Sebastian drüber unterhalten. Oh Gott. Und ja, das war ein Punkt. Ich habe mich letztens mit dem Sack Reis unterhalten. Ich glaube, es war eine bessere Unterhaltung. Wahrscheinlich sogar. In dem Fall muss er sagen, dass er zum Beispiel diese Szene, wo Duck Duck denkt, du bist awesome, ja, dass er das total doof fand, weil er danach gestorben ist. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, das ist das Geile daran, weil du kannst dir nie sicher sein, zum einen, wer stirbt und welche, das ist wie jetzt, ich könnte Tim loben, weil er tolle Texte schreibt, vielleicht geht er raus, ja, er wird, dann heißt es auch so, er wird sich merken, vielleicht geht er raus, wird erschossen. So. Das ist der wahrscheinlichste aller Fälle. A, dass ich gelobt werde und B, dass ich erschossen werde. Genau. Aber der Punkt dahinter ist einfach, du kannst dir A, nie sicher sein, B, deine Entscheidung, du weißt nie, du weißt auch im echten Leben nicht, wie lange wird eine Entscheidung, die du jetzt triffst, diese Person beeinflussen und wie wird diese Person darauf reagieren. Und für mich persönlich war es nicht schlimm, dass im Endeffekt alles aufs gleiche Ende kam. Also ich finde... So, weil ich glaube auch, dass es zu viele unterschiedliche Entscheidungen... Das war ja auch eigentlich schon nach der dritten, vierten Episode war es eigentlich schon klar, dass viele Dinge einfach nicht aufgelöst werden oder dass viele Entscheidungen nicht das Gewicht haben, dass du ihnen irgendwie zusprichst. Und mich hat es nicht gestört. Also ich weiß nicht, wie es bei Mass Effect 3 gewesen wäre. So, wer hat das außer mir durchgespielt, Mass Effect 3? Ich habe noch kein Interesse daran. Ich habe es damals durchgespielt mit dem originalen Ende dort und ich war auch jetzt nicht so hasserfüllt danach. Es war eben sehr kurz und hat nicht allzu viel erläutert, was man sich vielleicht nach 100 plus Spielstunden über drei Spiele dann gewünscht hätte. Aber ich würde dir da auch beipflichten. Du merkst relativ deutlich, ist es, die wollten eine gewisse Art von Story, eine gewisse Art von Klammer, hattest du ja auch kurz erwähnt hier, Wolf, mit dem Anfang mit dem Polizisten, was bildlich geht, aber die hatten schon eine Idee, wo sie hingehen mit der Story. Und ich finde, diese Entscheidungen sind nicht nur eben, dass du wirklich dann im Spiel so immer auf den Zehenspitzen dann gegangen bist und nicht wirklich erwarten konntest, was du machst, das ist eine coole Nebensache noch gewesen, aber es hat dieses Erlebnis, was sie vermitteln wollen, personalisiert. Und das ist bei den BioWare-Spielen dann genauso. Ne? Du drückst dem Spiel deinen Stempel auf und hast dein Durchspiel sozusagen, so wie du es machen willst. Und jeder erlebt ein marginal anderes Spiel. Da sind die BioWare-Spiele genauso. Wenn ich dann die Option dann gehabt hätte, was weiß ich, dass drei komplett unterschiedliche Enden dorthin gehen, habe ich das Gefühl, dass der Fokus auf diese Story-Arc sozusagen nicht hätte gelegt werden können bei dem Spiel. Na, wenn die einfach so alles auf Variabilität dann gemacht hätten, dann wäre kein so starkes Storytelling dabei entstehen können, was mir trotzdem eben Optionen offen gehalten hat, ob ich kurz mal nach links oder nach rechts gehe. Also, du bist ja auch Wrestling-Fan, ich möchte das jetzt nur kurz anmerken. Das ist ein bisschen wie beim Wrestling. Positiv oder negativ? Nee, ich mag Wrestling auch. Ja. Das ist ein bisschen wie beim Wrestling. So, für mich ist nicht entscheidend, wer den Kampf gewinnt meistens, sondern der Weg ist das Ziel. Und so ähnlich war es halt auch bei The Walking Dead. So, ich habe jede der Entscheidungen hatte in dem Fall eine bestimmte Konsequenz oftmals und darüber habe ich dann nachgedacht, habe das reflektiert und ob das jetzt im Endeffekt dann auch was also im Endeffekt haben sie halt vorgegeben, wie das Ganze enden muss, aber den Weg dahin, den habe ich halt irgendwie dann selbst bestimmt. Es ist der Umkehrschluss, du hast Lost hier kurz reingeworfen, Wolf, vorhin, da ist zum Beispiel komplett anders gewesen, da hast du dich investiert in das ganze Rätselraten und konsumiert sozusagen, weil du dir dann wirklich coole Antworten und Twists und Wendungen und was erwartet hast, aber letzten Endes ist das dann so zu Ende gegangen, dass die Macher der Serie auch gesagt haben, ja, der Weg war eigentlich das Ziel, dass ihr bis gerätselt habt und euch gefreut habt und Fragen gegeben haben, aber dadurch, dass dort keine konkrete Antworten gegeben wurden, hat es das ganze Spielerlebnis wieder weggezogen. Und ich finde, bei einem Walking Dead als auch bei einem Mass Effect, da ist wirklich der Weg das Ziel für mich und eher die Story, die erzählt war, wurde interessant. Scheißegal, ob am Ende dann alle überleben und welcher stirbt. Das war mir relativ wumpe dann dort. Also da sehe ich komplett die Kontraste dann dort aus. Für mich waren es unterschiedliche Erlebnisse. Ich muss auch sagen, ich glaube, das hängt auch davon ab, ob man es halt mit diesen Anzeigen oder ohne gespielt hat. Weil gerade wenn du halt mit diesen Kenny Will Remember It oder sowas gespielt hast, ist das halt auch ein Stilmittel so gewesen, was dich halt selber dann nochmal mehr über Entscheidungen hat, glaube ich, nachdenken lassen und wie du dich dann neu postierst, wenn es wieder zu einer Entscheidung kommt mit der gleichen Person. Das hat ihm letztes Mal nicht gefallen, aber kacke, der hat ein Boot. Gut, dann sollte ich vielleicht dieses Mal überlegen, ob ich vielleicht mehr in seine Richtung denke und so weiter und so fort. Und ich glaube, dafür war es gut für die eigene Gedankenwelt während des Spiels. Dass es sich jetzt groß aufs Spielerlebnis ausgewirkt hat, ist ja eher so sekundär gewesen, wie man halt zum Beispiel am Ende gesehen hat, dass es dann irgendwie doch dahin gebogen wird. Aber soweit ich weiß, gab es ja drei Enden. Also es war nur bei Walking Dead, ja, die Augenfarbe von Lee ist oftmals anders am Ende. Grün-blau. Also genau, du hast irgendwie drei verschiedene Augenfarben. Das wollte ich jetzt nur kurz angemerkt haben. Ich glaube, das ist das, was ich gelesen habe. Schmeißt du was nach ihm oder ich das? Ja, es mag keine drei verschiedenen Enden. Ja, es sind drei verschiedene Aspekte. Das sind drei verschiedene Augenfarben. Ich kann nicht differenzieren. Machst du das jetzt als Gag wegen des Mass Effect 3 Endes? Oder? Nein, das war tatsächlich das, was ich gelesen habe. Ist gerade Hardcore-Trolling? Ja, oder Telltale hatte Mass Effect getrollt. Also bei allem Respekt einfach vollkommen irrelevant. Okay, ich wollte es nur kurz angemerkt. Also, ich muss jetzt zwei Stunden pinkeln. Ich kann nicht mehr. Welche Augenfarbe denn? Und ich finde halt nur einfach, also dass diese Entscheidungsfähigkeit einfach dem eigentlichen Spiel halt geholfen hat, wie man sich halt darauf einlässt und wie man sich halt quasi mit den Charakteren arrangiert. Ja, also ich finde, ich sehe es auch so, während des Spiels, die Entscheidungen sind echt wichtig und man denkt viel drüber nach, wenn man Zeit hat. Die dienen in der Tat, glaube ich, mehr so dazu, dass du dich ein bisschen selbst reflektierst wie du als Spieler auf Sachen reagierst und wie du Lee interpretierst und durch seine Augen die Sachen siehst. Das ist alles schon sehr, sehr wichtig. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin so ein ganz, ganz kleines bisschen enttäuscht, weil ich gehofft und vielleicht auch ein Stück weit erwartet hatte, dass es sich einfach mehr auf die Story niederschlägt. Also natürlich hat Telltale jetzt nie wirklich plump gesagt, ey, ihr, egal wie ihr spielt, ihr kriegt immer eine ganz eigene, völlig andere Story als eure Kumpels. Aber es wurde doch schon so ein bisschen impliziert. Also am Anfang des Spiels steht ja auch immer hier, the story is tailored by how you play it und so. Und es wird ja schon impliziert, dass sich die Story in der Tat deinem Spielverhalten anpasst. Und dann zu merken, also wirklich für mich war das einfach so ein etwas ernüchternder Moment in der fünften Episode mit dem Psycho und den Verhörfragen, weil da habe ich sehr früh, finde ich, hat man gemerkt, dass es jetzt gerade eine Masche ist, dass du auf jeden Fall, egal wie du dich vor 8 Stunden mal entschieden hast, es wird immer gegen dich gewendet. Und das fand ich sehr durchschaubar, das fand ich einfach nicht schön gelöst. Und da ist mir, also spätestens da ist mir bewusst geworden, dass es nicht so wahnsinnig große Unterschiede macht, wie ich meine Entscheidung treffe. Und da bin ich so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen enttäuscht. Also da hätte ich mir gewünscht, dass die Unterschiede vielleicht noch anders sind. Ich meine, natürlich hat Telltale jetzt auch den Nachteil, dass, so wie wir, wenn es mehrere Leute in so einem Freundeskreis oder Redaktionskreis spielen, dass man sich logischerweise am nächsten Tag austauscht und da kommt man halt sehr schnell hinter die Geheimnisse oder beziehungsweise, dass es eben keine großen Geheimnisse gibt. Also wenn ich Entscheidung A wähle und du nimmst B und wir unterhalten uns am nächsten Tag drüber und wir merken aber, nach 2 Stunden sind wir beide an einem Punkt gelangt. Vielleicht hätte man diese Illusion länger aufrechterhalten können, wenn man sich am nächsten Tag nicht drüber unterhält, aber das ist natürlich unmöglich. Man will sich ja drüber unterhalten. Wir schicken einen, wir packen in die Packung dann einen Zettel rein, bitte nicht mit anderen über Spiele reden. So ungefähr. Also ich weiß, es ist ja auch ein völlig anderes Spiel, aber wenn ich jetzt so als Kontrast mal zum Beispiel Heavy Rain nehme, wo man wirklich, also signifikant andere Enden erreichen kann, also wirklich radikal andere Enden, die völlig anders die Geschichte zum Abschluss bringen, als jetzt wie beim nächsten, der das spielt. Ich habe jetzt von Walking Dead nicht erwartet, dass es so dermaßen ausgefeilt ist, aber vielleicht irgendwo, dass es da in der Mitte landet. Und deswegen bin ich jetzt, wo der ganze Rummel vorbei ist und wir uns alle wieder beruhigt haben, bin ich so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen enttäuscht über das Entscheidungssystem. Also auch hier, wenn ich einen Verbesserungsvorschlag anbringen könnte für die zweite Staffel, dass sie irgendwie die emotionale Wucht nicht runterschrauben, aber vielleicht doch noch ein bisschen mehr Varianz anbieten und man nicht so wahnsinnig schnell dahinter kommt, dass es eigentlich keinen großen Unterschied macht. Ja. Ja, hoffen wir mal, dass die Entwickler auch die Lehren eben daraus gezogen haben mit dem Feedback, was bestimmt dann kräftig geworden ist. Ich meine, die haben sich ja auch für die Entscheidung, das wurde ja auch wieder zurück mit übertragen, ne? Und die haben ja alle ihre Statistiktabellen dann dort, wie, wo, wer sich für was entschieden hat und wie die Leute reagiert und agiert haben, dass alle diese Daten dann auch mit reinfließen in die Entwicklung. Und ey, über Heavy Rain brauchen wir jetzt ja auch nicht direkt anfangen. Heavy Rain, glaube ich, will ich da nochmal reinwerfen, ist einfach so in der Form auch gemacht, dass die auch bewusst sich sind, dass du da ein Ende erspielen kannst, was dich dann komplett dann richtig so vor den Kopf stößt. Ne? Ja, klar, absolut, ne? Und, absolut. Und das hat sich eigentlich kein anderes Spiel bisher auch so getraut, selbst Walking Dead dann dort nicht. Da ging es eben mehr um das Storytelling, das Personalisierte. Ja. Da ist Heavy Rain doch was anderes. Können wir nicht Echo Knight Beyond, wie heißt das nächste? Beyond Two Souls. Ich will auch nicht sagen, dass Heavy Rain das bessere Spiel ist. Ich meine nur... Es geht anders mit einer ähnlichen Art von Gameplay. Ganz genau. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Telltale, ich meine, die nagen jetzt auch nicht unbedingt am Hungertuch, aber die haben trotzdem ja nicht die Manpower und auch nicht das Budget von so einem Mega-Studio. Also das ist ja auch eine technische Frage, wie viel Varianz du in so 5 Episoden programmieren kannst. Ja. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Ein einziger Wunsch, sollen an der Technik ein bisschen fallen insgesamt. Ja, das stimmt. Weniger Geruckel und Abstürzen. Ja, vor allem halt weniger Bugs. Also ich meine, es gab ja auch stellenweise Leute, die einfach, ich weiß auch, als die vierte Episode rauskam, konnten einige Leute das nicht spielen. Dann hat Safe Games zerstört auf bestimmten Plattformen. Die iPhone-Version und die iPad-Version sind jetzt gerade auch noch sehr verbuggt. Also da ist auch nach der vierten Version, nach der vierten Episode ab und zu mal das Safe Game kaputt. Dann musst du es quasi mit komplett random Entscheidungen nochmal durchspielen. Nee, dann ist das Spiel ja auch nichts mehr. Bei mir wurde nicht die Episode, sondern alles, was ich in der Episode erspielt hatte, von der vierten auch komplett gelöscht. Lustigerweise auch meine Erfolge. Ja, die Gamerscore von der vierten wurden für 3 Tage nicht angezeigt damals. Bei mir werden die von der fünften immer noch nicht angezeigt. Die hast du, manchmal hast du auch nur lokal erspielt, aber die sind halt im Netz nicht dann da. Also da muss man einfach technisch noch ein bisschen fein justieren, was man auch gerade bei den ganzen Shootout-Sequenzen gesehen hat, wo wir darüber geredet haben, dass einfach die Framerate in den Keller geht, dass du die Engine ist dafür einfach nicht gemacht. So, und dann muss man sich auch sagen, okay, dann lassen wir es oder machen halt irgendwas anderes damit. Ja. Und, wie gesagt, wir werden sehen, dann lass uns das jetzt. Die werden jetzt mehr Kohle haben und die werden auch wahrscheinlich dann mehr reingebuttert bekommen, wenn irgendwie mit einem Publisher dann vernünftig dahinter. Klar, ey, der Erfolg wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass es ein bisschen anders in diesem Jahr ausschaut und ich hoffe, dass ihr das Positive betonen und das Negative entkräften. Ja, klar, das ist ja, wenn man an fast nichts zu meckern hat, dann fallen die Sachen, an denen man ein bisschen was meckern kann, fallen umso mehr auf. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, es war auf jeden Fall grandios. Also für mich das beste Spiel im letzten Jahr, ja, ohne Frage. Nicht umsonst bei uns allen, es ist zumindest in der Top 5. Ja. Bei mir war es auf Platz 1. Ja, ich glaube auch so. In der Rückschau, echt, das war, nichts hat mich mehr gepackt und mehr beeindruckt und über nichts wollte ich mehr reden und ich habe mehr drüber nachgedacht als über Walking Dead. Das war das geilste Spiel. Bei mir war es Virtue's Last Reward, aber das ist ja auch ein spezialisierter Geschmack. Ja. Dann, du hast ja auch Väter Kinder erschießen müssen. Ja. Oder dich selbst von deiner Ziehtochter. Sie hat es gelernt auf jeden Fall. Das nächste Mal. Wenn sie wieder ihren Ziehvater erschießen muss. Der nächste kommt bestimmt. Gut, dann soll es das gewesen sein. Wir haben länger an diesen zwei Episoden gesessen als insgesamt an den letzten drei. Schön. Na, aber ich hoffe, niemand wird jetzt sagen, dass wir irgendetwas ausgelassen haben. Klar haben wir was ausgelassen. Da müssen wir den dritten Cast nachziehen. Ja, die können sich die Leute gerne vorstellen oder so. So, der kommt als DLC irgendwann mal in 8 Monaten. Dann nochmal dazu. Ohne Technikprobleme. Aber Episodenform hier. Danke, dass ihr euch jetzt im Nachhinein auch nochmal mit mir dann zusammengesetzt habt. Ich weiß, es ist ein großes Zeitinvestment, aber es macht ja auch immer wieder dann Spaß. Vor allem ist es sehr gefährlich, weil es unfassbar kalt hier ist. Ich glaube, wir kriegen alle Erkältung hier. Wir sind alle festgefroren. Wie lange haben wir jetzt geredet, Gregor? Willst du es wissen? Ja. Nee, willst du nicht. Du willst es nicht. Jetzt sag schon. 212 Minuten. Alter, wir haben echt einen Schuss. Dann, wie hört sich das denn an, Leute? Mit 4 Leuten, das sind 14 Stunden reine Arbeitszeit. Reine Arbeitszeit. Ey, Mann, Gregor, ohne Scheiß, deine ewigen Labereien, ne? Das muss auch mal ein Ende finden. Wenn Gregor einmal ins Rollen kommt. Wehe, wenn er losgelassen. Ja. So wie deine Mutter. Nein, Entschuldigung. Sind wir froh, dass Florian nicht hier ist. Der ist auch so eine Labertasche. Nicht ganz schlecht. Wenigstens ab und zu. Ja, wenn wir Fabian noch dazu geholt hätten. Oder wir lassen den demnächst alleine. Ach, das ist ja hier, der sagt nichts. Fabian macht den dritten Podcast. Geil, 2 Stunden Ruhe und dann irgendwann zwischendurch, hallo. Danke Wolf, danke Tim, danke Chris, dass ihr dabei gewesen seid. Ich sag von meiner Seite aus Tschüss. Ich sag auch von deiner Seite aus Tschüss. Da musst du aber auf meine Seite gehen. Achso, warte, ich komm mal eben rüber. Ich sag jetzt von deiner Seite aus Tschüss. Super. Ja. Ich stehe gleich auf und mach wieder alles. Jetzt habe ich mein Mic aufgesteckt. Egal, sag Tschüss. Ja. Er hat doch schon Tschüss gesagt. Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt gleich beim Aufstehen ganz sicher wieder auf den Ausknopf komme vom System, so wie beim letzten Podcast. Nicht wieder. Ja. Mein Mic ist schon weg. Ja, dann sag ich Tschüss. Ja, ich bleib hier sitzen und sag Tschüss.